So langsam könnten wir dann ja eigentlich auch mal anfangen. Warte, ich muss ja mal leiser machen, wenn ich anfangen will. So langsam könnten wir dann doch eigentlich auch mal anfangen, wollte ich gerade sagen. Mal gucken, was der Server heute für eine Sendungsnummer ausgibt. Ich nenne sie jetzt einfach so, wie ich sie nenne, also wie ich sie genannt habe. Herzlich willkommen zu den Ferngesprächen. Ferngespräche Nummer 4, Teil 4 sozusagen des Versuchs, mit jeder und jedem von euch irgendwie mal gesprochen zu haben, weil fast alle Geschichten das wert sind, gehört zu werden. Und manche Meinungen sind auch wert, gehört zu werden. Man glaubt es gar nicht, ne? Eigentlich sollte das hier ja mal sowas wie ein News Talk sein. Das heißt, wenn ihr in den Nachrichten irgendwie was gesehen oder gehört habt, worüber ihr euch auslassen wollt, worüber ihr referieren wollt, wo ihr meint, oh, kann man mal drüber reden, so, dann seid ihr herzlich eingeladen, hier mitzumachen, euch praktisch an unseren virtuellen Kneipentisch hier zu setzen, ja, und das ein oder andere Wort zu verlieren zu eurem Thema. Abschweifen tun wir sowieso, so gut wir können. Ja, und wie ihr mitmacht, das findet ihr, die Anleitung dazu findet ihr auf der Webseite wrint.de. Da gibt es einen Link zum halbautomatischen Einbeinigen und in den müsstet ihr euch eintragen, damit ich ein bisschen den Überblick behalte, wer denn überhaupt alles mitmachen will und in welcher Reihenfolge und was eure Themen sind und so. Hinterher, wenn wir dann miteinander reden, habe ich das sowieso alles wieder vergessen, aber wir können ja wenigstens mal mehr oder minder anfangen, so zu simulieren, als wären wir Profis. Die schnellste Möglichkeit, falls ihr euch fragt, oh ja, mein Gott, ich würde mich ja auch gerne mal an den Kneipentisch setzen, aber ich habe ja eigentlich so gar nichts zu erzählen. Die einfachste Möglichkeit rauszufinden, was für eine Geschichte ihr zu erzählen habt, ist, fragt euch, was ihr besonders gerne macht oder was ihr besonders gut könnt oder beides eben irgendwie. Und dann habt ihr in der Regel schon rausgefunden, worüber es sich möglicherweise zu berichten lohnt. Und wenn ihr gar nichts könnt und gar nichts gerne tut, dann fände ich das besonders interessant, weil das geht nämlich eigentlich gar nicht. Ja, und der Rest, wenn ihr da mal drin seid in der Sendung, der ergibt sich dann sowieso, weil wir plaudern ja allenfalls auf Stammtischniveau, was wir hier machen. Und in der Hoffnung natürlich, dass irgendwann mal jemand vorbeikommt, der wirklich weiß, worüber er spricht. Oder sie natürlich, aber ich habe ja die Theorie, dass diese Sendung sowieso ausschließlich von Jungs gehört wird, beziehungsweise von Jungs bestritten wird. Vielleicht hört ihr das ein oder andere Mädchen noch zu, weil sie dazu genötigt wird, aber mitmachen tun die ja nicht, ne? Die Frauen, weiß der Geier warum. Legen wir los mit einem Korrespondentengespräch. Ja, ich habe einen Auslandskorrespondenten. Einen Auslandskorrespondenten habe ich, der hat sich eben kurz über Twitter gemeldet. twitter.com/holgi, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, da erreicht ihr mich über Twitter. Der ist gerade in Oslo und das müsste, wo ist er denn? Der Martin sein. Hallo Martin. Hallo. Was genau ist eigentlich passiert? Weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe irgendwie gedacht, so vorhin, also nachdem ich Mittag gegessen habe, habe ich gedacht, naja, machst du mal ein Nickerchen? Wer weiß, wann du das nächste Mal dazu kommst? Und hab irgendwie geschlafen wie ein Stein. Was ist passiert in Oslo? Irgendwas ist explodiert, oder? Ja, so ähnlich ging es mir auch. Ich war gerade am Busterminal, das ist so der Busbahnhof in Oslo. Zusammen mit einem Freund von mir, wir sind mit dem Rucksack durch Norwegen gereist und gibt es auf einmal einen riesen Knall. Und im ersten Moment denkt man ja immer, da Gebäude gesprengt oder sowas. War doch sehr, sehr laut. Warum versteht man dich denn so schlecht? Hast du irgendwie ein Funk-Headset? Nein, ich bin am Flughafen und ziemlich viel Umgebungsgeräusch. Nee, irgendwie reißt du immer wieder ab, als wär dein Funknetz-Dingsbums kaputt, aber ist es dann offensichtlich nicht. Das könnte das WLAN sein. Ja. Achso, ja, wir versuchen es einfach mal weiter. Mhm. Ja, und die war erstmal mehr Verwirrung, keiner wusste, was los ist. Und jetzt über die Nachrichten hier am Flughafen auch, habe ich erfahren, dass da eine Bombe in die Luft geflogen ist. Tatsächlich auch Leute gestorben sind. Ach du Scheiße. Eine Bombe, also hat da einer eine Bombe gelegt oder ist denen einfach nur irgendwas um die Ohren geflogen? Das kann ich dir auch noch nicht sagen. Also ich werde auf jeden Fall vorsichtig, irgendwelche Aussagen zu treffen. Aber von den Nachrichten her sieht es wohl erstmal so aus, als wäre eine Bombe in die Luft geflogen. Das ist ja in der Nähe von, ich weiß gar nicht, der Premierminister oder was das hier in Norwegen ist. Das Amt von dem ist das wohl. Und ich habe mit einer Norwegerin gesprochen, die hat erzählt, hier gibt es wohl erstens fast jede Woche Terrorwarnungen, also die haben alle mit gerechnet. Und die meisten Gebäude waren wohl sowieso geschlossen und nur die Regierungsgebäude wären wohl weniger bewacht gewesen. Und Ja, sie meinte das. Moment, es gab Terrorwarnung und die Terrorwarnung ist dann auch praktisch eingelöst worden. Ja, sieht so aus. Das klingt aber ein bisschen komisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade was das Thema angeht, bin ich ja immer sehr kritisch oder versuche kritisch zu sein. Ja, aber es sieht momentan echt danach aus, als wäre hier eine Bombe in die Luft geflogen. Krass, weiß man, woher diese Terrorwarnung kam? Also das übliche Al-Qaida, das glaubt ja mittlerweile wahrscheinlich niemand mehr. Aber wer droht da? Also und vor allen Dingen, was hat Norwegen ausgefressen, dass es in den Augen vielleicht von irgendwelchen Terroristen zu einem anschlagswürdigen Ziel macht? So genau kann ich das gar nicht sagen, weil ich war eine Woche lang nicht im Internet, weil ich ja durch die Gegend getourt bin. Ja, sie meinte, sie wären in Libyen sehr aktiv. Also die Frau, mit der ich gesprochen habe, mit Luftangriffen und sowas. Und auch in Afghanistan wäre wohl sehr viel Präsenz von ihnen. Mhm. Und die Mohammed-Karikaturen in Dänemark. Soll es wohl auch noch eine Verbindung geben, aber habe ich nur vom Hirn sagen. Achso, und für die Bescheuerten ist Norden gleich Norden und dann ist denen egal, wo sie es hochjagen. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Allgemein Skandinavien. Es gab ja vor einem Jahr auch mal einen Anschlag in Schweden. War mir auch neu, aber... Mhm. In Schweden? Ja. Worauf? Ich erinnere mich da jetzt nur wirklich nicht dran. Ja, ich auch nicht. Habe ich auch mich gewundert, aber sie meinte, es gab vor einem Jahr einen Angriff in Schweden. Müsste ich jetzt auch googeln. Mhm. Ja, da wir ja beide nicht wissen, worum es geht, was hast du in Norwegen gemacht? Eine Woche mit dem Rucksack durchgereist? Nee, nicht nur eine Woche. Doch, es war nur eine Woche gewesen. Und zwar haben meine Eltern hier ein Haus gemietet, aber schon vor 2 Wochen. Mhm. Und mein Prüfungsamt hat mir noch Prüfungen reingeplant, die ich noch machen musste. Und nun war die Idee, wie komme ich möglichst günstig in den Hardanger Fjord, also die westliche Region von Norwegen, um dort Urlaub zu machen. Und habe mich mit einem Kumpel zusammengetan, war schon von etwas längerer Hand geplant. Also er war auch schon seit Anfang des Monats hier, hat sich durchgeschlagen, fast ohne irgendwas zu bezahlen, was ich echt beeindruckend finde. Und ich selbst bin dann letzte Woche Freitag hier mit dem Billigflieger angekommen und Bus dann zu meinen Eltern gefahren, um dort in der Hütte noch Tage zu bleiben und jetzt wieder zurück mit dem Zug. Sie werden uns übrigens dafür hassen, dass die Verbindung so miserabel ist, wenn Sie sich den Podcast anhören. Oh weia. Ja, das tut mir auch sehr leid. Ja, nee, aber müssen wir im Zweifelsfall irgendwie durch. Wie, der hat sich durchgeschlagen ohne Geld. Geht das überhaupt? Das geht doch nicht, das ist Norwegen. Ja, In Norwegen kostet Atmen Geld. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Er ist erstmal mit nach Dänemark getrennt. Ja. Dann dort mit einer Mitfahrgelegenheit bis nach Oslo gekommen. Und es hat dann größtenteils im Wald, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Im Wald seine Hängematte aufgehängt, mit Plane drüber. 2-3 Tage oder so, hab da nicht mehr so den Überblick, war ja schon ziemlich lange hier. Und dann, das ist die abgefahrene Geschichte, ist er zu einer Hütte gekommen, Studentenhütte nennt sich das, wo eine Künstlerin gelebt hat. Und diese Hütte hat eigentlich gar nicht offen. Aber da er so zerzaust aussah und mitleiderregend, sag ich mal, hat sie ihm ein Dach über den Kopf gegeben. Und er hat dafür angefangen, am nächsten Tag dem Vater von ihr beim Reparieren vom Rasenmäher zu helfen. Dann hat er die Spülmaschine repariert, die nicht mehr funktioniert hat. Und das ging dann so weit, dass er dort gearbeitet hat, Wände gestrichen hat und ohne einen Cent zu zahlen bei dieser Künstlerin gelebt hat. Und auch sehr gut gegessen und alles, also musste er rein. Musste er ja auch irgendwie sexuelle Gefälligkeiten irgendwie? Nein. Klingt gerade nach so einem komischen Lars von Trier-Film irgendwie, weißt du, so, ja, komisches Haus in Dänemark mit einer Künstlerin. Ja, nee, sie war wohl vergeben, aber von seiner Seite her wäre das wohl auch okay gewesen. Also. Der hat auch noch alle Gliedmaßen dran, alle Organe und so. Ja. Ja, sie meinte dann so im Scherz, the German guy who came out of the forest and fixed everything. Also. He's gonna fix everything. Sehr geil. Es fing ja schon so an, er stand an dieser Tür und hat sich ihr vorgestellt und sie hat die ganze Zeit nur auf sein T-Shirt geschaut, so auf Brusthöhe. Und er dachte, was ist denn mit ihr los? Und sie nahm mal so die Hand, also möchte sie irgendwas anfassen, aber traut sich dann doch nicht. Und dann hat er nach unten geguckt und hat gesehen, er hat eine riesengroße Spinne auf der Brust gehabt, die sie ihm wegwischen wollte. Die Spinne wegwischen? Ja, so ungefähr. Das klingt aber alles irgendwie, also das hat ein bisschen sowas von, warum liegt denn da Stroh? Warum haben Sie denn eine Spinne auf dem Pulli? Jo, warum wohnen Sie denn im Holzhaus? Ja, Holzhaus ist ein bisschen untertrieben. Das war schon sehr anspruchsvoll da. Also sie hat, ich weiß gar nicht, ich kann ja mal den Link raussuchen von der Thune, hieß sie. Mal gucken, ob ich das hier noch irgendwo im Verlauf habe. Studentenhütter.no, genau. Moment. Ja, und sie macht so bewegte Kunst, also viel mit Farbe, wie sie einfach in Wasser reintropft und dann entstehen natürlich, wenn man das filmt und mit gutem Licht und alles, so ästhetische Videos, sag ich mal. Und die hat sie auch verkauft an ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel. Dort ist das eine Installation in so einer Lounge. Und ja, sie macht halt Kunst und nebenbei diese verwaltet sie diese Studentenhütte. Klingt gut. Musste mal, weiß ich nicht, ah ja, es gibt ja, also falls der Stream funktioniert, ich kriege gerade sehr widersprüchliche Meldungen über diverse Kanäle, falls der Stream funktioniert, können ja gerade die Herrschaften die Shownotes machen, dass wir in die Shownotes nehmen. Falls nicht drin ist, kannst du hinterher nochmal ins Blog schmeißen, irgendwie in die Kommentare, obwohl kann ich ja eigentlich auch machen, ne? Aber dann bin ich so abgelenkt, man ist ja immer so abgelenkt. Außerdem habe ich gerade einen Überblick über die ganzen Fensterchen verloren, die ich hier habe. Naja. Nee, da müssen wir jetzt weiterreden. Ich habe den Überblick verloren, sehr gut. Du bist dann wieder hochgefahren zum Fjord mit normalen Verkehrsmitteln oder auch mit Trampen? Da sind wir mit dem Bus gefahren. Busfahren ist in Norwegen somit die günstigste Methode, um durch die Gegend zu kommen. Es sei denn, man bucht Zug und man bucht sehr früh. Also ich fand das mit dem Busfahren, ich bin ja auch schon häufiger in Norwegen gewesen. Ich finde das mit dem Busfahren sogar erstaunlich günstig. Ja, im Vergleich zu den anderen. Also egal, was du willst, also wenn es eine Dose Bier ist, also so im Verhältnis zu einer Dose Bier oder zu Essen gehen oder zu weiß der Geier irgendwas, ist Busfahren spottbillig. Ja, Fisch ist nicht so teuer, wenn man eine Angel dabei hat. Ja, gut, selber fischen. Darf man das aber eigentlich überall einfach so? Ich weiß, dass man in der Finnmark, wo ich immer hinfahre, relativ viel Freiheiten hat. Da dürfen sie sich auch irgendwie ihr Essen schießen und so, alles egal, Hauptsache die Zentralregierung lässt sie in Ruhe. Aber die meinten mal, dass das auch nur in der Finnmark so wäre, dass man wirklich weitgehend unbehelligt von der Ordnungsmacht wäre. Ja, also so wie ich das erlebt habe, ist das rein dadurch beschränkt, durch die Menge an Fisch, die man ausführen darf. Also 15 Kilo, nach meinem Wissen. Also jeder darf 15 Kilo angeln und muss sie dann aber irgendwo verstecken, damit er glaubhaft versichern kann, dass er noch keine 15 Kilo geangelt hat? Ja, aber so schnell geht es ja dann doch nicht. Ne? Also so ein kleiner. Wir haben hauptsächlich Makrelen gefangen, es waren dann vielleicht, keine Ahnung, 200 Gramm pro Fisch. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr teuer. Also es ist schwer, irgendwas unter 12 Kronen zu finden, was so ungefähr 1,50 Euro sind. Also durch 8 geteilt ungefähr ist die Umrechnung. Mhm. Und wir haben hauptsächlich, also wenn wir Nahrung einkaufen wollen, dann eigentlich nur Dosenpfirsiche, weil die kosten nur 12 Kronen. Okay, ja, also Dosenpfirsiche und Fisch. Ach, da kann man schon ordentlich was draus kochen, wenn man einen richtigen Fisch hat auch. Na, kochen vielleicht nicht, aber meine Eltern haben ja auch Essen mitgenommen und als ich dann in der Hütte war, war ich ja gut verpflegt. Ah, das macht man, ne? Man packt sich den. Ich bin noch nie mit dem Auto irgendwie nach Skandinavien gefahren. Außer mit meinen Eltern, als ich sehr klein war. Und das macht man aber dann wirklich, ne? Man packt sich das Auto voller Lebensmittel. Ja, das ist auch das einzig Vernünftige, weil sonst wird man hier wirklich arm. Aber ich meine, wenn man 2 Wochen hier ist oder so, ein Päckchen Nudeln, Brot zum Backen ist eine gute Idee. Also einfach so Backmischung, also Mehl, Dings. Genau. Und alles, was zu Fisch passt irgendwie. Das ist, ja. Du wolltest was sagen, oder? Ich will nicht. Nee, ich wollte noch so. Wie kommt ihr gerade auf Norwegen? Ich will schon ewig mal nach Norwegen, weil erstens stehe ich auf Landschaften, wo das Klima kühler ist als bei uns, weil ich sehr empfänglich für kühleres Klima als für wärmeres bin. Du schwitzt den ganzen Tag wie ein Schwein. Andere, so könnte man es auch sagen. Ja, kenne ich. Ja, habe ich auch. Und ich war in Irland gewesen, das fand ich sehr schön. Und Norwegen jetzt war auch der Wahnsinn. Also wenn man die Landschaft sieht, wenn man mit dem Bus durch die Hochebenen fährt oder mit dem Zug, das ist ja wirklich eine Landschaft, das sucht seinesgleichen. Einerseits die Berge, so wie man es in den Alpen hat, und aber überall jede Menge Wasser. Also egal, wo man hintritt, Seen und Moos, das so feucht ist, dass man ein bisschen in den Knien einsinkt. Und das Wasser ist hier wirklich enorm. Also wir haben ja die Möglichkeit, relativ einfach nach Norwegen auszuwandern. Wäre das eine Option für dich? Ja, das ist noch die Sprachbarriere. Da muss ich das ist leicht gelernt. Mal gucken. Also ich werde mich definitiv mal um den norwegischen Kurs bemühen. Also gerade so für Ferienjob ist es natürlich der Wahnsinn, weil das Lohngefälle, also das Währungsgefälle, ermöglicht in sehr wenig Zeit sehr viel Geld zu verdienen mit der gleichen Arbeit. Ja, aber du musst irgendwo wohnen, während du das Geld verdienst, oder? Und das ist dann wiederum sehr teuer. Also die Unterkunftsfrage war eigentlich noch mit das Einfachste. Also man kann ja überall zelten hier. Man nimmt ein Zelt mit. Und wenn das Gebiet nicht gerade bewohnt ist und die Städte hier sind auch echt nicht groß, man läuft vielleicht 10 Minuten und man hat den Platz, den man braucht, um sein Zelt aufzustellen. Wobei dann irgendwie wochenlang im Zelt, ich habe ja schon Probleme, eine Nacht im Zelt zu schlafen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wochenlang im Zelt zu wohnen, nur weil man irgendwo arbeiten geht. Ja, oder so wie mein Kumpel es gemacht hat, versuchen irgendwo unterzukommen. Also es klingt erstmal kompliziert und in Deutschland würde es nie funktionieren. Die erste Nacht, wo er in Deutschland noch geschlafen hat, kam sofort das Ordnungsamt vorbei. Ja, na klar. Ja. Das war wieder so eine Metapher dafür. Hier in Norwegen ist es, ja, keine Ahnung. Wenn man dafür arbeitet, ist es vielleicht nicht so schwer, hier eine Unterkunft zu finden für die Zeit. Ja, und wir brauchen die ein Ordnungsamt. Es ist halt auch total leer in Norwegen. Es ist halt, ja. Da wohnt ja keiner. Wie viele Einwohner haben die? 7 Millionen oder sowas absurd? 4,5. Oh, ich habe übertrieben. Ja, 4,5 Millionen, das ist ja eigentlich ein Witz. Also. Ja. Und was ich gemerkt habe, wenn man nach Norwegen fährt, es gibt fast so viele freie WLAN-Zugänge wie Einwohner, also gefühlt. Es ist sehr einfach, hier Internet zu finden. Ah ja, aber dann in den großen Städten, ne? Oder auch auf dem Dorf. Weil auf dem Dorf hatte ich das nicht, das Phänomen. Also da oben in Nordnorwegen, wo ich immer hinfahre. Ja, aber sogar die Busse haben hier WLAN-Zugänge. Ist wirklich sehr flächendeckend abgedeckt. Fähren, Busse. Die Busse? Ja, die Busse. Geil. Keine Ahnung. Da hängt dann so ein UMTS-Hotspot drin oder so und dann hat man da WLAN. Ja, das will man ja eigentlich haben. Ja, klar. Besonders als Informatikstudent. Echt? Brauchen Informatiker mehr WLAN als andere Menschen? In der Prüfungsvorbereitung schon, ja. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja dann fast sowas wie recherchieren. Ja, gibt es was Neues von der Explosion mittlerweile? Ich kann eigentlich mal die Glotze anmachen im Hintergrund. Ich habe ja hier... Nicht, dass ich wüsste. Also dadurch, dass ich jetzt gerade am Telefonieren bin, kann ich auch nicht mehr so... Achso, ja, stimmt. Und außerdem verstehe ich halt nicht, was die da sagen. Stimmt, da war ja die Sprachbarriere noch. Jetzt erinnerst du mich dran. Dann gibt es auch bestimmt heute Abend, gibt es im Ersten dann bestimmt wieder einen Brennpunkt. Brennpunkt, Explosion in Oslo. Dann kommt wieder hier, wie heißt er, Peter Scholl-Latour und darf wirres Zeug erzählen und ein bisschen über einen Araber ranten. Gerade für die Skandinavier, denke ich mal, ist das dann auch wieder ein Rückschritt, weil die haben ja bis jetzt noch ziemlich freie Gesetze, so wie ich das wahrgenommen habe, was das Internet angeht. Und nicht, dass sie dann auch noch anfangen mit Vorratsdatenspeicherung. Ach na, die sind sowieso, also ist zumindest so, was ich kenne Skandinavien, also das ist, ich tue immer so, aber ich kenne Skandinavien eigentlich überhaupt nicht. Also ich steige ins Flugzeug, fliege in mehreren Etappen nach Nordnorwegen und lunger dann da ein paar Tage bei Freunden rum, irgendwie einmal im Jahr. Aber das Gefühl, was ich so habe, war, dass die vor allen Dingen sehr, sehr unparanoid sind. Also sie fühlen sich halt nicht verfolgt, sondern sind so, ja, normale Menschen halt, bei denen die ganze Panikmache noch nicht angekommen ist. Und die Sorge, die ich da tatsächlich bei sowas habe, ja, wie du auch sagst, dass sich da jetzt die Gesellschaft verändert, ne? Und dann wieder ein Rückschritt in so autoritäre Bundesrepublik Deutschland 60er-Jahre-Zeiten, wobei die haben wir mittlerweile ja auch, brauchen wir gar nicht mehr über die 60er zu reden. Ja, ja. Wo man sich auch drauf einstellen muss, bei Norwegern dauert alles sehr, sehr lange. Im Sommer erstmal, wird ja nie wirklich dunkel. Auch selbst hier im Süden ist es noch relativ hell, um 0 Uhr nachts. Und ja, wahrscheinlich haben die deswegen auch ein bisschen mehr Zeit für alles, zum Beispiel für Reden. Und immer wenn wir uns irgendwo nach dem Weg erkundigt haben, hat das eine gefühlte halbe Stunde gedauert, weil er uns dann noch erzählt hat, wann er Geburtstag hat und ja, wie das Wetter so ist. Ja, was ich auch so cool fand, ist, die lassen auch einfach ihre Tür auf. Also ich weiß, das war so ein sehr seltsames Erlebnis, was ich mal hatte. Da waren wir ich habe eine Freundin besucht, wir waren bei irgendwie einer Freundin von ihr. Und sie fragte dann, sag mal, hast du eigentlich den und den Film noch, den wollte ich mir von dir ausleihen? Meinte so, ja, der steht im Regal, drittes Fach von oben. Ja, und sind wir irgendwie auf dem Heimweg bei deren Haus vorbeigefahren, also wir hatten die woanders getroffen, bei deren Haus vorbeigefahren, einfach da reingelatscht, dann saßen da ihr Mann und zwei Kinder, saßen halt einfach so rum und wir sind einfach ins Wohnzimmer gelaufen und gesagt, hallo, wir wollten nur eben den Film holen. Und dann meinten, ja, alles klar, kein Problem, wie geht's denn so, willst du einen Kaffee? Ja, dann gab's einen Kaffee und den Film und dann sind wir wieder gegangen. Und das war alles sehr, sehr surreal, weil die Tür war auf, da waren Menschen drin, die das noch nicht mal irgendwie befremdlich fanden, dass jetzt auf einmal irgendwie so zwei Deutsche da reingelatscht kommen. Oh, das ist die Durchsage von Flughafen. Wer fliegt denn da? Hoffentlich nicht mein Flugzeug. Also, eigentlich habe ich noch Zeit bis 19 Uhr. 19 Uhr, was ist das? 19.25 Uhr oder sowas nach Berlin oder wo fliegst du hin? Nach Schönefeld, ja. Ja. Von Rügge aus. Rügge ist ja ein paar, das ist, gehört zu Oslo, der Flughafen, aber es ist eine Stunde Fahrt. Die haben ja nicht so viele Ebenen, dass sie ja überall Landebahnen hinklatschen können. Echt, es gibt mehrere Flughäfen in Oslo. Ich kannte nur diesen einen. Wie heißt der? Gardermoen heißt der, ne? Drei Stück gibt es, den Gardermoen. Der ist ziemlich nah an Oslo. Der ist auch am günstigsten, wenn man einen Bus nehmen will oder so. Aber da fliegt, glaube ich, nur Lufthansa oder so hin. Und dann Rügge. Rügge ist ein ehemaliger Militärflughafen, an dem ich gerade. Fliegt nur Ryanair und diese norwegische Fluggesellschaft. Aber Ryanair fliegt man nicht, das weißt du, ne? Das ist das Böse. Also das ist echt, da kriege ich, also seit ich mal, es gibt ein Feature über das Geschäftsmodell von Ryanair, ein Radio-Feature von der ARD ist das. Und seitdem ich das gehört habe, bin ich mit quasi missionarischem Eifer dabei, Leuten zu erklären, dass man mit Ryanair nicht fliegen darf, weil deren Geschäftsmodell ist, Subventionen abzugreifen. Also die machen sich breit an diesen Kleinstflughäfen, sodass sie da die wesentlichen oder die Hauptanbieter sind und sagen dann, liebes Bundesland oder liebe Region, wenn ihr wollt, dass wir hier weiter starten und landen, dann müsst ihr halt mal dick Subventionen zahlen, weil wir zahlen dem Flughafen pro Passagier nur 3 Euro oder so, aber der Flughafen kann halt nur wirtschaftlich arbeiten, wenn es 7 Euro pro Passagier gibt. Und das finde ich so dreckig, dass ich immer allen sagen muss, dass man mit Ryanair nicht fliegen darf. Aus moralischen Gründen, außer man ist amoralisch, das wäre auch okay. Gerade hinter dem Hintergrund ist es ja auch, also mit Gebühren sind sie ja ganz stark dabei. Am Anfang musste ja noch durchgeklagt werden, dass sie nicht zweimal so viel Gebühren verlangt haben, wie die an dem Flughafen jetzt endlich überhaupt entrichten. Also machen ja Werbung mit 9 Euro hin und zurück. Achso, ja, das sind ja klar. Ich bin mal mit Air Berlin geflogen, das hat mir wesentlich besser gefallen, weil Ryanair-Flüge sind wirklich wie eine Verkaufsveranstaltung. Ich habe es bisher nur erzählt, ich habe ein einziges Mal einen Ryanair-Flug gebucht, von Frankfurt nach London. Und Frankfurt bedeutet bei Ryanair Hahn im Taunus. Das ist, also, Hahn, ja. Das ist auf halbem Weg zwischen Frankfurt und Köln irgendwo in der Pampa. Und der Flug ging um 6 Uhr morgens. Das heißt, ich hätte um 3.15 Uhr, glaube ich, in Frankfurt am Hauptbahnhof in den Bus steigen müssen, um dahin gefahren zu werden. Und habe dann irgendwann gedacht, so, wisst ihr, was ihr mich alle mal könnt? Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Und habe den Flug verfallen lassen und mir einen Lufthansa-Flug von Frankfurt nach London City gebucht stattdessen und fürchterlich viel Geld bezahlt. Das war, also näher bin ich an Ryanair nicht gekommen bisher zum Glück. Aber das kriegt man immer erzählt. Was wollen die denn alles verkaufen da? Erstmal noch zu Frankfurt-Hahn. Für den Mainz, das ist natürlich ziemlich gut zu erreichen. Also mein Kumpel kommt aus Mainz. Ja. Ich habe ja selbst 3 Jahre in Frankfurt gelebt. Und für ihn ist es natürlich sehr noch näher dran eigentlich als Frankfurt, der International oder wie er heißt. Ach echt? Ich hätte gedacht, dass man von Mainz wesentlich schneller in Frankfurt ist. Also... Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Naja, es ist wahrscheinlich das eigentlich Lächerliche an Hahn ist ja, dass er Frankfurt heißt. Also, dass sie nicht den Mumm haben zu sagen Hahn. Zentraldeutschland oder sowas. Ja, aber das ist ja in Norwegen ungefähr genauso mit Rügge. Also eine Stunde fahren bis zum Flughafen, das ist auch nicht mehr Oslo. Ja, es wäre London-Luton, ne? Das ist irgendwie so weit draußen, dass du, also das ist ganz schlimm. Ja. So, was verkauft ihr denn Ryanair jetzt? Das finde ich immer interessant. Rauchfreie Zigaretten. Ah, diese Elektrokippen, ja, super. Ja, wie bescheuert, oder? Ja, aber erstaunlich günstig, also 6 Euro habe ich gehört. Ja, aber ich finde das so bekloppt, ey. Ich meine, das dreht ja nicht mal. Also du, das ist die absurdeste Sucht aller Zeiten, weißt du? Du hast irgendwie so ein batteriebetriebenes Ding im Mund, das nichts anderes macht, als den Nikotin zuzuführen, damit die Unruhe aufhört. Das finde ich total lala. Da hast du noch nicht mal mehr dieses Bild von der sexy Blondine mit der Zigarette in der Bar funktioniert da, wenn du so ein Elektroteil im Mund hast. Da muss ich immer sehr lachen, wenn ich das sehe. Ja, ist wahrscheinlich einfache Suchtunterdrückung. Ja, ja, klar. Ist wie Nikotinpflaster ist das halt. Aber eben mit dieser Geste da dran. Aber naja, wir wollen ja nicht über die Süchtigen lachen, das macht man nicht. Ja, und Lebensmittel, also Sandwiches werden da verkauft. Ach so, ja, das ist ja normal. Ich dachte, irgendwer hat mir erzählt, dass die dich da zwingen, ihre Durchsagen zu hören, indem sie, untersagen, also die AGB von denen untersagen, dass du einen Kopfhörer aufhast oder irgendwie sowas, habe ich mal gelesen. Da weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das durchsetzen. Die Crew selber war sehr, sehr lustig, also ich bin eingestiegen und das Erste, was der die Ansagen gemacht hat, meinte, war sehr junger, willkommen auf dem Flug nach Italien. Und erstmal so eine kurze Schweigesekunde, weil alle dachten, die wären im falschen Flugzeug. Sehr schön. Ja, von Just Kidding. Und, ja, das hat die deutsche BA, die sind ja dann auch von Air Berlin übernommen worden, glaube ich, ne? Die haben das früher immer gemacht. Also die haben immer irgendwelche vollkommen bescheuerten Durchsagen gemacht auf allen möglichen Flügen. Ja, ich fliege nicht so oft, kann sein, dass das irgendwie schon ein abgestandener Witz ist. Also das war immer ganz lustig. Also ich bin ein paar Mal von Berlin-Tempelhof, ich bin noch von Tempelhof geflogen. Eigentlich auch, muss man öfter mal in so Sätze einfließen. Also als ich damals von Tempelhof geflogen bin, mit der deutschen BR, da war das immer. Die haben dann immer irgendwie dann so Durchsagen gemacht wie, auch auf diesem Flug verfügt unser Flugzeug fairerweise über 6 Notausgänge. Solche Sachen an die Geräte, das war immer sehr nett. Und ein Freund erzählte mal, dass er irgendwie zu Karneval wäre nach Köln geflogen und eben Durchsagen gemacht, die ganze Zeit auf Kölsch waren. Guten Tag, hier ist Ihr Kapitän. Auf die Tour. Das ist dann ungefähr wie bei der Deutschen Bahn wahrscheinlich. Na, bei der Deutschen Bahn reden die so, weil sie nicht anders können. Das ist der Unterschied. Was sie noch verkauft haben, waren Rubbellose. Rubbellose. Und, er hatte bei der Durchsage dann auch noch angedeutet, dass sein Chef ihn in irgendeiner Form das übernehmen würde oder für ihn Nachteile entstehen würden, wenn er nicht mindestens so und so viel davon verkauft. Natürlich als Witz formuliert, aber ich glaube, da war wirklich ein Funken Wahrheit dahinter. Nee, da ist immer ein Funken Wahrheit dahinter. Sobald es um irgendwie sowas Existenzielles geht, ist jeder Witz eigentlich wahrheitsmotiviert. Also sobald es darum geht, so, ich bin am Verhungern, das heißt, okay, Alter, brauchst du irgendwie Geld? kann man sich immer... Ich lese gerade im halbautomatischen Einbeinigen, jetzt fragen sich die das zum ersten Mal hören, was das ist. Der halbautomatische Einbeinige ist ein Gerät, das eure Anrufwünsche entgegennimmt. Ich lese gerade beim halbautomatischen Einbeinigen, du warst am Busterminal etwa 100 Meter von der Explosion entfernt. Ja. Und das erzählst du erst jetzt? Na, ich dachte, das hätte ich erwähnt. Mhm. Zumindest habe ich es dann ignoriert. Ist das, wie ist denn das? Also eine Reporterfrage. Wie fühlt sich das an? Im ersten Moment ein bisschen überfordert, weil man weiß jetzt nicht, wie man das interpretieren soll. Weil es könnte ja genauso gut ein Gebäude sein, was gesprengt wird oder irgendwas in der Art. Und man schaut dann erstmal um sich, um zu gucken, wie alle anderen damit umgehen. Und ja, wie gesagt, bis ich in den Bus eingestiegen bin, hatte ich auch noch überhaupt keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Hätte sein können, dass das irgendwas war, hätte aber auch sein können, dass es eine Bombe war. Und mein Kumpel ist ziemlich abgedrehter Vogel, der hat dann immer gleich Detailwissen am Start und hatte gemeint, ja, wenn es jetzt eine Bombe gewesen wäre, die in der Stadt hochgegangen ist, hätte man ja noch Scheiben splittern hören müssen und Rauch müsste aufsteigen, weil normalerweise entsteht bei Sprengstoffen so viel, also bei den Sprengstoffen, die man für Bomben nimmt, normalerweise schwarzer Rauch. Und das war halt nur. Aber hat dann tatsächlich weiter gebrannt, also man hat Rauch gesehen. Er wollte auch unbedingt hin, aber ich bin ja sehr kritisch, was so Gaffen angeht. Ob das nun auf der Autobahn ist oder bei irgendwelchen anderen Unfällen. Und wollte dann weiter. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass es eine Explosion, also eine Bombenexplosion war? Ja, ich habe dann als erstes da geguckt, wo ich als erstes so eine Nachrichten vermuten würde bei Twitter, einfach mal nach Oslo gesucht, gegoogelt oder wie auch immer man das bei Twitter nennt. Und da kamen dann auch jede Menge Tweets, vor allem auch viele paranoide Tweets von Terror arrived in Oslo in Großbuchstaben und sowas. Aber auch viele, die einfach nur geschrieben haben, was sie gesehen haben. Nämlich, dass vor dem Regierungsgebäude eine Bombe in die Luft geflogen ist und dass Scheiben zertrümmert waren. Also das war so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, es war wirklich eine Bombe, weil wenn die Scheiben von der Druckwelle in die Luft geflogen sind, also kaputt gegangen sind, dann muss es schon was Größeres gewesen sein. Und erst hier am Flughafen habe ich dann erfahren, dass es wirklich Tote gab. Und was auch noch so ein Moment war, ist, als dann tatsächlich Sirenen angegangen sind. Also kurz nach der Explosion kamen dann auch sofort die Sirenen von den Polizei- und Rettungswagen. Mhm. Ja, im Videotext lese ich, dass es zwei Tote gab, mindestens zwei Tote. Autobombe, ja. Okay. Tja. Ja, wir werden erfahren, was es ist, und vor allen Dingen werden wir erfahren, und das finde ich in solchen Momenten eigentlich immer das Schlimmste, in meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis ist niemand mehr, der, ich sag mal, den offiziellen Verlautbarungen, wer sowas gemacht hat, wirklich noch glaubt. Und das ist schon seit Jahren so. Und das ist so. Was ist das für ein Lärm? Ja, nein, Ansage mal wieder. Es geht ja auch gleich los mit dem Boarding. Also. Achso. Sehr schön, Flughafen-Atmo, super. Ich schalte dir mal kurz das Mikrofon stumm. Nee, warum das denn? Das war, okay, ja. Ich finde das doch gerade cool, das hat doch wegen hier Authentizität und sowas, das ist doch alles total super. Das nächste Mal müssen wir einfach still sein und dann kann sich das jeder mitschneiden und dann, wenn er telefoniert, immer so tun, als wäre er auf dem Flughafen. Du Schatz, mein Flug hat Verspätung, ich komme etwas später. Aber du arbeitest doch um die Ecke. Ja, irgendwie sowas. Ich bin auch froh, dass ich jetzt noch nach Hause komme. Ich habe gehört, Bus und Züge fahren nicht mehr. Von meinem Kumpel, der Bus fährt 2 Stunden später. Ich hoffe, der kommt überhaupt nach Hause. Ist denn für dich, also wenn jetzt, also ich weiß, wir haben vor Jahren haben wir schon mal eine Radiosendung gemacht, die hieß Im Falle eines Falles war Al-Qaida alles. Ist das für dich noch glaubwürdig, wenn dir jemand sagt, so ja, das war Al-Qaida? Für mich ist das eigentlich wieder so ein Beispiel, wie übertrieben diese ganze Angst ist. Ich meine, ich war jetzt schon durch einen riesen Zufall so vor Ort, dass ich das hautnah mitbekommen habe und trotzdem ist mir nichts passiert. Mhm. Also, da könnte genauso gut mein Flugzeug jetzt abstürzen. Ein Terror ist einfach eine wahrscheinlich sehr psychologische, aber sehr ineffiziente Art der Kriegsführung. Und, Ich weiß gar nicht, wenn ich mir angucke, was in den letzten 10 Jahren bei uns so an konservativem juristischem Backlash passiert ist und wo einfach Kontrollsysteme, Überwachungssysteme eingeführt worden sind, weiß ich gar nicht, ob das so ineffizient ist. Das ist eben nur ein ganz anderes Schlachtfeld. Ne? Es geht halt bei Terrorismus nicht darum, 3000 Leute mit 2 Hochhäusern in New York umzubringen, sondern es geht darum, ganze Gesellschaften so durcheinander zu bringen, dass sie nicht mehr vernünftig funktionieren. Ja, und wenn du dir so anguckst, mit was für Innenministern wir es zu tun haben, da sind wir nicht allzu weit von entfernt. Ja, das ist auch wirklich tragisch, dass alles, was daraus entsteht, eigentlich durch die Bank nur negativ ist. Ja, weil genau, dadurch, dass ausschließlich, ja. Nur weil ich nicht über 100 Milliliter Flüssigkeit mehr ins Flugzeug nehmen kann, das kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Form Sicherheit bringt. Ach ja, das ist doch sowieso der größte Bullshit. Man muss sich doch nur mal mit Piloten unterhalten und fragen, wo hängt denn eigentlich die Axt? Ja. So, dann weiß das. Das ist wirklich, ja, das nervt halt. Aber wobei, das sind ja nur so Kleinigkeiten. Viel unangenehmer finde ich eben das, was die Psychologie Beobachtereffekt nennt. Du weißt ganz genau, oder wenn du weißt, dass du beobachtet wirst, dann wirst du dich anders verhalten, als wenn du unbeobachtet bist. Und mir kann keiner erzählen, dass der Innenminister das nicht weiß. Ja. Und das ist halt die Konsequenz der Überwachung der Bevölkerung. Ne? Vorratsdatenspeicherung, überall mal eine Kamera hin, auch ist ja gar nicht schlimm. Natürlich ist es schlimm. Man kann auch nirgendwo mehr seine Tasche stehen lassen. Auch hier am Flughafen hätte ich jetzt irgendwo meine Tasche hingestellt und wäre auf Toilette gegangen. Ich glaube, ich hätte den nächsten Alarm ausgelöst. Ja, wahrscheinlich. Das wäre jetzt ein richtiger, der richtige Moment für das Suspiciously Looking Device. Kennst du das? Das ist so ein oranger Kasten, den so ein paar Künstler mal zusammengeschraubt haben. Das ist also eigentlich, glaube ich, so ein Geigerzählerkasten in Orange. Und da haben sie eine LED-Anzeige eingebaut, die random irgendwelche Nummern ausgibt. zwei Metallknöpfe und irgendwie ein Theremin. Und wenn du das Ding anfassen willst oder den Knopf anfasst, dann macht's Miep. Das ist sehr gut, ja. Und ab und zu, und jetzt, das ist eigentlich das Coolste, ab und zu fährt es einen Meter. Das finde ich eigentlich das Coolste daran. Suspicious looking device. Das erinnert mich so an diese nutzlosen Maschinen. Da gibt es ein paar YouTube-Videos von, also so eine Box mit einem Knopf oben dran, mit so einem Schalter, mit so einem Kippschalter. Und wenn man den Schalter betätigt, dann macht die Maschine nichts anderes als aufklappen und den Schalter wieder umlegen. Sehr geil, ja. Also die Maschine, die sich selbst ausschalten soll. Ja, super. Ja, sowas braucht man doch eigentlich. Eine Metermaschine. Ja. Das ist so die, ich weiß nicht, wie sagt Tim dazu, Brainfuck, genau. Brainfuck, ja. Was macht das? Es schaltet sich aus. Yes. Eigentlich möchte ich bitte eine Maschine haben, die sich ausschaltet. Ja, das ist, glaube ich, das, was man braucht. So, man kann auch sehr schön Leute verwirren, indem man einfach irgendwo Warnschilder aufstellt. Ja, ja, klar, das ist Kein Ausgang. Einfach mal schauen, wie viele Leute diese Tür da nicht mehr benutzen, nur weil da kein Ausgang dran steht. Wie viele Leute die Tür benutzen, weil da kein Ausgang dran steht. Also wenigstens mal gucken, was dahinter ist. Das ist eigentlich cool. Kein Ausgang gefällt mir. Defekt hatten wir ja schon mal. Da ist Tim ja vor, weiß ich gar nicht, 8 Jahren oder so, oder 6 Jahren mal mit angekommen. Mit einem Stapel Defektaufkleber zum Chaosradio bei Fritz. Und dann haben wir Defektaufkleber überall hingemacht und das hat richtig gut funktioniert. Also, ja, ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Einfach mal Defektaufkleber. Bei den Leuten so oft den Gedanken daran fordern, solche Aussagen zu verifizieren und selber mal auszuprobieren. Ja, aber willst du einen Euro reinschmeißen, wenn Defekt draufsteht? Oh geil, das mache ich mit der Parkraumbewirtschaftung in Prenzlauer Berg. Yes, Rache. Oh Gott, geil, wo kriegt man denn Aufkleber her? Doppelseitiges Klebeband und dann einfach auf Fotopapier ausdrucken. So mache ich das immer. Ach so. Ja, das ist ja eigentlich auch, wobei ich habe ja nicht mal einen Drucker, ich arme Sau. Nimmst du Spiegelband, dann gehst du in Rossmann zu diesen Sofortfotoautomaten. Ja. Und dann kriegst du schöne 10x15 maximal Aufkleber. Wenn machst du mit Spiegelband, dann kriegst du die auch nicht mehr ab. Oh ja. Was ist Spiegelband? Das ist so ein etwas dickeres Klebeband, wo man Spiegel an die Wand hängt. Hält pro Quadratzentimeter 5 Kilo oder so. Ah ja, sehr gut. Ja, sowas muss ich mal. Wobei ja richtige Aufkleber eigentlich schöner sind, die man immer in der Tasche hat. Hat ja auch mehr Eleganz. Ja, ich glaube, verschenken hier. Ich habe dir ein paar Defektaufkleber mitgebracht. Ab 1000 Stück ist das auch kein finanzieller Aufwand mehr. Also ja, ach schon. Komm, das machen wir mal. Ich meine, wozu, wenn nicht für verrückte Sachen, ist das Trinkgeld gut? Du, mein Flieger. Ich wollte gerade fragen, musst du nicht langsam mal boarden, wenn du um 19 Uhr fliegst? Und ich muss meine Tasche noch ein bisschen kleiner machen, damit die in diesen Ryanair-Handgepäck-Ding reinpasst. Ja, warte, dann mache ich jetzt mal was. Dann hole ich jetzt mal jemanden zur Konversation hinzu. Oder wie heißt das hier? Warte mal. Kontakt hinzufügen ist das, ne? Genau. Damit das jetzt nicht so leise ist, sondern damit das alles so ein bisschen so einen fließenden Übergang hat. Toll wäre natürlich, wenn ich das hinkriegen würde, ohne es vorher anzukündigen, aber das schaffe ich nicht, weil dazu bin ich zu blöd. Mal gucken, ob beim Jan jetzt das Telefon klingelt oder nicht. Dumm die Dumm. Achso, du musst deine Tasche klein drücken, Moment, ich muss mal ganz kurz. Wer? Den Stream stoppen. Ach, das ist jetzt der Jan. Martin, ich wünsche dir einen guten Flug. Das ist der Jan. Ja. Hallo, schweig still, Jan, schweig still. Martin, guten Flug und vielen Dank fürs Mitspielen. Danke, danke. Noch kurz zum Tasche klein machen. Einfach alles anziehen, was an Klamotten da ist. Ach so, du kannst ja auch einfach mit so großen, also was weiß ich, so große Klettkabelbinder oder sowas, kannst du dafür auch ganz gut nehmen. Und ganz wichtig, einfach immer wissen, wo das Handtuch ist. Das ja sowieso. Guten Flug. Danke, danke, ciao. Tschüss. So, hallo Jan. Hallo Holgi! Du brauchst nicht zu schreien, wir verstehen dich sehr gut. Ja gut, das ist auch so was Intuitives. Wenn es selber leise ankommt, schreit man ja eben. Ja, stimmt. Das ist ja das Fernsprecher, ne? Es heißt halt Fernsprecher, aber es ist gar nicht so schlimm. Weswegen rufst du an? Um zu reden. Ja gut, das kann jetzt jeder machen. Da kann ja jeder kommen. Also ich habe ja sogar Anrufe aus Oslo. Ja, okay, dann bin ich in Hagen natürlich nicht ganz so exotisch. In Hagen war ich auch schon mal. Ja gut, ich wohne nicht in Hagen, ich jobbe hier im Moment nur. Du jobbst in Hagen? Ich jobbe in Hagen, ja. Was jobbt man denn in Hagen? Ich dachte, da wäre so strukturschwach und sowas alles. Naja, der Vater von einem Bekannten hat eine Firma und da ist jemand im Urlaub und da könnte ich halt so lange aushelfen. Kräne, Kranteile reinigen. Kranteile reinigen klingt irgendwie kacke. besser als nichts. Ja, das stimmt. Na, also es geht auch immer schlimmer, finde ich. Also Asphalt legen. Ne? Na, ich habe vorher beruflich Telefonanschlüsse geschaltet. Hab den Job auch nicht lange gemacht. Du warst so einer von denen, die dann in die Wohnung kommen und knipp-knapp Leitung durchprüfen und sagen, so ist alles super, dann fahren. Wo man sich dann wundert, dass den ganzen Tag lang das Telefon sowieso nicht wieder doch nicht funktioniert. Ja, weil das erst später freigegeben wird. Aber genau einer von denen. Ja, nee, ich hatte irgendwie, da kennt, glaube ich, auch jeder eine üble Geschichte mit, oder? Gibt es irgendjemanden, bei dem das jemals reibungslos geklappt hätte? Also, da gab es schon einige. Das ist so die Überzahl, bei denen es geht. Aber man hört halt öfters von denen, wo es nicht geht. Ja, es ist ja auch nicht, also ich meine, wie viel Unternehmen oder wie viele Kunden haben die Telefongesellschaften? 30 Millionen, wie viele Haushalte haben wir? Und dass da was schief geht, ist ja auch relativ normal. Ne? Also wenn du 30 Millionen Kunden hast, ist es ziemlich simpel, 3 Millionen Beschwerden zu haben. Ja. Vor allem hängt da ja auch so eine Bürokratie hinter. Wenn man mal bei einem großen Anbieter ist, der selber nur Technik anmietet und der wiederum die letzte Meile von der Telekom anmietet und der Kundenberater von dem weiß nicht, was bei der Telekom abgeht und Die tauschen sich überhaupt nicht miteinander aus, ne? Also das ist wenn ich mit meinem Alice-Telefonanschluss Probleme habe, die von der Telekom herrühren, dann weiß Alice das nicht und keiner redet mit denen. Ja. Ist das Absicht? Also Absicht seitens der Telekom, dass die möglichst dafür sorgen wollen, dass sie den besten Support haben? Den Eindruck hatte ich nicht, nee. Also ich war ja auch selber nur bei einem Subunternehmer. Ach so. Was ist es dann? Inkompetenz? Ja, ist ja meistens Inkompetenz, ist ja eigentlich fast immer, ne? Ich denke, eine Mischung aus Inkompetenz und Bürokratie. Hm. Warum hast du den Job nicht lange gemacht? Ist der scheiße? Also, weil bei mir kriegen die Jungs, die mein Telefon anklemmen, immer einen Kaffee und so. Ja, aber ich war einfach nicht gut genug. Ich habe mich halt zu sehr gestresst. Und dann ist halt auch zu oft das passiert, was du geschildert hast, dass es dann eben nicht ging. Und dann wurde ich halt wieder gegangen. Was heißt, du hast dich zu sehr gestresst? Ja, halt im Zeitfenster von 10 bis 12 Uhr muss man da sein. Dann muss man irgendwie 20 Kilometer fahren und da sein. Und Das hast du nicht auf die Reihe gekriegt, oder was? Nö. Hm. Wobei dazu kommt, ich lasse mich zu sehr vom Stress unter Druck setzen. Ja, und dann stehst du in der Ecke und weißt überhaupt nicht mehr, was du zuerst anfassen sollst, ne? So wie ich. Genau. Ja, kenne ich. Genau. Das geht mir ganz genauso. Ja, absolut. Aber ich dachte, wenn, bei mir ist das zum Beispiel so, dass wenn ich dann irgendwie jemanden habe, der mir von extern die Rahmenbedingungen vorgibt, also sowas wie um 12 Uhr hast du einen Termin da und um 14 Uhr hast du einen Termin 20 Kilometer weiter entfernt, das kriege ich dann witzigerweise wiederum hin. Ja, in einem bestimmten Rahmen ich auch, aber ich hatte halt, sagen wir mal so, ich habe 5 Termine von 8 bis 12 Uhr und muss halt gucken, wie ich das am besten plane und dann hört es auch schon irgendwann auf. Okay. Wenn dann irgendwas dazwischen kommt. Ist das ein Akkordjob eigentlich? Oder hast du da, weil das klingt so, als hättest du da nicht die Muße, bei jedem mal einen Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen, wenn du eine Oma hast? Das definitiv nicht. Ich muss ja alle Aufträge in einem Zeitfenster erfüllen, die ich kriege. Mhm. Und wenn da mal irgendwas dazwischen kommt, ja, das war auch das, was ich geschrieben habe mit dem Selbstfinden. Das war ja nicht das Wahre. Wo bist du denn? Ich suche gerade mal im Einbeinigen. Da bist du, Selbstfindung. Genau. Erfolglos Elektrotechnik studiert. Genau. Also abgebrochen. Ja, dann war es nicht das Richtige. Genau. Ich habe jetzt auch nur, ich hatte den schon vorher abbrechen sollen, habe den jetzt endlich abgebrochen, weil ich mir dachte, jetzt habe ich einen Job. Dann muss ich nicht zum Amt rennen, wenn ich jetzt abbreche. Und jetzt den Kranteile-Job. Nein, den Telekomiker-Job da. Ach so. Den ich dann hatte, danach. Ach, das heißt, du hast den Job genommen als Weg aus dem Studium. Genau. Und bist dann mit dem Job gescheitert gleichsam. Genau. Ach, wie ärgerlich. Ja. Ja, passiert, aber muss halt gucken, wie es weitergeht. Ja, ja. Wie lange hast du Elektrotechnik studiert? Oh, zu lange. Ja, das ist klar. Wenn es nicht das Richtige war, dann ist jedes Semester zu lang. Aber wie lange war es denn in Zahlen? Oh, 2,5 Jahre. Und das dann aber so halbherzig, dass das halbe Jahr auch nicht dazu gereicht hätte, einen Bachelor zu kriegen, ne? Na, definitiv nicht. Warum hast du es überhaupt angefangen? Es war nicht Elektrotechnik, sondern Informations- und Kommunikationstechnik. Mhm. Was aber mittlerweile auch als Elektrotechnik bezeichnet wird bei uns. Und ich habe mir da ein bisschen was anderes von versprochen. Bin zu blauäugig da dran gegangen. Ne, was hast denn du erwartet und was hast du dann vorgefunden? Ich hatte was mehr Informatiklastigeres erwartet. Hm. Das war aber wirklich zu 80% Elektrotechnik. Und was machst du jetzt als nächstes? Informatik? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich muss noch rausfinden, wo ich wirklich gut drin bin, was mir liegt, damit mir das nicht nochmal passiert. Gab's denn irgendeinen Auslöser, dass du diesen, ja gut, Informationstechnik klingt ja wie Inf. Ja, stimmt. Ja, und ich bin auch zu einer relativ nahegelegenen Fachhochschule gegangen, wo es nicht so die große Auswahl gab. Und naja, da gab es halt das war das, was mir am naheliegendsten erschien. Aber wenn du doch Probleme hast, dich selbst zu organisieren, ja. Ist ein Studium dann überhaupt das Richtige für dich? Mittlerweile zweifle ich daran. Ich denke mal, wenn man mir in den Arsch tritt, würde ich das hinkriegen. Und wenn ich die richtigen Medikamente nehme. Aber ich hoffe, das war jetzt ein Witz und ich lache dich nicht aus, weil du irgendeine Krankheit hast, eine schlimme oder so. Nein, das ist voll in Ordnung. Ich habe tatsächlich ADHS. Ach so, okay. Aber Ritalin ist ja generell unter Studenten verbreitet. Ja. Aber aufgrund dessen ist es halt nicht immer leicht zu kriegen. Gerade im ländlichen Raum sagen die Ärzte, sie sind Student, sie wollen das haben. Ja, vor allen Dingen ist das ist ja auch total dreckig dann eigentlich, weil du kommst mit Ritalin auf normalen Null und die anderen sind alle auf plus 20%, ne? Genau, das sage ich auch mal. Genau, total asoziale Konstellation irgendwie. Eigentlich willst du nur normal sein und die anderen laufen dir jetzt davon nach oben. Ja, ganz genau das, ja. Aber wer und warum nimmst du die Medikamente dann nicht? Weil ich ja nicht bekommen habe. Weil ich bin umgezogen und die neuen Ärzte in dem Ort, wo ich hingezogen habe, haben gesagt, ja, wir kennen sie nicht, wir verschreiben das eigentlich gar nicht mehr an Leute über 18. Ja, aber dann müsste doch wenigstens dein alter Arzt irgendwie denen mal gesagt haben, hier, passt mal auf, Freunde. Hör auf zu tippen, kümmere dich um dieses Gespräch. Der alte Arzt sagte irgendwann, ja, du bist nicht mehr mein Patient, gibt's nicht mehr. Ist ja auch ein bisschen seltsam. Ja, aber was soll ich dann machen? Irgendwann habe ich halt resigniert. Naja, man kann ADHS ja nachweisen. Das heißt, du müsstest irgendwie doch eigentlich nur zum Arzt sagen, entschuldigen Sie, dann untersuchen Sie mich gefälligst. Ich brauche das. Ja, ich hatte keinen Nerv mehr drauf. Ich hatte irgendwie 2 Monate auf einen Termin gewartet bei einer Neurologin. Wurde eine Woche vorher angerufen. Das passt jetzt doch nicht. Am Freitag. Sie können 9 Termine in 1,5 Monaten haben. Krankenversicherung anrufen, beschweren. Angeblich hilft das. Ja gut, mittlerweile habe ich einen anderen Arzt gefunden, jetzt wo das Studium abgebrochen ist. Achso, jetzt hast du wieder Tabletten oder was? Jetzt habe ich wieder ein Rezept und muss mir die Tabletten noch besorgen. Das klingt aber so, als hättest du eigentlich gar keinen Bock, deine Tabletten zu nehmen. Doch, schon, nur es ist auch irgendwas, was ich aufschiebe. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht liegt es am, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist es das ADHS, was dich dazu führt, nicht die Tabletten nehmen zu wollen. Also ich weiß von einer Bekannten, die eine Persönlichkeitsstörung hat und bei der war es auch immer so, dass die immer, wenn sie ihre Tabletten hatte, dann war alles okay. Aber wenn sie mal irgendwie mal vergessen hat und ein bisschen wieder in ihre Störung gekippt ist, hat sie sofort aufgehört, die Tabletten zu nehmen, weil das ja sowieso alles irgendwie nicht richtig und bla. Kann sein, dass das auch sowas ist. Ja, ja, das ist so ähnlich, denke ich. Also ich bin extrem lethargisch. Aha. Und ich weiß, dass ich es ändern müsste, nur um es zu ändern, bin ich zu lethargisch. Naja, ja, das geht jedem Lethargiker so. Ja. Immerhin sagst du das. Die meisten sagen halt, dass es Quatsch sei, wenn ich das so ausdrücken würde. Was jetzt? Mit der Lethargie? Ja. Nö, das ist doch völlig normal. Klar gibt es immer Leute, die es schaffen, die es irgendwie auf wundersame Weise schaffen, sich durchgehend auf hohem Niveau zu motivieren. Aber die meisten, die ich kenne, haben gegen einen Mittagsschlaf nichts einzuwenden. Also. Ja, definitiv. Nachricht über Twitter. Parra schreibt, der junge Mann am Telefon ist Kandidat für den Studiengang, Achtung, Informationssystemtechnik. Gibt es an der TU Dresden bzw. Darmstadt. Könnte ich mir mal angucken, aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann, weil ich nur Fachabitur habe. Ach so. Ja. Aber ich weiß nicht, insgesamt klingst du eher so, als würdest du, also weil du ja selber sagst, du brauchst jemanden, der dir in den Arsch tritt, ansonsten würdest du nicht in die Gänge kommen. Das klingt mir eher so, als solltest du irgendwie eine Ausbildung machen. Also irgendwie was, wo du praktisch von Anfang an einen Vorgesetzten hast. Ja, der auch klarkommt damit, dass du vielleicht sagst, du pass mal auf, Vorgesetzter, ich habe das Problem, ich muss eigentlich ständig in den Arsch getreten werden, mach mal, Ich nehme dir das nicht übel, das ist auch nicht irgendwie, weil ich faul wäre oder so, ist halt so. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du irgendwie einen Job findest, wo du so einen Vorgesetzten hast, dass du da wesentlich glücklicher wirst, als wenn du dich da über 3-4 Jahre selbst organisieren musst, um dann irgendwann festzustellen, scheiße, ich krieg's nicht gebacken. Ja, aber ich muss erstmal wissen, was mir genau liegt. Ja. Da bin ich mir selber im Unklaren drüber. Das muss ich mir eigentlich beantworten können, aber wenn ich nicht kann, wer dann? Na, diese Motivationsheinis machen es ja immer so, dass sie dich fragen, was machst du am liebsten? Kreativ sein. Und ja, Leute unterhalten. Kreativ sein und Leute unterhalten. Das ist, ja. ich bin der beste Witzeerzähler der Party. Ne? Das ist jetzt natürlich, ja, schwierig. Ja, ja. Jetzt stell dir vor, wie ich mit den Fingern die Anführungszeichen mache. Ja. Irgendwas mit Medien. Ja, irgendwas mit Medien wollen alle machen und können nicht sagen, was es ist. Erstens, was es ist, können die nicht genau sagen. Das, zweitens genau können die nicht sagen, warum. Weil das ist echt so ein Riesenproblem bei diesem irgendwas mit Medien. Ich weiß auch gar nicht, also ich bin ja durch tatsächlich einen dummen Zufall nur da reingerutscht in dieses Mediending. Also in meinen Bewerbungen steht nicht, dass ich schon immer irgendwas mit Medien machen wollte. Sondern ist halt so passiert. Von daher habe ich mir die Frage nie stellen müssen, warum will ich das eigentlich? Ne? Das ist mir auch schon klar, dass viele so denken. Deswegen mache ich tatsächlich immer diese Geste, wenn ich das sage. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn du unbedingt was mit Medien machen willst, da ist ja mittlerweile möglich, dass jeder was mit Medien macht, der was mit Medien machen will. Ne? Ja, habe ich auch schon überlegt, selber sowas zu machen, muss ja nicht irgendwie berufsmäßig sein, nur fehlt mir der Antrieb. Ich habe mal am Campusradio mitgearbeitet. Ja. Aber das war mir dann auch zu blöd, nachdem ich keine Lieder spielen durfte, wo geil vorkommt. Oder. Naja, mit sowas haben sie manchmal Probleme. Ja. So, bloß nicht Scheiße sagen. Oder ich weiß bloß nicht so reden wie normalerweise. Kennst du das Lied Freiburg von Tokotronic? Nee. Ja, bestimmt kenne ich das, aber ich habe es garantiert dann irgendwann verdrängt, weil ich Tokotronic nicht so prickelnd finde als Musik jetzt. Auf jeden Fall durfte ich das nicht spielen, weil das zum Hass anstacheln würde. Au, wer macht denn, war das irgendwie die Linken aus dem Aster, die das organisiert haben? Nee, so ein älterer Herr, der sagte, wir dürfen unsere Sendelizenz für UKW nicht gefährden. Ja, und dann darum machen wir Radio, das keiner hören will, weil es zu brav ist. Aber eine gute Idee. Aber wir sind halt im ländlichen Bereich, viele CDU-Wähler und so. Ah, okay, welche Gegend ist denn das, worüber reden wir denn gerade? Sauerland. Sauerland, ja. Ja. Wo war ich denn eben? Ach genau, mit diesem irgendwas mit Medien. Ja, ich meine, dann mach halt irgendwas mit Medien, ne? Gibt's ja auch Ausbildungsberufe. Dann wirst du halt, weiß ich nicht, machst halt irgendwie Mediengestalter oder so ein Scheiß. Ja, aber mit 25, wenn man sich selber nicht mal klar ist, ob das Richtige ist, naja. Ja, bevor du aber noch ein halbes Jahr rumsitzt, um in der Hoffnung, dir darüber klar zu werden, was richtig ist, und du dann zufälligerweise irgendwie über eine Festanstellung als Kranteile-Reinigungsassistent stolperst, die annimmst, weil es gutes Geld ist und dann in 5 Jahren oder 8 Jahren feststellst, scheiße, ich bin da gerade in einer Sackgasse gelandet. Also dann lieber irgendwas, was halbwegs in die Richtung deutet. Ja gut, stimmt. Eigentlich hast du recht. Das ging mir beim Job schon genauso, also beim Telekomiker-Job, da habe ich nach 2 Monaten auch schon gedacht, scheiße, warum hast du das jetzt angenommen? Mhm. Hat sich dann auch erledigt gehabt, aber scheiße. Ich glaube, ich hatte auch schon mal mit dir gesprochen gehabt. Echt? Ja, das war bei Fritz, ging es um das Thema Eselsbrücken. Erinnerst du dich? Boah, das ist aber richtig lange her, ne? Das war, glaube ich, irgendwann Ende letzten Jahres oder so. Eselsbrücken? Also Eselsbrücken fühlt sich nach vor vielen Jahren an. Nee, so lange ist das noch nicht her. Eselsbrücken? Ja. Aber egal, ich vergesse ja sofort, was ich gesendet habe. Das ist ja meine Spezialität. Ja, ich weiß es halt auch nur. Ich habe zufällig eingeschaltet, höre halt immer Fritz bei mir, wenn ich denke, ich muss mal wieder nach Berlin. Und habe halt gedacht, die Stimme kennst du doch. Ja, und was machst du denn in Berlin? Weißt du auch nicht. Ja, das ist das Problem. Ich hab dir damals auch schon gesagt, dass ich nach Berlin will. Ach, und du hast es seitdem nicht geschafft? Naja, das ist jetzt erst ein halbes Jahr her. Naja gut, aber du hast ja nichts Besseres zu tun, von daher. Ich glaube, meine Freundin wäre damit nicht ganz so einverstanden. Ist sie denn damit einverstanden, dass du nicht weißt, was du mal irgendwie auf die Reihe kriegen willst? Nein, ich meine gerade mit Berlin, weil sie in München wohnt. Ach so, ja, weiß ich nicht, also Sauerland, München ist, je nachdem wie du da angebunden bist, auch ziemlich eine ziemliche Aufwand, oder? Ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich soll ich das machen, ich habe aber auch Dazu kommt die Angst, in Berlin werde ich, glaube ich, versumpfen, in meinem jetzigen Status. Ja. Weißt du, was ich meine? Kannst von ausgehen, ja, ja, klar. Ja, also Berlin ist die Stadt zum Scheitern, ja. Ja. Aber irgendwann. Vielleicht. Irgendwann vielleicht. Ja. Ja. Wer weiß, vielleicht will ich in 5 Jahren noch was anderes. Ja, wer weiß das schon, ne? Ja. Hör mal, da wir jetzt keine Themen mehr haben, ne? Ne, haben wir jetzt erstmal nicht. Nee. Hole ich jetzt einfach mal den nächsten in diese Runde mit rein. Warte mal, mal gucken, wie es so geht. Ja, das nächste Mal bereite ich mich besser vor. Das ja, das ist doch, das ist ja. Das war jetzt mein erstes Mal, dass ich es überhaupt höre und alles. Fuck, falsche Taste hier. Ich komme mit diesem ganzen Ding immer noch nicht zurecht, fällt mir gerade auf. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht hier oben? Jetzt. So, Daniel. So. Theoretisch müsste jetzt gleich der Daniel auch noch rangehen. Pass mal auf. Jo. Pass mal auf. Nee, das passiert nicht, hier passiert nichts. Das ist alles im Arsch. Skype, jetzt haben sie Skype abgeschaltet wegen der Anschläge in Oslo. Ich sag's dir. Vielleicht scheitert das, weil du gerade in Berlin bist. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Hallo? Ah, guck an. Hallo, Daniel. Hi. Daniel, das ist Jan. Jan, das ist Daniel. Hi, Daniel. Hi, Jan. Hast du noch irgendeinen Tipp für den Jan, Daniel? Also außer, schaff deinen Hintern dranbleiben. Auf den Mars. Also. Ja. Wie motiviert man sich, Daniel? Tipp zu geben. Wie man sich motiviert? Hm? Gibt es da irgendwelche Tricks? Ich würde sagen, das machen, was einem Spaß macht. Ja, das weiß er ja nicht, also, was das ist. Das hört sich ja so an, als ob er irgendwie Mac interessiert ist, Medien interessiert ist. Also da findet man sicherlich irgendwas in die Richtung. Er kann ja beim gefakten Apple Store anfangen, deswegen ich eigentlich anrufe. Der sich ja jetzt dann doch wieder als Fake rausgestellt hat, ne? Das fand ich sehr, genau. Sehr lustig. Also der gefakte Apple Store, der erst als gefakter Apple Store rundging, dann hat irgendwer meinte recherchiert zu haben, dass es gar kein gefakter Apple Store ist. Und kürzlich kam dann die Meldung, dass es doch wieder ein gefakter Apple Store ist. So langsam verliert man dann auch den Überblick. Ja, das ist total absurd. Und das Tolle ist halt auch, man kann einfach daran sehen, wie vollkommen flüchtig und beliebig die Informationen sind, die da so den ganzen Tag über verteilt werden auf irgendeine Art und Weise. Das finde ich ganz lustig. Und da habe ich mich dann auch gefragt, woher weiß ich eigentlich, dass das, was diese Zeitung recherchiert hat, wahrer ist oder näher an der Realität ist, als das, was dieser Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der das recherchiert hat, dass es kein gefakter Laden ist. Wie findet man das raus? Also, dass es ein gefakter Apple Store ist, das findet man relativ schnell heraus, indem man in den Store geht und sich einfach mal die Tische anguckt. Die haben diese, die Tische, die haben unten die witzigen Drucker vom richtigen Apple Store, landen nicht drin. Witzige Drucker vom richtigen Apple Store? Ich habe nicht die Leiste angefangen. Ich weiß nicht, wie die Apple Stores in Deutschland sind, aber in Beijing und in Shanghai gibt es diese Apple Stores mit diesen Tischen. Und wenn man da was kauft, dann geht man dann zu den einzelnen Typen hin und gibt ihnen dann sein iPod oder was auch immer man da kauft. Mhm. Und scannen dann im Prinzip mit ihrem eigenen iPhone dann den Artikel ein. Und dann kommt irgendwo an irgendeinem Tisch unten, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt oder wie auch immer man bezahlt, eine kleine Quittung raus. Also die haben unter den Tischen Drucker installiert, die so irgendwie wahrscheinlich per Wi-Fi oder so anschließen und dort dann die Informationen hinsenden. Und dort kriegt man dann seinen Bon. Also ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Und die gibt es witzigerweise bei diesen ganzen gefakten Apple-Stores nicht. Warst du denn schon mal in so einem gefakten Store? Ja, yeah, ich habe mein letztes iPad dort gekauft. Deshalb musste ich jetzt wenig... Du hast dein letztes iPad in einem gefälschten Apple-Store gekauft, aber das iPad ist echt. Ja, yeah, deshalb wollte ich eigentlich anrufen. Und zwar, das sind keine News. Also ich war das erste Mal in China 2007 und What? Bereits da war eigentlich... Ich glaube, jetzt habe ich versehentlich Jan raus. Aber Jan, nix für ungut, falls du das noch hörst. Ich glaube, ich habe versehentlich Jan rausgeschmissen. Entschuldige, also du nochmal, du warst im gefakten Apple Store. Genau, also wie gesagt, auch schon mal vor einigen Jahren, deshalb eigentlich absichtlich? Das Thema. Also warst du absichtlich in dem gefakten Apple Store, weil du dir gesagt hast, oh, ein gefakter Apple Store, da gehe ich mir mal was kaufen. Oder bist du in den Laden gegangen, von dem du angenommen hast, das sei ein Apple Store? Ja, also ich bin an einem Laden vorbeigegangen. Es gibt hier in Beijing so ein, also eine halbe Computer-City, nennt sich das, weil da sind irgendwie zig Gebäude, riesengroß und alles Mögliche mit IT-Kram. Und da gibt es halt einzelne Gebäude für bestimmte Themen. Also wenn man Notebooks kaufen will, geht man in einen Tower. Wenn man Kameras kaufen will, geht man in einen anderen Tower. Und da hatte ich halt nach Notebooks geguckt zu der Zeit und bin dann an einem Store vorbeigelaufen, der sah irgendwie so aus wie das, was ich mal in New York gesehen hatte. Weil bis dahin war ich nur einmal in New York im Apple Store drin und ich wusste eigentlich gar nicht, wie die aussehen. Zu der Zeit gab es nur noch keinen Apple Store in China. Und da ist man dann reingegangen und dachte, die ganzen Mitarbeiter, die haben so eine Shirts an und die Tische sehen auch irgendwie sehr massiv aus, aber irgendwie stimmt das hier alles nicht. Also ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und irgendwann ist natürlich der Groschen gefallen, naja, das ist kein offizieller Apple Store hier. Also das kann nicht sein, dass Apple irgendwie auf seiner Webseite da nichts drüber zu schreiben hat. Und die Produkte, die es dann da zu kaufen gibt, die gibt es eigentlich dann teilweise in China gar nicht. Also beispielsweise zu der Zeit dann die iPhones, die es 2007 noch nicht in China überhaupt gab. Jetzt beispielsweise auch die iPads mit UMTS und GSM, die gibt es so offiziell ja in China auch noch nicht. Sondern nur die mit Wi-Fi. Deshalb der Grund auch, weswegen ich mein iPad jetzt in so einem gefakten Apple Store gekauft hatte, weil der offizielle Apple Store hatte, die Variante, die ich haben wollte, halt nicht. Was ist das bitte für ein absurder Workaround, um so ein Gerät zu kriegen? Bist du gerade noch in China? Nee, du bist zurück, ne? Oder wie war das? Nein, ich bin in China. Also ich lebe im Moment jetzt in China, mehr oder weniger. Warum? Ich arbeite hier. Und warum finde ich dich eigentlich nicht beim Einbeinigen? Hast du dich gar nicht beim Einbeinigen angemeldet und ich habe dich trotzdem irgendwie ange... Doch. Verblüffend. Also, warte. Ich habe mich da unter Bovi angemeldet. Ach so. Ah ja, dann kann ich ja lange gucken, ich Depp. Okay, also du wohnst da... Seit wann lebst du in China? Also ich bin erst mal 2007 nach China gekommen und habe dann immer so... Temporär war ich hier, so 1, 2, 3 Monate... Und dann immer wieder zurück nach Deutschland gependelt und seit April diesen Jahres lebe ich jetzt fest im Prinzip in China. Warum bist du immer mal nach China oder zwischen China und Deutschland hin und her gependelt und warum bist du jetzt fest dahin gegangen? Ich hatte hier geschrieben, ich arbeite im Unternehmen, wo ich eine U-Bahn baue. Und, du baust U-Bahn? Wow. Ja, also ich buddel nicht die Tunnel, aber wir bauen das Signaling dafür. Hinhergezogen bin ich, um jetzt Arbeit zu lokalisieren. Früher gependelt bin ich, weil wir die Arbeit noch selbst gemacht haben. Was ist Arbeit lokalisieren? Also wir haben so ein halb chinesisches unter einer Tochterunternehmen, die im Prinzip hier unsere Aufgaben mehr oder weniger übernehmen sollen. Also vielleicht muss ich ein bisschen früher anfangen. Alle Sachen, die vom Government bezahlt werden, also öffentliche Verkehrsmittel logischerweise werden vom Government bezahlt, haben eine bestimmte Lokalisierungsrate. Das heißt, muss ein bestimmter Anteil der Tätigkeiten von chinesischen Unternehmen abgewickelt werden. Bisher war das noch in so einem Maße möglich, dass man trotzdem aus Deutschland mit unserem Unternehmen in China da was bauen konnte. Aber mit der Zeit ist die Lokalisierungsrate jetzt, glaube ich, bei 70-75%. Also des Wertes muss in China lokal gemacht werden und das ist nicht mehr möglich, komplett aus Deutschland zu machen. Deshalb hat man das Unternehmen, in dem ich arbeite, schon vor längerer Zeit ein Unternehmen hier gegründet und die fungieren jetzt mehr oder weniger als halb chinesisches Unternehmen und denen sollen wir jetzt halt beibringen, U-Bahn zu bauen. Ist das, bringst du denen das bei und fährst dann wieder nach Hause oder ist das ein Job mit einem offenen Ende? Ja, also der Plan war, hierher zu kommen und dann das zu erklären, aber in den letzten Wochen, also eigentlich seit einem Monat ungefähr, ist es ein bisschen deprimierend, weil es eigentlich den Eindruck macht, dass die Art zu lokalisieren eher bedeutet, wir schicken da ein paar Deutsche hin, delegieren die dorthin und das ist die Lokalisierung. Das heißt, am Ende müssen wir die Arbeit dann so auch wieder selbst machen. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber eigentlich, das Ziel ist, lokale Fachkräfte hier auszubilden, insoweit, dass sie dann selbstständig Projekte abwickeln können. Zu welchem Gehalt macht ihr das denn dann? Also arbeitet ihr zum deutschen Gehalt plus Auslandsspesen für die Firma in China, sodass es sich dann auch lohnt, die Arbeit selber zu machen, oder seid ihr dann auch billiger? Nein. Also das Gehalt, was ich jetzt habe, ist besser als das in Deutschland. Ich kriege auch eine Wohnung gestellt, die ganz ordentlich ist. Ja. Aber die chinesischen Mitarbeiter, die werden eher zu einem, sogar für chinesische Verhältnisse, eher schlechten Lohn bezahlt, was auch so ein bisschen fraglich ist. Was heißt eher schlecht? Ich habe keine Ahnung, wie viel verdient man in China? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Also in unserem Unternehmen ein sogenannter Ingenieur, also der so ein 3 Jahre Studium hinter sich hat, was jetzt nicht wirklich vergleichbar ist mit dem Deutschen, aber der jetzt halt studiert hat, Elektrotechnik studiert hat oder Signaltechnik studiert hat, der verdient, ich glaube, er fängt so bei 600 Euro umgerechnet an. Ich spreche eigentlich ungern mit den Leuten hier vor Ort über Geld, aber ich habe mal so mitbekommen, so 5.500 RMB, so in die Richtung. Also ich habe jetzt den Umrechnungskurs nicht im Kopf, aber so Pi mal Daumen müssen das 600 Euro sein, nachdem man so mit der Ausbildung, mit dem Studium fertig ist. Und da kann man sich wohl so hocharbeiten angeblich innerhalb von 3-4 Jahren auf vielleicht 800 Euro umgerechnet. Also es ist jetzt nicht so prall, wobei man natürlich wieder sagen muss, Essen und Klamotten und gefakte Apple-Produkte sind etwas günstiger als in Deutschland. aber wie ist es mit dem Wohnen? Das ist ja eigentlich immer das Wichtigste, weil das lässt sich nicht kopieren, nicht imitieren. Da ist man ja immer relativ gebunden an das, was der Markt zur Verfügung stellt. Ne? Wohnen ist jetzt speziell in Beijing relativ schlecht. So wie ich es mitbekommen habe, gibt es relativ viele, die entweder bei ihren Eltern noch leben oder in einer Art WG wohnen. Und sich das im Prinzip dann teilen. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, relativ günstig zu wohnen, wobei günstig dann heißt irgendwie so 200, 300 Euro für eine sehr, sehr kleine und dreckige Wohnung. Also Londoner Verhältnisse sozusagen, dann eben nur ein bisschen skaliert auf die Einkommen, die in Beijing, sagt man, ne? In Peking gezahlt werden. In Peking, ja. Genau. Bist du gerne nach China gegangen oder hat man dir da auch eher die Pistole auf die Brust gesetzt? Also Nein, also es gab eine Chance 2007, dass ich mal, ich hatte dann gesucht, weil ich wollte nicht mehr in Deutschland oder besser gesagt, es gab irgendwann mal so eine Diskussion, wo ich mich irgendwo beworben hatte und da wurde gesagt, du funktionierst für uns nicht, weil du keine interkulturelle Erfahrung hast. Da war ich so ein bisschen gefrustet und habe dann gesagt, na gut, jetzt muss ich mal gucken. Und da hatte sich China halt angeboten und ich bin eigentlich ganz glücklich. Man meckert natürlich immer mal wieder rum, aber das ist eigentlich ganz schön. Also zu meckern hat man immer, ne? Wie alt bist du? Ja, natürlich. 27. Hast du denn Familie, die du mitnehmen musstest oder konntest oder wolltest? Oder, das heißt, du lässt auch nichts zurück? Ich lasse meine richtige, Mutter, Vater lasse ich zurück natürlich, aber ich habe keine Frau oder keine Freundin gehabt. Ja, sowas. Die hätte man aber mitnehmen können sogar. Wie kommen denn deine Eltern damit klar, dass du am anderen Ende der Welt lebst? Weil ich beneide immer so Leute, die das machen, was du machst. Und theoretisch könnte ich das auch machen. Aber ich könnte das meiner Mutter nicht antun, beispielsweise. Ich weiß ganz genau, die würde irre werden. Also es gab mal eine längere Diskussion, es war auch schon länger her, als ich der Chat, von Berlin der nach Chat Hamburg bittet übrigens dringend darum, dass du aufhörst, auf dem Trackpad rumzuklicken. Das würde nerven. Oh, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Mach einfach deinen Bildschirm. Mach einfach deinen Bildschirm aus, dann konzentrierst du dich viel eher aufs Gespräch als auf den Computer. Okay. Das ist der Trick. Wie reagieren meine Eltern? Vor ein paar Jahren von Berlin nach Hannover gezogen und da gab es schon einige Diskussionen, da war ich noch relativ jung und da gab es mal eine etwas längere Diskussion mit meiner Mutter, aber es hatte sich halt nichts angeboten in Berlin, was für mich interessant war. Und zu der Zeit war es ein bisschen schlimmer für Mama und Papa, aber jetzt geht's eigentlich. Also im Endeffekt sehe ich sie jetzt genauso oft, wie ich sie gesehen habe, als ich nur 250 Kilometer von ihnen weg war. Woher stammst du? Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ach so. Ich bin nach Hannover gezogen und dann ab 2007 dann ein bisschen umgependelt. Ach so. Ja, wie lange brauchst du, falls irgendwie was ist, wie lange brauchst du, um nach Deutschland zu kommen? 12 Stunden? 18 Stunden? 12 Stunden. Also natürlich mit Flugticket buchen und so. Also sagen wenn wir heute 24 Stunden. Jemand ist gestorben oder so, könnte ich vielleicht in 3 Tagen relativ gut da sein. Ja. Ja, und das ist ja, das geht ja. Also ich meine, vor allen Dingen, wenn Eltern das dann einmal mitkriegen, dass sowas schnell geht, dann sind die auch ein bisschen beruhigter, glaube ich. Das war damals bei mir schon so, als ich diese 600 Kilometer von Köln nach Berlin gezogen bin, wäre meine Mutter fast irre geworden. Weil man hört ja immer so schlimme Sachen aus dieser Stadt. Was, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so schlimm ist. Also es war dann Mitte der 90er, war das hier ja dann noch, hatte das ja noch viel mehr von verruchtem Moloch mit den ganzen unsanierten Altbaugebieten und sowas alles. Okay, das, so war der Ruf, ja, das kommt jetzt. Ja, so, also der Spiegel hat ja dann irgendwie so alle 3 Jahre gab es dann mal irgendwie die große Spiegeltitelgeschichte über die Bronx von Berlin, also Neukölln. Und das hat dann in Westdeutschland das Bild von Berlin geprägt. Und zwar sehr, sehr stark. Fand ich auch irgendwie ein bisschen bekloppt. Ah, ja. Wie lange hast du nur vor, da zu bleiben? Willst du da alt werden? Also willst du im Ausland alt werden, in China, irgendwo anders, oder willst du irgendwann wieder nach Hause? Also geplant sind jetzt erstmal 2 Jahre und ich muss jetzt ehrlich sagen, also mehr als 2 Jahre habe ich im Moment nicht im Horizont. Also 2 Jahre bleibe ich auf jeden Fall hier. Ich werde schon versuchen, das zu verlängern auf maximal 4-5 Jahre. Also das würde ich schon gerne mitmachen, wenn nichts irgendwie ganz Grausames jetzt passiert, aber ich glaube, danach würde ich mich schon gerne vielleicht wieder ein bisschen neu orientieren. Wieder nach Deutschland oder? Nein, das muss ich sagen. Ich wollte eigentlich gerne nach Japan. Also ein Grund, weswegen ich fest nach China gegangen bin, war eigentlich, dass der Weg kürzer nach Japan ist. Also ich war jetzt gerade vor 3 Tagen dort von einer Konferenz und ist natürlich überall so ein bisschen fraglich wegen den Unfällen da, aber ich würde trotzdem irgendwie noch gerne mal nach Japan, aber im Moment habe ich, also als die Chance war, da mal hinzugehen, habe ich irgendwie nicht den Mumm gehabt und danach hat sich dann nichts mehr so richtig ergeben. Warum Japan? Also ich habe bei Japan, wenn ich an Japan denke, immer so ein romantisches Bild im Kopf, ne? Irgendwie, aha, Samurai, irgendwas, was man so kennt irgendwie, also Samurai und mein erster Walkman vielleicht noch irgendwie, das allein, deswegen würde ich da schon gerne mal hin, weil da sehr viele Ikonen meiner persönlichen Popkultur herkommen. Was ist für dich die Romantik, die dich dahin zieht? Also in erster Linie auf jeden Fall das Essen, dann dieser Menschenschlag, der so total anders ist, wie ich normalerweise Menschen im Kopf habe. Also diese, ich will nicht sagen gekünstelte Freundlichkeit, aber diese übertriebene Freundlichkeit, immer wenn man da ist, dann wird man so mit einer Art von Freundlichkeit überschüttet. Ritualisierte Höflichkeit, ne? Genau, die witzigerweise, also meiner Meinung nach sogar dazu führt, dass man selbst höflicher ist. Also, ja, natürlich. Ich meine, ich kenne mich überhaupt gar nicht mit Kultur großartig aus, aber man wird dann auch immer doch ein bisschen untertäniger und versucht dann auch irgendwie sehr höflich zu sein, wenn die anderen alle höflich sind. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Glaube ich, ja, ich stehe ja sowieso total auf Höflichkeit. Ich finde, Höflichkeit ist eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften, neben der umlangefinanzierten Rente, aber das ist ein anderes Thema. Höflichkeit ist eben auch, wer höflich ist, der und wenn er nur so tut, der sendet eben das Signal aus, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Und das ist irgendwie sehr schön. Und wenn alle höflich zueinander sind, ist die Welt besser. Dafür bin ich fest überzeugt. Und diese Merkwürdigkeit teilweise, also die Verspieltheit, also das sehe ich teilweise in China auch. Ich glaube, da nehmen sich die beiden eigentlich kaum was. Aber das hatte mich früher auch sehr nach Japan gezogen, immer wenn ich diese Leute getroffen habe. Ich will jetzt nicht sagen kindisch, das hört sich ein bisschen abwertend an, aber dieses Verspieltheit. Also vielleicht habe ich auch immer einen speziellen Menschentyp getroffen, aber die gehen mit Dingen anders um, gehen mit Dingen freier um. Also was mir in China sehr, sehr offen aufgefallen ist, man hat keine Angst vor Technik oder vor... Eigentlich vor nichts hat man so richtig Angst. Man macht damit halt irgendwas. Das also ist, Fortschritt umarmen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur Fortschritt ist. Also allgemein, man ist nicht erstmal ängstlich angestellt, sondern offen und nicht offen. Spielsam. Oder? Also man versucht irgendwie was Gutes darin zu finden und auszuprobieren, was damit möglich ist. Das sagt mir sehr zu. Als du nach China gekommen bist, also es gibt ja, also weil du eben Kultur sagtest, fiel mir ein, es gibt doch so die Phasen, so mehrere Phasen des Kulturschocks. Ich gerade mal nachgeschlagen. Hast du die bei dir festgestellt oder bist du, in welcher befindest du dich gerade? Also die Honeymoon-Phase, man ist voller Euphorie und Freude auf das Neue beim Eintritt in die neue Kultur. Dann gibt es die Krise. Es fällt einem auf, was nicht so ideal ist in der neuen Kultur und man tritt häufig in Fettnäpfchen. Typisch ist der Gedanke, zu Hause wird das besser gemacht. Ja. Danach die Phase der Erholung. Man entwickelt Verständnis für die Handlungsweisen, die von der Heimatkultur abweichen. Und danach kommt am Schluss die Anpassung. indem man sich in die neue Kultur integriert hat. In welcher Phase bist du? Also, integriert habe ich mich definitiv noch nicht. Ich würde sagen, hin und wieder wenn ich mir diese Dinge angucke, dann weiß ich, die sind in Deutschland besser. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ich hin und wieder doch schon mal die Zähne zusammenbeiße und sage, doch, das ist halt so hier. Das hat bestimmte Gründe. Die haben sich anders entwickelt hier. Das ist schon okay so. Also die Phase der Erholung. Im Übergang von der Krise zur Erholung. Wobei ich das nicht als Übergang bezeichnen will, sondern ich glaube, zwischen der befinde ich mich jetzt schon 2 Jahre oder so. Also, naja, steht nicht dabei, wie lange das dauern darf. Von daher ist das völlig in Ordnung. Was war das Frappierendste, als du nach China gegangen bist? Also der frappierendste Unterschied zu Europa? Ich habe mein Kind in Apple Store pinkeln sehen, weil es gerade so gut passt. Also es war jetzt nicht das Frappierendste, aber... Moment, im Apple Store in der Ecke? Ja, aber das ist jetzt nicht das Frappierendste, aber das ist jetzt, was gerade so zum Thema passt. Also viele Kinder, ich habe bisher noch kein Kind gesehen, was Windeln trägt. Das hat wahrscheinlich ökologische Gründe, was ganz super ist. Normalerweise sehe ich die Kinder immer so mit so einem kleinen Schlitz vorne und hinten. Also Kinder jetzt wirklich, Kleinkindalter, jetzt nicht so irgendwie Teenager oder so. Und wenn die dann irgendwie so Bedürfnis haben, dann werden die dann unter beide Arme geschnappt und dann irgendwo hingehalten. Ach, Schande. Und ich habe 2 Erlebnisse gehabt, da dachte ich, das kann nicht sein. Also einmal in einem Supermarkt, also in so einer Passage, also in einem größeren Einkaufszentrum, da stand dann die Mutter mit ihrem Kind und das Kind hat dann so ein bisschen, wahrscheinlich für die Mutter eindeutig, für mich war es jetzt nicht eindeutig, aber es musste scheinbar und die Mutter hatte das erkannt. Und das Kind halt genommen und dann einfach so auf den Weg da irgendwo in der Mitte reingehalten. Und da habe ich mir überlegt, wenn die das wusste, wieso geht sie jetzt nicht 5 Meter einfach an den Rand und hält sie dann zumindest in irgendeine Ecke oder so. Also das war für mich absolut unklar, wie einem das egal sein kann, dass der jetzt irgendwo in die Mitte auf den Gang macht. Und dann das eine Mal, davon habe ich sogar noch irgendwo ein Foto, hat ein kleines Kind, musste das dann auch und hat dann in der Ecke von Apple Store in Sandy Thun sich entledigt. Also nur klein, aber trotzdem. Aber ist doch schon mal cool. Ich meine, wer kann von sich behaupten, in den Apple Store gepisst zu haben, oder? Ja, das musst du mal markieren. Also das, was immer so im Hinterkopf hält. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das Schlimmste überhaupt. Ich habe, also was mich besonders bedrückt, was ich aber auch schon in Indien gesehen habe, sind teilweise Leute, die betteln und die sehr entstellt sind. Also ich weiß immer nicht, wie das passiert ist. Also am Anfang wusste ich nicht, wie das passiert ist. Nachdem ich dann mal so gesehen habe, wie hier gebaut wird, ist mir klar, dass es sehr oft vorkommen muss, dass hier Unfälle geschehen. Das ist immer ein bisschen, also für mich immer noch sehr schockierend, Leute zu sehen, die dann ihnen Sachen fehlen. Also die Gliedmaßen verloren haben und sowas. Ja, also sehr viele Leute verbrannt, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob gerade die extrem oft betteln oder ob das extrem oft vorkommt, das weiß ich jetzt nicht, aber also das hatte ich, bevor ich nach China gekommen bin, eigentlich so in dieser Extremheit nie gesehen. Also es fand ich sehr unangenehm und ich weiß bis heute immer noch nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll, weil soll man denen dann Geld geben, soll nicht? Und wenn man denen Geld gibt, dann kommen gleich wieder weitere. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Hast du keine chinesischen Kollegen, die du dann fragen kannst, wie du mit diesen kulturellen Unterschieden klarzukommen hast? Interessanterweise eine Freundin von einem Kumpel, die hat gesagt, sie gibt den ersten Bettler, den sie am Tag trifft, immer ein bisschen was. Und ja, also ich weiß nicht, also das ist jetzt ihre Einstellung, aber die meisten Chinesen, so wie ich das mit, also ich habe sie nie danach jetzt direkt gefragt, das habe ich nur mal nebenbei von der einen Freundin gehört, aber die meisten Chinesen, mit denen ich so rumlaufe, die versuchen eigentlich stark, diese Leute zu ignorieren. Ach. Also ich weiß nicht, ob sie es explizit machen oder ob sie es einfach gar nicht mehr mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Weil es so viele sind oder was? Also oder weil es so allgegenwärtig ist oder wieso? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall merke ich, dass sie sehr direkt weggucken, wenn ich mit durch die Straßen laufe. Aber ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie denen das irgendwie egal ist oder so, oder sie einfach daran gewöhnt sind, das weiß ich nicht. Aber, wie machst du es denn in Europa, wenn einer schnaut? kommt drauf an. Also ich hatte mal jemanden, der ist gekommen und hat gesagt oder gefragt, ob er mal 5 Euro für ein Stück Kuchen hat. Das ist cool. Hatte ich da noch was gegeben, aber normalerweise sehr cool. Ist es mir mal ein bisschen unangenehm, wenn ich so in einer S-Bahn oder so sitze und jemand vorbeikommt und irgendwie irgendeine Zeitung verkauft, die ich nicht lesen will. Also normalerweise. Ja, wenn er die Zeitung, er will ja die Zeitung gar nicht verkaufen. Das ist ja, das Problem ist ja, die Zeitung ist ja nur ein Vehikel zum Betteln. Das ist das, was mich in Berlin beispielsweise so ärgert. In Frankfurt habe ich ja auch 4 Jahre gelebt. Da war das halt nicht so. Wenn da einer die Stadtzeitung, also die Straßenzeitung verkauft hat, hat er die Straßenzeitung verkauft. Das ist mir echt ein paar Mal aufgefallen. Und der wusste auch, was in seiner Straßenzeitung steht. Weil, ne, ich meine, in die U-Bahn einsteigen und sagen, guten Tag, ich bin der Holger, ich war jahrzehntelang drogenabhängig, habe mich aber selbst aus der Scheiße befreit und bin jetzt dabei, den Straßenfeger zu verkaufen und wäre froh, wenn Sie mir was abkaufen würden, alternativ eine kleine Spende, vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist so, das ist halt kein Verkaufsargument, ne? Und in Frankfurt habe ich 2 Typen erlebt, die beide wussten, was in der Zeitung stand, eben reingekommen sind und gesagt haben, hier der neue, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, der neue Straßenfeger, Skandal im Kinderheim oder irgendwie sowas, was ich irgendwie viel cooler fand. Und die haben aber auch nicht geschnorrt. Das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Gibt es da richtig eine Redaktion hinter diesen Straßenzeitungen? Ich dachte, das ist einfach nur so zusammengeschrieben, was gerade so interessant ist. Also nein, da gibt's Redaktionen. Also das sind so selbstorganisierte, was weiß ich, wie nennt man das? Also so Obdachlose, die selbstorganisiert an alten Druckmaschinen und sowas solche Dinger zusammen klöppeln. Und das ist streckenweise, ist das auf vergleichsweise hohem Niveau. Okay. Also wie gesagt, ich hab sie nie gelesen und es war mir mal ein bisschen unangenehm. Also ich habe da natürlich auch, ist natürlich schlecht angehört, aber ehrlich gesagt, ich habe da auch immer versucht wegzugucken und zu ignorieren. Hm. Ich weiß nicht. Ja, ich überlege, wie ich das mache, also weil meine Strategie, Sekunde, Schluck trinken. Weil meine Strategie mit Bettlern und Schnorrern in Europa oder Westeuropa zumindest, wo davon echt wenige unterwegs sind. Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwie Asien oder sowas, was wir hier haben. Meine Strategie ist einfach, ich gucke mir an, wer da kommt und wenn er es wirklich nötig hat. Also in meinem Gehirn ist dann so passiert eine Abfrageroutine und die lautet, wenn ich diesem Typen eine Schaufel in die Hand geben würde, wäre er in der Lage, ein Loch zu graben oder nicht? Also, ne? Und dafür dann Geld zu kriegen, um sich was zu essen zu kaufen, was er ja angeblich haben will. Und wenn die Antwort lautet, er ist dazu in der Lage, sich dieses Loch zu graben oder einen Besen zu nehmen und die Straße zu fegen, dann kriegt er nichts. So, und alle anderen kriegen reichlich. Aber das kannst du natürlich, das kannst du natürlich dann in China nicht machen, wenn jeder, wenn irgendwie von 10 Bettlern irgendwie 8 einen Appen Arm haben, ja, natürlich hat der es nötig. Ne? Ja. Also ich bin da ganz recht unsicher und das bin ich schockiert. Also das bedrückt mich doch immer noch ein bisschen, weil irgendwie innerlich denke ich schon, das ist jetzt irgendwie schlimm und man könnte den Leuten helfen, aber wenn ich ihnen jetzt da irgendwie 10 Quai oder so gäbe, dann hilft das wirklich? Oder müssen sie das vielleicht dann auch wie in Indien dann an irgendeinen Zuhälter der Bettler abgeben? Ich weiß nicht. Es gibt in Indien Bettler-Zuhälter? Ja, das ist krass. Schlimm. Also es sind meistens so eine Kinderverbunde. Also so habe ich das mitbekommen, aber also Zuhälter, also Leute, die... Ja, schon, ja, aber es drückt es eigentlich am verständlichsten aus, ne? Also, ja. Weil letztendlich ist es ja anschaffen, schicken. Organisierte Battle-Mafia, lese ich gerade im Chat. Hätten wir auch. Haben wir auch? Echt? Ich kriege gerade, der Chat sagt mir gerade, nö, das gibt es in Berlin auch, organisierte Battle-Mafia. Die sitzen alle 50 Meter in der Hock und halten einen McCafé-Becher hoch. Bettler-Zuhälter gibt es in Hamburg auch. Krass. Das sind so Sachen, wo ich echt zu naiv bin. Wo ich mir denke, nein, wir leben hier in einem zivilisierten Land, das gibt's überhaupt nicht sowas, das kann ja gar nicht sein. Wir sind ein Rechtsstaat, Gewaltmonopole im Staat und so weiter. Und offensichtlich lebe ich in einer Traumwelt. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich dich noch fragen wollte zu China. Hast du Personal? Ein Schulfreund von mir hat nämlich auch mal in China gearbeitet und der meinte, sie hätte Personal gehabt. Der hätte eine Haushälterin gehabt, der wäre ständig geputzt. Und also das wäre so. Und dann, die hätten sich auch mit mehreren einen Chauffeur geteilt. Wo ich auch dachte, bitte? Nein. Also wahrscheinlich bin ich da in der Hierarchie noch zu niedrig oder so, aber ich meine nicht mal unser General Manager, der auch aus Deutschland kommt, nicht mal der hat auch keinen Fahrer. Also was ich hier in, ich lebe hier in so einem Compound und da gibt es so einen Service, dass sie einem die Wohnung sauber machen, relativ günstig, und die nehme ich dann hin und wieder einmal im Monat oder so. Aber ansonsten, nein, ich habe kein Personal, was unter mir steht, was ich beschäftigen kann. Ach, warum nicht? Ich denke mir mal, warum nicht? Im Zweifelsfall, also ich weiß das von Freunden, die in Indonesien leben, und die verdienen vergleichsweise gut und hier, sag schnell, und die haben eben auch Personal. Also da gibt es dann so die Maid, ne, die so einen Haushalt macht und einen Chauffeur, ich weiß gar nicht, ob es einen Chauffeur gibt. Und die behandeln die so gut, dass die, also jeder Job, den das Personal, also sie haben zwei Hausmädchen, jeder Job, den dieses Personal machen könnte, woanders, wäre ein mieserer Job. Von daher finde ich das dann irgendwie, denke ich mir auch, ja mein Gott, ist doch super, ist irgendwie so Win-Win. Die haben die bestmöglichen Arbeitsbedingungen und du hast ein Personal, weil wer will nicht gerne mal Personal haben, oder? Also das ist irgendwie ein bisschen assi vielleicht, aus aufgeklärter europäischer Sicht ist das vielleicht ein bisschen assi, irgendwie so, er hat einen Diener zu haben, aber hey, ich meine, abstrahieren wir doch mal davon. Also ich hätte da jetzt zwei Gründe, warum ich es nicht, also erstens wüsste ich nicht, was ich mit denen, also vielleicht, na gut, vielleicht mit einer kleinen, netten Chinesen oder so, wobei Alter, das dann auch wieder fraglich wäre. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was ich mit denen den ganzen Tag machen sollen, was sie für mich machen sollen. Ich meine, bist du jemals nach Hause gekommen und deine Wohnung war geputzt? Nein. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Das kann man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man nach Hause kommt und die Wohnung ist geputzt. Das ist ein Gefühl, also für die Frauen, falls Frauen zuhören, das ist so, als würdet ihr aufwachen und wärt schon frisiert und geschminkt. Das kann sich ein Mann kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist, ja. Nein, also das also ist oder stell dir mal vor, du wachst morgens auf und das Frühstück ist fertig. Das Warme. Ja, ne? Da braucht man eigentlich kein Personal, da kann man auch einfach eine Freundin oder eine Frau haben, oder? Ja, aber dann kriegt man hinterher Ärger mit den Gleichstellungsbeauftragten. Also, weiß ich nicht, meine Freundin würde mir einen Arsch versohlen, wenn ich der sagen würde, im Übrigen hätte ich dann immer gerne, wenn ich aufwache, Frühstück. Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass die das dann macht, weil sie es gerne macht ansonsten. Genau, was will ich mit einer Freundin, die nicht gerne meinen Schmutz beseitigt und mich mit Essen versorgt, das stimmt, ja. Ja, also ich hätte Angst, die Leute die ganze Zeit in meiner Wohnung zu haben und dann irgendwas zu machen. Also das war ein Grund, weswegen ich in einer WG oder so gewohnt habe. Ich hätte da irgendwie, weiß nicht, bin ich ein bisschen Etepetete vielleicht oder so, aber nein. Du meinst so im Sinne von, fremde Leute packen meine Sachen an? Ja. Ja, okay. Na, das verstehe ich, das habe ich auch. Und dann habe ich immer noch im Hinterkopf, irgendwann wird das hier enden und ich bezweifle, so wie sich die Situation hier in China entwickelt, dass es noch unendlich lange bis zu meinem Ableben möglich ist, einfach so in China rumzuvegetieren als Ausländer, dass ich irgendwann zurück muss in irgendein anderes Land und mir da diesen Luxus nicht mehr leisten kann. Und ich will nicht so tief fallen, wenn ich wieder zurückkomme. Ich möchte eigentlich auf einem bestimmten Niveau bleiben. Nicht übertrieben. Ich möchte ein schönes Leben jetzt hier haben, aber ich muss es nicht übertreiben und dann komplett abfallen, wenn ich wieder zurückkomme. Also ich möchte schon, wenn ich zurückkomme, so ähnlich weiterleben können. Ja, guter Trick. Putzfrau kannst du denn ja immer noch einstellen für die paar Stunden. Warum meinst du, dass man nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag als Ausländer in China rumvegetieren kann? Also, Also, ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen eingeschränkte Meinung. Also, es ist sehr hart, überhaupt eine Staatsbürgerschaft in China zu bekommen. Mhm. Ich habe im Moment nur von, keine Ahnung, eine Handvoll Ausländern gehört, die das geschafft haben, ohne hier geboren zu sein oder so. Also die Ausländer waren, die hierher gekommen sind und dann hier jahrelang tätig waren und was Gutes für die Gesellschaft gebracht haben und dann eingebürgert wurden. Mhm. Also die dann wirklich, wenn man die Staatsbürgerschaft hat, dann wirklich eine permanente Aufenthaltsgenehmigung hat. Und ich habe im Moment nur eine Arbeitserlaubnis hier. Also in den letzten Jahren hatte ich immer so ein Visum, wo ich einen Monat bleiben konnte. Das heißt, ich war einen Monat hier, dann musste ich das Land verlassen bin ich meistens dann nach Japan geflogen für 2-3 Tage und dann wieder zurück und dann konnte ich wieder verlängern. Das war ungefähr 1 Jahr möglich, dieser Rhythmus. Jetzt habe ich ein Visum, was im Prinzip 2 Jahre gültig ist und danach ist dann wieder zu Ende. So wie ich es mitbekommen habe, will die chinesische Regierung die Anzahl der Visas, die sie jährlich ausgibt, stückweise senken. Mhm. Also parallel dazu, wie viel sie lokalisieren, wollen sie irgendwie dahin kommen, dass sie im Prinzip am Ende alle Unternehmen dazu pushen, dass nicht mehr irgendwelche Ausländer was machen, sondern dass alles dann lokal gemacht wird. Was aus ihrer Sicht natürlich clever ist. Ich wollte gerade sagen, ist prinzipiell eine sehr gute Idee, ne? Siehst, wenn du das so anguckst, also dass du sagtest ja selber, dass das mit dem Lokalisieren gar nicht so rosig aussieht, wie sich das die Regierung möglicherweise vorstellt, würdest du denken, dass sie irgendwann überhaupt in der Lage sind, ihren Krempel selber zu stemmen, oder kann es denen passieren, dass sie die Ausländer rausschmeißen und dann im Grunde ihre Maschinen nicht mehr gewartet kriegen, sondern das komplett auf Verschleiß fahren, weil sie selber nichts damit anzufangen wissen? Also so die Standardantwort ist natürlich, dass sie das niemals schaffen, aber so wie ich das sehe, die haben ja relativ viel hinbekommen und die werden definitiv selbstständig sein an einem bestimmten Punkt. Also habe ich gar keinen Zweifel, weil das sind genauso Menschen wie du und ich. Also ich das fand ich auch so witzig an dem Artikel beim Stern mit ihrem Copy Süß-Sauer-Shop, was auch wieder was? Recht ab... der Stern hatte... ja, Stern lese ich nicht. Ach so. Ah, okay, gut. Der hatte diese Überschrift, der Copy Süß-Sauer-Shop von diesem Apple Store, also so als Headline gezogen. Und das ist natürlich wieder so diese typische Ansicht, dass nichts hier entsteht und die Leute nur das eine können, das heißt duplizieren. Was sie sehr gut können, aber das ist nicht das Einzige, was sie können. Also ich glaube sehr stark, dass die Leute hier sehr selbstständig sind, genauso wie wir in Deutschland oder in Amerika. Und dass sie genauso eine Entität in ein paar Jahren sein werden, wie wir auch vielleicht sogar schon sind, und einfach nur aus Bequemlichkeit das jetzt im Moment noch so machen. Also beispielsweise, es hört sich jetzt so an, als ob wir denen jetzt hier was beibringen, was sie noch nicht können. Also, ja, das ist so. Es gibt ja schon chinesische Unternehmen, die U-Bahn bauen, und es gibt ja auch chinesische Unternehmen, die jetzt Schnellzüge bauen. Die entgleisen halt nur hin und wieder und fahren ein bisschen langsamer, aber die können schon ziemlich viele Sachen, und ich glaube, an einem bestimmten Punkt werden die sich auch selbstständig weiterentwickeln können. Oder ja, das Bild, was hier in Europa oder was hier in Deutschland ist, ja tatsächlich, das Bild, das medial vermittelt wird, ist, wir fahren da jetzt mal hin und dann bringen wir dem gelben Mann mal bei, wie man solche Geräte zusammenschraubt, weil alleine kann er das ja nicht. Ja, das ist so ein paternalistisches, klingt, hat ein bisschen was von Kolonialzeit, finde ich immer, so die Berichterstattung. Ist dann immer so, der Chinese, der ist ja ein bisschen doof und faul und dem muss man ja über die Rampe helfen. Was würdest du denn, also wenn du sagst, du hättest das Gefühl, dass die möglicherweise sogar schon so weit sind, das auch selber zu machen, aber sie machen es aus Bequemlichkeit nicht. Was würdest du denken, wie viel Zeit haben wir noch, unser Geld da drüben zu verdienen, bis die den Geldhahn zudrehen? Also das Unternehmen, in dem ich arbeite, da gibt es so die Strategie, noch ungefähr 4 Jahre mit der Struktur, die wir jetzt haben, hier noch Geld zu verdienen. Mhm. Und dann wird im Moment gerade ein 100%iges chinesisches Unternehmen hier aufgebaut, was so dunkelmäßig dann da ein bisschen geführt wird, aber am Ende halt 100%ig chinesisch ist. Und da wird dann davor ausgegangen, dass das dann ein ziemlich harter Wettkampf gegen chinesische lokale Unternehmen wird. Also ich würde mal behaupten, jetzt so in dem Bereich, in dem ich arbeite, eine Signaltechnik, was im Moment noch so das Letzte ist, was in China für U-Bahn-Systeme relativ schwer lokal zu machen ist, besonders in dem Maße, wie wir es, also wie die Technologie, die wir hier im Moment exportieren, ist noch relativ neu, und das können sie tatsächlich noch nicht, aber das kann auch sonst auf der Welt, können das nur relativ wenige. Von dort her, das können sie noch nicht, aber sie können ohne Probleme ein älteres System adaptieren und damit auch sehr weit kommen. Was ist denn? Das ist, ja? Nee, du bist der Gast, du. Also, es ist heutzutage möglich, hier in Beijing gibt es beispielsweise eine U-Bahn-Linie, die im Moment gerade im Aufbau ist. Da hat die Stadt der Technischen Universität hier die Möglichkeit gegeben, ein bisschen rumzuspielen, und die können da so ein bisschen experimentieren, und die bauen da ein kleines U-Bahn-System, ohne Moving Block, aber so ein normales Signalstellwerk, und nicht nicht in Anführungszeichen primitiv, aber jetzt nicht hypermodern, was fahren wird und was Passagiere transportieren wird. Und das werden die hinbekommen, habe ich gar keinen Zweifel, weil die wissen, wie die technischen Hintergründe, das, was sie im Moment noch, glaube ich, ein bisschen brauchen, zumindest die Leute, die ich hier getroffen habe, ist so ein bisschen Systemverständnis, also die einzelnen technischen Dinge dann zusammenzusetzen. Mhm. Also die einzelnen Technologie beherrschen die teilweise deutlich besser als wir. Was noch so ein bisschen fehlt, ist dann das große Ganze zu sehen, wie die einzelnen Sachen zusammengesetzt werden und auch zu verstehen, dass einige Sachen halt austauschbar sind und dass es dann halt am Ende nicht so doll auf die einzelnen Technologien ankommt, sondern dass das gesamte System zählt. Das fehlt noch ein bisschen, so wie ich das so sehe, aber das wird kommen. Ich bin gespannt. Was hast du eben gesagt? Block? Was? Block? Was? Was ist das Besondere? Was macht eure Firma so Besonderes, dass die anderen das nicht können? Also normale, also jetzt nicht nur U-Bahn-Systeme, aber auch Mainline-Systeme. Was? Was? Was für Systeme? Was? Also wir haben U-Bahn-Systeme, so kurze Strecken, vielleicht so 20, 30, 40 Kilometer lang. Mhm. Und dann Mainline-Systeme wären dann so wie in Deutschland so ein ICE, der halt 300, 400, 500. Mainland, also Hauptland sozusagen. Nee, also. Mainline. Mainline, okay, jetzt habe ich es, okay, kapiert. Mainline. Weiß nicht, wo das herkommt, das ist ja Fernverkehr ist der richtige Begriff. Da wird die Sicherheit des Systems da hergestellt, indem gesagt wird, die gesamte Strecke besteht aus vielen Blöcken. Also man sagt, von A nach B ist ein Block, das ist Mileage 0 bis Mileage vielleicht 3 Kilometer. Und in diesem Bereich darf sich nur ein einziger Zug befinden. Und dann macht man an den Grenzpunkten dieser Blöcke, setzt man Signale hin. Mhm. Setzt dann vielleicht noch Signale an Weichen oder so hin. Aber man hat eben diese Blöcke und die sind aneinander geschachtelt. In einem Block sagt man, darf ein einziger Zug rein. Und der Zug darf nur in den nächsten Block übergehen, wenn dort sich kein Zug befindet. So stellt man sicher, dass niemals ein Zug kollidieren kann mit irgendeinem anderen, wenn halt die Logik richtig funktioniert. Das ist ein System, was relativ ausgefeilt ist und das nennt man so Static Block, also statische Blöcke, die so ineinander geschachtelt sind, die sich nicht bewegen. Und damit kann man halt eine Zugfolge im Metrosystem von vielleicht, in Berlin, glaube ich, werden sogar 90 Sekunden erreicht, also so der Headway, wie die Züge in eine Station reinfahren, nacheinander. In Berlin schaffen sie das sogar auf 90 Sekunden, aber der Normalfall ist dann eher so um die vielleicht 2-3 Minuten. Was wir bauen, sind Moving-Block-Systeme. Das heißt, wir bauen Systeme, dort gibt es keine statischen Blöcke mehr. Also es gibt immer noch Signale als Rückfallebene, aber die werden ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn unser System aktiv ist, werden diese ganzen roten Signale, die dann irgendwo auf der Strecke sind oder wie auch immer sie ausgeleuchtet sind, ausgeschaltet. Und dann gibt es nur noch virtuelle Blöcke. Und am Ende berechnet das System nur noch, wo befinden sich die Züge und berechnet einen Sicherheitsabstand nach vorne und nach hinten. Also es ist dann nicht mehr relativ zur Umgebung, sondern relativ zum nächsten Zug. Relativ zum eigenen Zug. Also Es gibt eine zentrale Einheit, die sendet Informationen zum Zug und sagt, du darfst die nächsten 50 Meter weiterfahren, da befindet sich keiner. Und dann fährt der Zug 50 Meter. Und in der Zeit, in der er die 50 Meter fährt, kriegt er ein neues Telegramm und sagt dann, du darfst noch die danach weiteren 50 Kilometer fahren. Oder du darfst nicht mehr weiterfahren, weil sich dort ein Zug befindet, also bremst. Und jetzt so kurz als Information, diese Kommunikation zwischen Zug und Streckenseite, es gibt so einen Server auf der Streckenseite, ist dann mit so einem Radiosystem gebaut. Und das ist im Prinzip der Teil, den ich baue. Also ich baue nicht dieses ganze Signalsystem, sondern ich baue nur die Kommunikationsstrecke zwischen Zug und Streckenseite. Zentral über einen Server gesteuert? Also ist eine zentrale Einheit, die sagt, du Zug musst jetzt anhalten, oder ist das Peer-to-Peer zwischen den Zügen? Nein, das ist eine zentrale Einheit. Also pro Stellwerk, beispielsweise in Beijing für die Linie 10, haben wir 3 Stellwerke. Und jeder Zug, der in dieses Stellwerk reinfährt, wird von einem Server, der ist redundant ausgelegt mit 2 unterschiedlichen Systemen aus Safety-Gründen, aus Sicherheitsgründen, die berechnen alle Züge, also die wissen, wo sich alle Züge in diesem Stellwerk befinden, zuzüglich der Grenzen zu den Stellwerken, und die informieren dann alle Züge immer, wie weit sie noch fahren dürfen. Ja. Also die Züge untereinander kommunizieren nicht, nur sie kommunizieren mit einer zentralen Einheit, sie senden ein Telegramm an eine zentrale Einheit und sagen, ich befinde mich jetzt in Mileage 1. Da gibt es dann vielleicht irgend so eine, das nennt sich Balise. Das ist, hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du im Zug oft fährst, so eine gelben kleinen Dinger, die im Trackbett liegen. Ja, das kenne ich. Genau. Das sind, sowas nennen wir Balisen. Mhm. Und die liegen da rum und die funktionieren so ähnlich. Kennst du RFID? Ja. Also die haben, die meisten davon sind passiv, die liegen da einfach rum und dann fährt der Zug darüber und der hat dann so eine Balisenantenne unterm Ding und der induziert Spannung und die Balise sendet dann einfach nur die Information Mileage 300 oder was auch immer. Sie sendet einfach nur eine Position. Damit weiß der Zug, ich befinde mich jetzt Mileage 100 und dann hat er eine Odometrie und ein Radar und dann kann er im Prinzip messen, wie weit er sich fortbewegt. Und er sendet immer diese Information an den zentralen Server. Und sagt dann, ich befinde mich jetzt 301, 302, 303, 304. Und der Server sendet dann immer zurück, ja, von dieser Position aus kannst du dich noch 50 Meter jetzt weiter bewegen. Da gibt es kein Problem. Und das sendet er kontinuierlich. Und das sind dann auch die Dinger, die dazu führen, dass manchmal die U-Bahn mit 5 Stundenkilometern langsam weiterzuckelt, um dann wieder Gas zu geben, oder was? Das ist das Kommando? Das ist ein anderes System. Das wird wahrscheinlich dann eher so ein Gleiskreis sein, der dann so ein Speed-Profil gibt. Also das sind es gibt andere Technologien. Diese Art der Balisen, die werden normalerweise in U-Bahn-Systemen in Deutschland nicht eingesetzt. Die U-Bahn-Systeme in Deutschland sind deutlich primitiver. Außer die jetzt in Nürnberg, die Rubin. Aber die normalen U-Bahn-Systeme haben dann eher so eine Gleiskreise, wo sie so ein Speed-Profil erhalten. Das ist nicht vergleichbar. Es ist vergleichbar mit den. Da bewege ich mich auf dünnem Eis. Also, das ist nicht. Kann ja jemand in den Kommentaren dann verbessern, wenn es irgendwie dummes Zeug ist, was so also, die ICEs, die kriegen über diese Balisen auch so ein Speed-Profil und die sind auch noch aktiv teilweise und übertragen dann auch noch das Signal. Also, es gibt einige Balisen, die sind nicht einfach nur passiv und liegen darum und geben die Information, wo sich diese Balise befindet, sondern einige Balisen sind auch mit dem Signal gekoppelt und dann übertragen sie den Zustand des Signals, damit der Fahrer weiß, damit der Zug weiß, nicht der Fahrer, wie das Signal ist. Weil man sagt beispielsweise bei so einem ICE, wenn der 160 Stundenkilometer fährt, dann kann man dem Fahrer nicht mehr vertrauen. Da muss der Zug selbst bestimmen. Ja. Und dann sagt der Zug halt, wenn das Signal auf einem bestimmten Punkt ist, dass wir EBs, also Emergency Brakes auslösen, so Notbremsen. Also da läuft die Logik da komplett selbstständig ab. Was ist die U-Bahn in Nürnberg? Was ist da das Besondere? Wie heißt die? Was? Die ist auch von der Firma gebaut, in der ich arbeite. Und das ist ein automatisches System. Die haben keinen Fahrer? Ja, yeah, es gibt, ich weiß gar nicht, welche Linie das ist, Linie 9, weiß ich gar nicht. Also es gibt eine U-Bahn-Linie in Nürnberg, die läuft fahrerlos und das Besondere cool an der U-Bahn-Linie ist, dass die gemixt fährt. Also das ist, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist scheißegal, halt mach doch einfach, ist doch Wurst, hat doch eh keiner Geld, sich eine U-Bahn zu kaufen. Also von daher. Also das ist die einzige U-Bahn auf der Welt, die die Möglichkeit besitzt, automatisch zu fahren und gemixt. Also es gibt dort Züge, die automatisch fahren, ohne Fahrer, driverless. Und dann gibt es Züge, die driver-attendant fahren, wo dann im Prinzip Züge parallel dazu auf dem Gleis fahren, die einen Fahrer drin haben. Das sind dann alte Züge. Also weil die Strecke wurde dann parallel von alten Zügen und neuen Zügen verwendet. Und die neuen Züge, die fahren halt komplett fahrerlos. Und die neuen Züge und die alten Züge fahren mit Fahrer und die mischen das. Das ist ziemlich advanced, aber damit kenne ich mich nicht aus. Das macht ein Nachbar. Aber das gucke ich mir mal an, weil ich bin im Oktober, bin ich ein paar Tage in Nürnberg. Da fahre ich damit mal, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt eine U-Bahn haben. Also ich kenne mich in Nürnberg jetzt auch nicht so aus. Ich war mal eher lang von Arbeit aus, aber das ist irgendwie mal so, das ist so ein Chaos-Projekt. Also das ist total, hat einen ganz schlechten Ruf bei uns in der Firma. Da sind schon Existenzen und Projektmanager und alles dran gestorben. Das ist alles, ist ja auch alles dreimal neu geschrieben worden. Das ist alles ganz grausam. Wie an dem Projekt sind Projektmanager verstorben? Das ist ja ekelhaft. Nein, nicht verstorben. Also jetzt psychisch. Also das hat doch einiges an Existenzen gekostet. Die sind natürlich nicht gestorben, aber so, deren Beziehung ist kaputt gegangen. Und, ich dachte, wie beim Tunnelbau, weißt du, so pro Kilometer stirbt einer, der am Tunnelbau beteiligt ist und sowas. Da gibt es auch immer so komische. Ja, das ich weiß gar nicht, in Deutschland kenne ich die Statistik nicht. In Beijing weiß ich, dass auf der U-Bahn-Linie 10, die ist so knapp 40 Kilometer im Moment lang, die erweitern wir jetzt, aber auf die 40 Kilometer sind 20 Bauarbeiter gestorben. Ach du Scheiße. Ja, aber ich glaube, in Deutschland passt, also pff, Gottes Willen, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, es passiert da nicht mehr. Also habe ich zumindest jetzt nicht davon gehört. Was für einen Beruf hast du eigentlich? Eigentlich, ja, also auf meiner Visitenkarte steht Lead Engineer drauf, was so schön nichtssagend ist. Führungsingenieur, naja. Ja, das ist absurd. Finde ich mir auf Deutsch draufschreiben, Ingenieur, Führer. Ja, eigentlich bin ich Softwareentwickler, aber so richtig Software entwickeln tue ich, ist nur so ein Teilgebiet, also hauptsächlich ist es eigentlich unseren Zulieferern irgendwie so ein bisschen Druck auszuüben und denen zu erklären, wie die Welt funktioniert, und die wollen mir erklären, wie die Welt funktioniert, und sich mit irgendwelchen anderen Leuten ärgern, weil im Endeffekt bauen wir natürlich auch nicht alles selbst, sondern wir kaufen ja auch viel zu, ne, und da gibt es dann viele Schnittstellen, also am Ende ist es eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Also eigentlich bin ich Softwareentwickler, aber das hat, ich entwickle eigentlich kaum noch Software auf Arbeit. Naja, wozu auch, wenn du schön in China rumtoben kannst. was sollte man sich mal angucken, wenn man nach China fährt, so als Tourist? Als Tourist? Also ich, das ist ja gut, also ich bin jetzt nicht so der Kulturtyp. Ich würde mal sagen, unbedingt nach Shanghai und auf Pudong, weil ich finde das so geil da. Also, was ist das? Pudong? Pudong ist so das Manhattan von Shanghai. Da geht so der Bund lang, also dieser der kleine Fluss da. Und da gibt es Gebäude. Also als ich das erste Mal da ist war. Ist das da, wo dieser komische, dieses Hoch, dieser komische, dieses Hochhaus mit der Kugel oben drauf und so? Ja, das ist dieser TV-Tower, und dann gibt es da noch so ein Gebäude, was so wie ein Flaschenöffner aussieht. Dieses höchste Gebäude da in China. Und ich bin, als ich das erste Mal da mit dem Taxi reingefahren bin, da dachte ich, ich bin irgendwie auf einem anderen Planeten. Also wenn es irgendwo so eine außerirdische Welt gibt, die halt so intergalaktische Gebäude wie bei Star Wars oder so bauen, dann muss das so aussehen. Also das war so beeindruckend. Aber es ist jetzt natürlich nicht typisch China, das ist jetzt was. Also ich stehe auf irgendwie so Monsterstädte. Deshalb bin ich auch gerne in Japan, weil ich einfach dieses Flair so total cool finde. Das ist irgendwie cool. So Blade-Runner-Stimmung. Genau, das war genau das Bild, was ich gerade im Kopf hatte. Yeah. Irgendwelche Zeppeline, die rumfliegen und sagen ja. Aber was man sich natürlich als China-Interessierter angucken muss unbedingt, ist dann irgendwie sowas wie Xi'an, diese Terrakotta-Armee natürlich, was jeder sagt, dann die chinesische Mauer in Beijing ist relativ doof. Es gibt da Badaling, aber das sind nur Touris. Es gibt da so Simatai, ist von Nord-Beijing, und die ist relativ cool. Die ist noch so ein bisschen altertümlich. Und das Schöne ist da, die ist ein bisschen schwerer zu laufen, und Chinesen können nicht laufen. Also die können nicht laufen. Ja, also sie können natürlich laufen, aber sie können nicht weit laufen. Irgendwie, ich habe bisher noch keinen Chinesen so als Wanderer kennengelernt. Mhm. Sie sagen zwar immer, dass sie irgendwie übers Wochenende Hiking gehen, aber wenn ich mit ihnen dann mal wirklich irgendwie durch die Stadt laufe, dann jammern die irgendwie relativ schnell rum, und ich bin jetzt auch nicht wirklich der starke Wanderer. Was heißt relativ schnell? Also nach 2 Kilometern oder eher nach 10 Kilometern? Ja, eher so Richtung 2 Kilometer. Oh, krass. Also ich weiß, also sie jammern nicht rum, weil sie erschöpft sind oder so. Also sie sind jetzt nicht irgendwie so der Amerikaner-Typ, die irgendwie nicht laufen können, sondern sie wollen das einfach nicht scheinbar. So, also um wieder zurückzukommen, in Simatai beispielsweise gibt es eine Mauer, die ist ein bisschen relativ schwer zu laufen. Da gibt es halt, also die Chinesen schaffen es wahrscheinlich als einzige Zivilisation, 1000 Treppen zu bauen, wo 1000 Treppen alle unterschiedlich gebaut sind, vom Höhenprofil und von der Tiefe. Und das ist unglaublich grausam, da lang zu laufen. Und nach ungefähr 500, 600 Metern ist die Mauer einfach leer, weil kein Chinese da mehr hingeht. Und das ist dann super geil, die Mauer lang zu laufen und einfach absolute Ruhe und dann diese geile, also gut, wenn man mal zur richtigen Zeit da ist, die ordentliche Aussicht, das ist so geil. Wann ist die richtige Zeit für eine ordentliche Aussicht? Das fragen mich schon so viele. Also ich würde immer so sagen, eigentlich September, Oktober, aber Oktober nach China zu kommen ist so scheiße wegen also Anfang Oktober macht ganz China Urlaub immer. Das ist grausam, da hierher zu kommen, aber ich würde mal sagen, so Oktober, September ist eigentlich immer so, zumindest in Beijing, ich kenne mich jetzt in den anderen Bereichen nicht so aus, das ist klimatechnisch relativ schön und da gibt es zwar nicht mehr so viel Regen, also Regen ist immer gut, zumindest in Beijing, ich weiß nicht, wo es so anders ist, da ist dann immer die Luft ein bisschen frischer und der Smog ein bisschen weg. Und ich fand immer so September, Oktober war immer nett, so klimamäßig und da hat es mit der Aussicht eigentlich auch geklappt. Besonders so weit draußen, dann ist auch kaum mehr Smog, da hat man eher das Problem mit dem Staub. Also die meiste Zeit, wo es in Beijing relativ unerträglich ist, ist eigentlich nicht, wenn da irgendwie viele Autos unterwegs sind, sondern wenn es irgendwie einen Sandsturm gibt. Das ist ziemlich ätzend. Aber da bin ich jetzt kein jemand, der sich mit Klima oder so auskennt. Also ich weiß nicht, wann die optimalste klimatische Zeit ist, hierher zu kommen. Jetzt nur so Herzi lässt fragen über den Chat, ob man in China Rad fahren kann. Radfahren? Ja, kann man. Ich hab so ein Folding-Bike. Das ist total super geil. Jetzt hör, also ich will ja auch gerne eins haben, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, was du jetzt für ein hätte gerne so eins von Brompton. Die kosten irgendwie 1200 Euro. Also einfach mal echt brutal. 1200 Euro? Für ein Folding-Bike, ja. Ein echtes, okay, so. Ne? Also nicht aus China. Die kommen aus England. Da kann man sich jetzt wieder drüber lustig machen. Ich habe mir natürlich ein chinesisches Bike geholt von. Entschuldigung, natürlich würde ich ja auch nicht anders machen, wenn ich in China wäre. Aber es ist schon sehr lustig, wenn man sagt, ja, ich habe mir ein chinesisches Fahrrad gekauft. Also ich habe mir von Giant ein Bike gekauft. Also ich bin kein Fahrradfahrer, aber mir hat man gesagt, du bist in China und brauchst ein Fahrrad, hol dir ein Giant Bike. Die sind angeblich ganz toll. Ist Giant nicht sogar die größte Fahrradfirma der Welt? Habe ich mal irgendwo gehört? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit denen aus. Aber mir wurde gesagt, kauf dir ein Giant Bike. Die sind geil und die sind günstig in China. Also ich habe ich habe mein erstes iPad gegen das Folding Bike getauscht und ja, könnte man so sagen, hat dann so 200 Euro ungefähr gekostet. Hm. Aber das ist echt toll. Also das ist, ich bin jetzt eher so kleine Statur. So ein großes Mountainbike oder so würde zu mir gar nicht passen. Und das ist so schick und lässt sich wirklich nett zusammenfalten. Also wahrscheinlich nicht so professionell wie so, ich weiß nicht, was war das? Brompton, musst du mal googeln, Brompton Folding Bikes. Also die sind wirklich sehr fesch. Ich glaube, die haben das kleinste Faltmaß auch. Also so 16 Zoll Räder und wenn du es zusammengefaltet hast, ist es genauso groß wie ein Rad. Okay. Also ich habe mir einfach eins gesucht, was so ein bisschen witzig aussah, was so schön klein war und was ich zusammenfalten konnte. Und damit kann man ohne Probleme fahren. Der Fahrradfahrer an sich ist ja schon annähernd ausgestorben. Zumindest ja eben, man kennt so diese Bilder von früher, Kulturrevolution und so, wo im Grunde ganz China auf dem Fahrrad unterwegs war. Und das Letzte, was zumindest ich so gehört habe, ist, naja, die machen alles platt und machen überall nur noch große Autostraßen, also große Trassen, die da irgendwo quer durchgehen. Also, außerhalb von Beijing mag das sein. In Beijing selbst ist es eigentlich radfahrenmäßig relativ praktisch, weil auf den großen Straßen, also es gibt ja diese Ringe. Beijing ist ja so ringmäßig aufgebaut, eigentlich relativ einfach. Also es gibt den ersten Ring, der so um Tiananmen Square geht, dann zweiter, dritter. Ich wohne jetzt am dritten Ring und an den Ringen gibt es dann immer, keine Ahnung, so drei, sind das drei Spuren? Ich glaube drei Spuren für Autofahrer, bei den Abbiegern dann vier. Und eine relativ breite Spur, also ich würde sogar sagen, das ist fast so breit wie eine Autospur, ist dann abgesperrt mit so einem kleinen Zaun, also keine Ahnung, so 50 Zentimeter hoch, wo dann halt auch keine Autos mehr rauffahren können und da können dann nur Fahrradfahrer rumfahren. Ja. Das heißt, ich bin in Deutschland nie Fahrrad gefahren. Von dort her weiß ich nicht, wie das in Deutschland ist, aber da gibt es ja viele immer, die meckern. Aber ich finde das eigentlich relativ angenehm. Du sagst, viel, viel schlimmer sind eigentlich dann diese neuen Silent Deads, also so nennen wir die zumindest, die dann irgendwie so ein Elektrobike haben, was unhörbar ist und die dann irgendwie auch ihr 40, 50 Stundenkilometer dann raufbekommen und die dann wie sonst was durch die Gegend rasen und da man sie nicht hört, werden da wahrscheinlich auch schon viele umgekommen sein. Leise Autos töten Kinder. Ich bin auch mal gespannt. Ja, genau. Ich bin auch wirklich mal gespannt, wie die Individualverkehrsmobilindustrie, also Auto oder Motorrad, ist da ja egal, wie die dieses Problem lösen werden. Also weil es wird ein Problem werden, wenn ein Fahrzeug mit 50 Stundenkilometern kommt, dass du nicht hörst, weil es auch sehr wenig Luftwiderstand bietet, weil du ja so ein Elektroauto möglichst wirtschaftlich betreiben willst. Ich bin echt mal gespannt, wie die das lösen, ob die da irgendwelche Signalgeber einbauen, die mit ja, je nachdem, wie viel Wind durchfließt oder so, also ein Staurohr, das Geräusche macht oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also irgendwas Mechanisches, aber ja. Entweder werden dann irgendwelche Boxen ran montiert, die dann wieder so einen Verbrennungsmotor imitieren für den Retro-Look wahrscheinlich. Ja, das wäre ja auch kacke, oder? Schön wäre ja irgendwie ein Geräusch, das man nur vorne hört. Also nur hört, wenn man sich vor dem Fahrzeug befindet. Und schon in 3 Metern Höhe nicht mehr, sodass man, wenn unten Autos langfahren, man oben in seiner Wohnung nicht belästigt wird. Das finde ich cool. Aber ja, das ist aber möglich. Ich habe hier einmal so einen Monitor gesehen, der hat irgendwie, also ich weiß nicht, wie das akustisch funktioniert, aber es gab wirklich nur so einen Bereich von 5 Metern. In dem Bereich hat man den Ton von diesem Monitor, der vielleicht 100, 200 Meter entfernt auf so einem Haus war, gehört. Und wenn man sich dann aus dieser Keule dann rausbewegt hatte, war es unhörbar. Ja, also cool. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich irgendwie so ein Trichtereffekt, also keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das scheint zu funktionieren. Das fand ich relativ witzig. Du sagtest vorhin, dass man nicht nach China kommen will, wenn China Urlaub hat, weil dann ganz China Urlaub hat. Was exakt passiert dann? Dass es so unerträglich macht. Setzt sich ganz Nordchina in Zug und fährt nach Süden und ganz Südchina setzt sich in Zug und fährt nach Norden scheinbar. Also, so kommt es mir zumindest vor. Das ist total absurd. Also es gibt, früher gab es, Anfang, ich weiß gar nicht, ist das Nationalholiday, ich glaube, also ich kenne mich mit diesen Feiertagen noch nicht aus, früher gab es wohl immer so eine Woche im Oktober, erste Oktoberwoche, glaube ich, so als den nationalen Feiertag. Das war genau die Zeit, wo die ganze Nation Holiday gemacht hat. Und da die nur da Urlaub hatten, sind die dann in alle Himmelsrichtungen gereist. Also die ganzen Wanderarbeiter sind dann wieder nach Hause gefahren, aus der Stadt raus, witzigerweise dann teilweise auch nicht mehr zurückgekommen. Deshalb bezahlt man die meisten Wanderarbeiter hier auch immer erst nach dieser Periode, damit sie dann gezwungen werden, auch wieder zu den Arbeitsplatz zurückzukommen. Aber das ist grausam. Und dann geht halt auch ganz China dann in diese ganzen Touri-Dingern. Also es gibt beispielsweise hier in Beijing diesen Summer Palace. Das ist total absurd. Die haben da irgendwie vor hunderten von Jahren so einen riesengroßen See ausgehoben und da einen riesengroßen Berg gebaut. Und das ist ein riesengroßes Gelände. Und mein Vater ist mal gekommen und dann, gerade zu dieser Zeit, deshalb sage ich aufpassen. Und da sind wir dann blöderweise genau an diesem Tag dann auch, oder in dieser Woche zum Summer Palace gegangen. Und der war komplett voll. Also es ist wirklich ein riesengroßes Gelände und der war komplett voll. So, also, als wäre der König da und würde eine Rede halten. Ja, das ist... Also nicht Anfang Oktober nach China. Wobei sie haben das jetzt wohl, so wie ich das mitbekommen habe, ein bisschen gelockert, indem sie jetzt so drei Punkte im Jahr haben, wo irgendwie ein bisschen Urlaub gemacht wird. Es gibt ja dann Februar, glaube ich, dieses Neujahr, wo sie jetzt so ein bisschen Urlaub haben und dann nochmal irgendwann diesen Labor Day irgendwann, April oder so, weiß ich gar nicht. Also es gibt jetzt irgendwie 3 so Punkte, wo China Urlaub haben darf und an den Punkten verteilt sich das, soll sich das verteilen. Also so der Plan der Partei wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht, seit wann das jetzt ist, aber irgendwie die Anfang Oktober, die Urlaubstage wurden jetzt wohl auch zusammengestrichen. Trifft mich ja auch. Ich habe jetzt auch nach chinesischen Richtlinien Urlaub. Ach was, wie viel Urlaub hat denn der Chinese? Wie viele Tage? Also der delegierte Deutsche von China hat 20 Tage eigentlich, aber kriegt nochmal 5 Tage extra geschenkt. Also ich habe 25. Die Chinesen, so wie ich das mitbekommen habe, irgendwas so zwischen 15 und 20, also bin ich nicht sicher, wie viel exakt. Was aber dann, also wenn so, das ist schon relativ luxuriös dann. Nein, also ich finde das nicht schlecht. Also, für so Schwellenländer, also da ist irgendwie, also man hört ja dann häufig, dass dann ja so gerade mal vielleicht 5 oder 10 Tage Urlaub im Jahr gewährt werden oder sowas. Und dann also ich rede jetzt natürlich nur über so, in Anführungszeichen, Ingenieure, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Okay. Wo die Urlaubsregelungen wahrscheinlich ein bisschen besser sind als die von den Wanderarbeitern. Also so wie ich es verstanden habe von den Wanderarbeitern, die hatten früher zumindest wirklich, haben dann das ganze Jahr auf diesen Anfang Oktober hingearbeitet. Also die hatten dann wirklich nur diese, keine Ahnung, 1-2 Wochen da frei gehabt, urlaubsmäßig. Und die restliche Zeit haben sie dann gearbeitet und halt dann auch da auf der Baustelle gelebt. Ist ja eigentlich auch irgendwie scheiße, oder? Also das Grausame ist immer, also man redet ja immer von Foxconn und so und wie grausam da die Bedingungen sind, möchte ich auch nicht in Abfrage stellen, aber es scheint so zu sein, dass es auf den Dörfern noch viel schlimmer sein muss, weil die Leute gehen da angeblich gerne hin. Also es ist ja auch nicht so, dass die hier dann gefangen gehalten werden. Sie hätten ja die Möglichkeit, wieder irgendwo anders hinzugehen. Naja, die hat man theoretisch. Sie haben die Möglichkeiten. Also wahrscheinlich haben sie nicht so die freie Möglichkeit, aber es scheint so zu sein, dass so ein Leben dann doch noch besser ist als so ein Leben, von dem wir gar nichts wissen, auf so einem Dorf. Ich weiß nicht, was die da machen. Ja, das ist sowieso das Frappierendste, was ich jemals gelesen habe, das hatte Fefe mal verlinkt, waren auch so ein Bericht über die Lebensverhältnisse in China, wo dann drin stand, naja, auf dem Dorf, da wohnen die Leute halt noch in Höhlen. Muss mal bei Fefe im Blog einfach mal suchen nach China, ist jetzt schon ein bisschen her. Das fand ich auch total, also diese Diskrepanz zwischen den Bildern, die man dann aus Shanghai oder Peking sieht, und dann zu hören, ja, die leben zum Teil in Höhlen. Mhm. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Können die Leute denn wirklich weg? Also klar, ein Argument wäre, bei Foxconn geht es ihnen immer noch besser als bei vielleicht 50% oder 80% aller anderen Firmen oder zumindest bei den Alternativen, wo sie hin könnten. Gibt es diese Alternativen denn wirklich oder ist das so ein bisschen wie bei uns in Deutschland, wo wir auch sagen, naja, es zwingt dich ja keiner da zu arbeiten, wo du arbeitest, aber letztendlich hast du kaum Alternativen? Weiß ich nicht. Also es kommt mir so vor, als ob es relativ viel Arbeit hier gibt, auch sinnlos generierte Arbeit. Also teilweise wischen die hier ja den Betonboden mit Wischmops. Also irgendwie generieren die hier ja auch Arbeit. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus, das weiß ich nicht. Wie hier der Arbeitsmarkt aussieht, das weiß ich nicht. Ja, dann ist das die Hausaufgabe fürs nächste Mal, wo wir miteinander sprechen. Finden Sie raus, wie der Arbeitsmarkt ist. Mensch, mein lieber Daniel, das war extrem aufschlussreich. Vielen, vielen Dank. Okay, kann nur sagen. Und jetzt würde ich dann noch auch dich weiterhin in der Leitung halten, bis ich Renke reingeholt habe, damit wir quasi das Geräusch nicht einfach abreißt, weil es ansonsten hässlich. Okay. Du kannst doch ruhig noch was erzählen. Haben wir eigentlich noch was vergessen, was man über China wissen muss? Also ich sehe gerade im Chat Internetzensur. Internetzensur. Hallo? Hallo Renke. Hallo. Wart mal noch, wir sind noch nicht fertig. Aber du kannst ja ruhig dazwischen quatschen, wenn dir irgendwas auffällt. Hallo. Ja, mach ich. Renke, das ist Daniel. Daniel, das ist Renke. Hallo Daniel. Hi. So, Internetzensur, stimmt. Der Chat wüsste gerne, ob das Internet zensiert wird. Nee, doch nicht in China. Nein, auf keinen Fall. Wird zensiert. Es gibt innerhalb von China keine Zensur. Also, wenn ich irgendwie hier einen Server hätte, was nicht so leicht ist, aber wenn man einen Server beispielsweise in Guangzhou hätte, könnte ich aus Beijing da ohne Probleme drauf zugreifen. Interessanterweise auch mit extrem hohen Geschwindigkeiten. Also ein Kumpel sagt immer, das chinesische Intranet ist eigentlich ziemlich performant. Also ohne Scherz. Wenn man jetzt hier beispielsweise irgendwelche Torrents zieht, das geht rattenschnell. Also das ist unglaublich. Also, solange man innerhalb von China bleibt, sobald man aus China raus will, also erstens sind bestimmte Sachen nicht mehr verfügbar. Ich persönlich verwende ein VPN nach Deutschland und die machen da sehr merkwürdige Sachen. Also teilweise sind die Informationen manchmal verfügbar, manchmal nicht. Also beispielsweise Google. Google wird ja standardmäßig auf Hongkong umgeleitet. Wenn ich Google Deutschland verwende, funktioniert das eigentlich ganz gut. Wenn ich aber beispielsweise dummen Test natürlich dann Tiananmen Square oder so eingebe, dann merkt man auf einmal, dass irgendwie die Webseite dann nur noch zum Teil geladen wird. Also die filtern dann nicht bestimmte Sachen raus, sondern es scheint für mich so zu sein, dass die dann anfangen, irgendwie die Nutzer zu nerven. Also wenn man nach Bildern beispielsweise sucht, fängt es dann irgendwann an, dass die Bilder dann teilweise, also bei Google hat man ja dann immer irgendwie so 10 Bilder nebeneinander oder untereinander, dann passiert es auf einmal, dass dann irgendwelche Bilder auf einmal aufhören. Zu laden. Also die Seite wird noch geladen, aber dann irgendwie zwischendurch geht da mal irgendwas nicht. Dann klickt man weiter und dann wird das dann manchmal immer mehr, manchmal geht es dann wieder. Ich habe da auch noch kein System. Wobei das natürlich ein super Trick ist, den Leuten einfach auf den Sack zu gehen, dann wollen die Seite sowieso nicht laden. Also, es ist unverfänglicher vor allen Dingen, als die komplette Seite zu zensieren, weil dann merkt es jeder. Dann, au, dann ist da was Interessantes. Aber wenn die Seite dir auf den Sack geht, klickst du halt weg. So haben wir es gelernt. Ja, stimmt. Du meinst, wenn du, aber VPN lassen die einfach so durch oder wie? Also das kannst du einfach machen, ohne dass sich einer beschwert. Ja, es gibt die Theorie, dass sie hin und wieder eine VPN ausbremsen. Also wir haben Arbeits-VPN nach Deutschland und der läuft manchmal super rattenschnell und manchmal kann die Verbindung nicht mehr aufgebaut werden. Also wahrscheinlich machen sie es, also ist jetzt, wenn ich unterwegs bin innerhalb von China, blocken eventuell die Hotels das schon. Also irgendwas machen die hin und wieder, aber grundsätzlich ist es sogar so, dass wenn ich irgendwas Unverfängliches aus Deutschland beispielsweise runterlade, dass das ohne VPN grottenlangsam ist und wenn ich ein VPN anschalte, auf einmal schneller ist, was komplett gegen meine eigene Logik ist, weil normalerweise hat man da Overhead drin. Also scheint so zu sein, dass im Moment zumindest noch das, was sie nicht so richtig komplett analysieren können, ein bisschen das erstmal ignorieren. Sie würden sich natürlich auch selbst irgendwie ins Bein schießen, wenn sie aufhören, mit einer verschlüsselten Traffic komplett zu blocken, denn viele Chinesen sind ja auch abhängig davon, dass sie auf irgendwelche SSL-Sachen im Ausland zugreifen beispielsweise. Also ich glaube, da sind sie so auf der Waage, ob sie das jetzt komplett irgendwann blocken oder nicht. Wobei man natürlich, solange man durch irgendein Protokoll durchkommt, wird man immer rauskommen, aber es wird natürlich immer nerviger. Und ich glaube, deren Strategie ist, wenn es so bleibt, dass sie irgendwann dann halt den Uplink dann zum Ausland im Prinzip abschalten, weil sie dann halt alles haben. Also sie haben dann halt ihr eigenes Facebook, ihr Wenwen und ihr Twitter hier und dann brauchen sie das Ausland ja eigentlich gar nicht mehr. Erkennst du da irgendein System drin? Also wie das rausgefiltert wird? Wird das so nach Schlagwörtern gemacht einzelne Seiten oder wie läuft das? Oder also komplett einzelne alles, Seiten? Nee, einzelne Seiten und komplett. Beispielsweise, wenn ich habe hier im iTunes Podcasts vom, was ist das hier? Vom CCC drin. Ich glaube, hier von Tim, der hat ja die da gehostet und die kann man komplett vergessen. Da muss man gar nicht probieren. Die gesamte Domain ccc.de ist komplett gesperrt. Also, das Frechheit, echt. Ansonsten, wenn man auf irgendwelchen Webseiten ist, wie auf Google und da was sucht, dann scheinen die da nach Schlagwörtern zu filtern. Wenn ich aber beispielsweise irgendwie eine URL habe und da dann irgendwas merkwürdiges dran steht, ist mir bisher noch nicht passiert, dass dann manchmal die URL mit bestimmten Schlagwörtern nicht ging und manchmal mit bestimmten Schlagwörtern ging. Also jetzt weiß ich aber nicht, ob sie da vielleicht nur manchmal filtern, manchmal nicht. Also, das heißt, ist auch nicht komplett deterministisch. Das heißt, die gehen dann ganz oder gar nicht, oder wie? Beispielsweise der CCC.de geht gar nicht dann beispielsweise sowas wie Google ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man irgendwie irgendwas gemacht hat, was ich immer noch nicht verstehe, gehen dann teilweise die Dinger nicht mehr, bis sie dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr gehen. Also am Anfang werden nur bestimmte Sachen geblockt und irgendwann geht es dann gar nicht mehr. Dann läuft dann im Prinzip so ein Endlos und kriege ich mal so eine merkwürdige Fehlermeldung. Und so Nachrichtenseiten, so sagen wir mal Spiegel Online zum Beispiel, geht das dann gar nicht? Oder wie muss man mir das vorstellen? Oder dass dann die Startseite funktioniert, wenn ich dann auf Artikel klicke, dann ist der nicht verfügbar? Oder, Also Spon weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass Heise ohne Probleme geht. Und bestimmte Seiten, also beispielsweise Wikipedia ist merkwürdig. Eine Zeit lang ging Wikipedia gar nicht. Im Moment geht's wieder. Also es gibt irgendwie bei bestimmten Webseiten so ein Ja-Nein, also irgendwie beispielsweise jetzt vor den 90-Jährigen nach Feiertagen hier, ging beispielsweise Wikipedia wieder gar nicht teilweise, jetzt geht's wieder. Also ich erkenne da keine Systematik, ich habe das auch nicht systematisch mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand ganz schwer sich das vorzustellen, das kennt man einfach gar nicht. Stimmt. Man gibt eine URL ein, drückt irgendwie Return und dann ist sie da. Oder der Server sagt, warum sie nicht da ist. Genau. Naja, das ist, ich würde es so vergleichen wie mit Modem oder so mit Akustikkoppler. Also so das gleiche Gefühl. Manchmal kriegt man, also in der heutigen Zeit natürlich, manchmal kriegt man da ein paar Daten durch und manchmal geht es witzigerweise sehr schnell und manchmal geht es wieder gar nicht und dann muss man wieder neu probieren. Und interessanterweise, als ich jetzt gerade am Flughafen war, neuerdings muss man in Beijing, Terminal 3, um Internetzugang in der Lounge zu bekommen, seinen Passport auf so einem Automaten raufhalten und dann kriegt man so einen Ausdruck mit dem Kennwort für das WPR. was jetzt auch irgendwie so anzeigt, okay, gut, also alles, was ich jetzt online mache, ist mit meiner Identität verbunden, was ja in den Internetcafés schon lange so ist, aber dass das jetzt auch so in der Lounge ist, ist, fand ich so ein bisschen Schluck. Das war ein bisschen merkwürdig. Ja, wenn du wieder zurückkommst, dann haben wir das ja auch. Dann fühlst du dich ganz wie zu Hause. Fühlst du dich ganz wie zu Hause. Wird es jetzt gerade schon so schlimm? Also ich habe da jetzt eigentlich gar nichts so mitbekommen. Ganz so schlimm nicht. Aber also sie ziehen langsam aber sicher immer weiter die Daumenschrauben an und niemand unternimmt was dagegen. Also das kriegt man schon so mit. Also vor allen Dingen kriegt man es mit anhand der Forderungen, die da gestellt werden. Und vor allen Dingen anhand der Quellen der Forderungen. Also die Landesinnenminister werden immer lauter und immer vorlauter und sowas. Also das ist schon, irgendwie hast du das Gefühl, als würde sich so langsam aber sicher auch in die hinteren Ränge des Politbetriebs oder der Politprominenz durchfressen, dass Vorratsdatenspeicherung dringend geboten sei, beispielsweise. Also das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, so, bisher war das doch eigentlich nur das Thema dieses komischen, paranoiden Bundesinnenministers aus Bayern. Und auf einmal reden alle Landesinnenminister davon, auch die aus Baden-Württemberg, wo ja jetzt eigentlich die viel bessere Regierung regiert. Aber letztlich nehmen die sich da eben auch nichts im Aufbauen des Repressionsapparates oder des Überwachungsapparates. Aber auch Netzsperren. Also auch durch den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag, der jetzt irgendwie nach Brüssel geschickt worden ist zur Kontrolle, da gibt es auch wieder eine Öffnungsklausel für Netzsperren, dass eben so verbotene Glücksspiel-Dinger, Poker, was weiß ich, Online-Casinos, dass die wieder gesperrt werden können, dass man die wieder sperren kann. Ist halt, wobei Glücksspiel, das geht ja noch, ne? Glücksspiel ist wirklich sehr, sehr einfach zu definieren. Ja, nein, ich meine, das ist insofern geht das noch, als man sagen kann, okay, Glücksspiel kann man sehr, sehr leicht definieren. Das lässt sich sehr leicht abgrenzen zu allen anderen Sachen. Aber wenn du dann auf einmal bei Jugendgefährdung bist, das ist so schwammig. Hör auf zu tippen, wer immer da tippt. Entschuldigung. Aber was ist Glücksspiel denn? Ich meine, das ist ja Jugendgefährdung, deshalb, ne, und Sucht und Kram. Deshalb reglementiert man das ja. Also naja, aber das ist ja ein Einfallstor. Also, na klar, es ist ein Einfallstor, da brauchen wir, das ist ganz klar, aber weil wenn wir sagen, na, das hat doch beim Glücksspiel super funktioniert, jetzt machen wir es bei Nazi-Seiten und irgendwann bestimmen wir dann auch, wer die Nazis sind und wer keine sind, klar ist das ein Problem. Aber bei Glücksspiel, Glücksspiel kann man eben definieren. Man kann sagen, das ist da, wo um Geld Glücksspiel betrieben wird, wo um Geld gespielt wird. Also so, und was anderes ist halt kein Glücksspiel. Und das, da könnte ich ja eventuell noch mit leben, aber dabei bleibt es halt nicht. Wie du schon sagtest, es ist halt ein Einfallstor. Wenn wir nur einen leichten Rückgang bei der Spielsucht haben, der vielleicht daher kommt, dass ganz viele Automatenaufsteller pleite gemacht haben, werden sie uns sagen, dass das kommt, weil wir ja Glücksspielseiten im Internet sperren. Während der Staat selber Glücksspiel veranstaltet. Auch nochmal interessant. Jetzt sag mal, wie viel Uhr ist es eigentlich, Daniel, in Beijing? 2:12 im Moment. Morgens? Morgens, ja. Das ist ja auch mal ätzend, oder? Willst du nicht langsam mal ins Bett gehen? Anne, ist ja Wochenende. Ja, also, ich habe ja frei morgen und übermorgen. Ah, ja, also am Wochenende muss ich nicht arbeiten. Muss der Chinese am Wochenende arbeiten oder hat der auch so ein Wochenende? Also leben die auch nach unserem christlichen, nach unserer christlichen Wochenaufteilung? Also der Chinese, der bei uns in der Firma arbeitet, muss normalerweise nicht am Wochenende arbeiten. Aber natürlich, wenn es dann irgendwelche Meetings oder so gibt, dann ist das ein bisschen normaler, hier am Samstag oder Sonntag mal ins Büro zu kommen oder sich mit dem Kunden zu treffen. Und so Ladenöffnungszeiten, also bei uns ist ja immer noch sonntags irgendwie sonntags und abends. Offen. Das ist immer offen. Also da gibt es also nicht komischen. Immer, also einige Läden, also jetzt so ein paar Fachgeschäfte, die machen eher so gegen 5 Uhr schon zu, also ganze Woche über, aber so normale Einkaufszentren eher so bis 22 Uhr. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Daniel, und danke fürs Mitmachen. Ja. Ciao. Tschüss. Renke? Ja. Was willst du hier? Was will ich hier? Ich will aufklären. Ich bin ja im Dienste der Aufklärung unterwegs den ganzen Tag. Ja, wer ist das nicht? Ne? Ja, eben. Aber gut. Ich wollte mal so ein bisschen versuchen. Ah, du bist Kryptosozialist. Nee, eben nicht nur Kryptosozialist. Ich bin Sozialist. Achso, ich bin ja Kryptokommunist, Sozialist und sonstiges Krypto. Also ich bin ja eben. Mir wird ja mal alles vorgeworfen. Das ist sehr praktisch. Irgendwo mal erwähnt und das fand ich ganz witzig. Es gibt eine Sendung, da wurde mir, also es war eine Radiosendung, da gab es danach zwei Beschwerden. Die eine hat mir vorgeworfen, dass ich eine bürgerfeindliche Sendung in übelster neoliberaler Manier durchgeführt hätte. Und die andere Sendung hat mir vorgeworfen, dass diese Verbreitung und Verherrlichung des Kommunismus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zu Gesicht stünde. Also das fand ich eine super, super Sache. Aber es ist auch schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, 6 Jahre her oder so. Du bist Sozialist? Ja. Wie kann man denn Sozialist sein? Indem man sich die Welt mit offenen Augen anschaut und dann erkennt, so geht's nicht. Wie sieht denn die Welt aus, die du siehst? An welchen Punkten sagst du, so geht's nicht? Ach Gott, also ich meine, das fängt ja schon ganz einfach dadurch an, dass wir irgendwie in Deutschland einen massiv ausgebauten Niedriglohnsektor haben und wir uns hier so moderne kleine Arbeitssklaven halten. Die leben hier letztendlich zu Kost und Logis, ja, das sind dann die sogenannten Aufstocker, die kriegen auch bloß das, was Leute kriegen, die nicht arbeiten gehen, sozusagen als Hartz IV bar auf die Kralle, auch wenn sie halt irgendwie 40 Stunden in der Woche malochen. Und das ist einfach Ausbeutung. Und das ist ja, die kriegen schon ein bisschen mehr, ne? Also die haben nicht das. Ja gut, okay, also klar. Das sind diese 200 Euro, die da Differenz sind. Ich frage mich immer, also ich habe allerdings auch ein anderes Verhältnis zur Arbeit. Also ich kann verstehen, dass sehr, sehr viele Menschen Arbeit als zentralen identitätsstiftenden oder würdestiftenden Faktor in ihrem Leben betrachten. Bei mir ist das nicht so. Ich bin der Meinung, also ich bin da sehr, sehr nah an der APPD, die irgendwann mal gesagt hat, Arbeit sei scheiße. Und sie hat recht, Arbeit ist scheiße. Das ist irgendwie, das kann man, also weißt du, weil sie ist scheiße, weil wir müssen sie ja machen. Wenn wir sie machen dürfen, dann wäre es ja wieder was anderes. Aber gut, da brauchen wir nicht hin abzuschweifen. Was ich immer nicht verstehe ist, warum geht jemand überhaupt arbeiten, um 100er oder 200er mehr zu haben, als wenn er zu Hause bleiben und Stütze kassieren würde? Weil wirtschaftlich sinnvoll wäre es, nicht arbeiten zu gehen. Also das kann ich wiederum schon irgendwie verstehen, dass man dann sagt, naja, dann gebe ich halt irgendwie, tue ich tagsüber was halbwegs Vernünftiges und gehe dann irgendwo arbeiten und im Zweifel macht es mir auch noch Spaß und ich habe da nette Kollegen und so, das kann ich wieder verstehen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, das ist Quatsch. Das ist halt ein Systemfehler. Also jetzt besonders auf dieses ekelige Hartz-IV-Gedönse. So, jetzt schaffen wir den Niedriglohnsektor ab. Das Einfachste, wie wir das machen, ist, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Ja, ganz genau. Ja, warum tun wir das eigentlich nicht? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin nicht in der Regierung. Selbst die SPD, die jetzt so tut, als würden sie gerne einen gesetzlichen Mindestlohn haben, haben ja jahrelang Zeit gehabt, den einzuführen und durchzusetzen und haben es genau da nicht getan. Also als sie Verantwortung hatten, wollten sie das nicht haben. Ja. Warum nicht? Hast du da eine Theorie? Weil ich verstehe es nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, und das Problem, das war ja nicht, das ist ja vor 10 Jahren schon gewesen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich bin ja Mitglied dieser Partei und es ist, ich weiß nicht, also es ist ja auch so, ich bin irgendwie 2005 eingetreten und achso, du gießt dir was ein. Okay. Ich bin am Klo. Ich habe mir einen Schluck Wasser eingegossen. Entschuldigung, das war so. Ja. Und damals, ich weiß nicht, zumindest bei mir war das, war in der Schule irgendwie in der 12. Klasse, das war gar nicht so auf dem Schirm, was da gerade alles so passiert. Ne? Ich meine, Hartz-Gesetzgebung ist ja im Prinzip erst so ein Jahr vorher in Gang gesetzt worden. Und das wurde irgendwie die Jahre später erst klar. Das erste Mal, dass ich so wirklich über einen Mindestlohn nachgedacht habe, das war eigentlich so Anfang der 13. Klasse, als wir das dann mal irgendwie im Politik-LK besprochen haben. Da erschien es mir auch eigentlich logisch. Und ich verstehe es wirklich nicht. Das kann einfach nur sein, dass diese Regierung so ekelig von Lobbyisten durchsetzt war, dass es mich graust und mir Picke wachsen. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss da von außen Druck aufgebaut worden sein. Oder vielleicht waren das auch einfach die Genossen und auch die Grünen, die da saßen. Vielleicht waren das auch einfach alles nur Arschlöcher. Ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Also es gibt, wer war denn das? Hat man schön im Interview so einfach beiläufig gesagt. Wer war denn das? Ich weiß es nicht mehr, das war auch irgendwie so eine Anne-Will-Sendung oder sowas. Und da hat irgendwer, völlig beiläufig, was ich sehr schön fand, gesagt, naja, und dann ist eben Hartz IV eingeführt worden, um maximalen Druck auf die Arbeitnehmerschaft auszuüben, damit die Industrie noch billigere Arbeitskräfte kriegt. Also weil Hartz IV ist, letztendlich ist der Effekt von Hartz IV, dass du zu jedem Preis arbeiten gehen musst. Und das nennen sie dann immer noch Markt. Ja. Darüber könnte ich mich dann immer so aufregen. Obwohl ich da auch mal meine Partei ein bisschen in Schutz nehmen muss. So sehr ich den Herrn Schröder verabscheue und die ganze Regierungsjahre am besten löschen möchte. So wie übrigens viele meiner Genossinnen und Genossen, worauf ich dann vielleicht später nochmal zu sprechen kommen kann, was ja eigentlich mein Thema war. Wir haben ja Zeit. dass du widersprechen wolltest, dass das Industriepolitik war. Also im Grunde eine Subvention, eine Subvention auf Kosten, auf unmittelbare Kosten der Menschen. Ursprünglich war der Plan von Rot-Grün, wir sagen, alles klar, die Arbeit muss angenommen werden, wenn es einen Tarifvertrag gibt. Ach. Und das war der Plan. Und das hat die Union einfach im Vermittlungsausschuss rausgehandelt. Die haben gesagt, nö, das gibt's nicht und sonst könnt ihr eure komische Sozialgesetzbuchsreform knicken und dann sind die wohl irgendwie eingebrochen. Ach, das heißt, die Union war tatsächlich noch asozialer als die SPD? Ja. Krass. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, ich meine, was man mitgekriegt hat, das ist eben das Schöne, also das Schwarz-Gelb, also alle Unions- und FDP-Mitglieder, mit denen man sich so unterhält, oder Anhänger dieser beiden Parteien, mit denen man so spricht, sagen ja, naja, das waren ja nicht wir, das ist ja Rot-Grün gewesen, die das gemacht haben. Ja klar, aber sie haben es halt bejubelt. Ne? Sie haben es bejubelt, befördert und solche Sachen gemacht. Genauso wie die Finanzkrise. Also wenn Union und FDP die Zustände, die dazu geführt haben, nicht gewollt hätten, dann hätten wir die nie gehabt. Das hätten sie damals verhindern können, als Schröder das eingeführt hat, genauso. Aber dass das bei Hartz IV, dass sie tatsächlich das mit dem Tarifvertrag boykottiert haben, war mir gar nicht klar. Ja. Warum bist du in die SPD eingetreten? Tja, im Nachhinein vielleicht eine gute Frage. Das war, also ich war halt schon irgendwie so, seitdem ich so 14, 15 war, bin ich irgendwie so langsam angefangen, so ein bisschen politisch zu werden und habe dann auch gedacht, so irgendwie musst du mal in der Partei was tun. Nicht unbedingt, weil ich jetzt gesagt habe, ach, die Parteien, das ist super und das läuft alles so klasse und ich muss unbedingt hier irgendwie, Parteien sind toll oder so, sondern weil ich gedacht habe, zumindest guckst du es mal an und wenn es dir nicht gefällt, dann trittst du wieder aus. Und da gab es im Prinzip einfach nur drei Parteien, die für mich irgendwie in Frage kamen. Das waren SPD, Grüne und PDS, damals noch. PDS war bei uns zu Hause, ich komme aus Ostfriesland, muss ich dazu sagen, nur so rudimentär vorhanden, sodass das für mich eigentlich keine Wahl war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, die Grünen, die sind mir auch alle zu bürgerlich, jetzt gehen wir in die SPD. Und so bin ich da eingetreten, habe da mitgemacht und habe da kennengelernt, dass viele genauso ticken wie ich, beziehungsweise ähnlich ticken und die Basis wesentlich linker, also weiter links im Spektrum ist, als die Funktionäre sind. Warum gestattet ihr euch denn dann solche Funktionäre? Weil letztendlich seid ihr doch die Funktionäre legitimieren. Nee. Der Parteitag legitimiert die Funktionäre. Und man muss sich ja fragen, wer ist denn überhaupt Delegierter auf so einem Parteitag? Und das sind ja wieder quasi die Funktionäre, also die halben Funktionäre, die Kleinfunktionäre. Ja. Also bei uns, also die SPD hat Landesverbände und Bezirksverbände. Bezirksverbände nur noch in zwei Landesverbänden, das ist einmal Niedersachsen und Hessen. Mhm. Und bei uns werden die Delegierten für den Bundesparteitag auf dem Bezirksparteitag gewählt. Mhm. Und auf dem Bezirksparteitag kommen dann die Delegierten aus den ganzen Unterbezirken und Kreisverbänden. Mhm. Und und wer wird da gewählt? Da wird zuerst, kommt natürlich mal irgendwie so der Kreisvorsitzende, der wird erstmal Delegierter beim Bezirksparteitag und dann irgendwie noch so ein paar Leute, die er so kennt und die er mitnehmen will. Und wie das halt so ist, dieser Klüngel, der fängt ganz unten an. Und das klüngelt sich hoch und auf diesem Bundesparteitag, da sitzen im Prinzip nur Kleinfunktionäre, beziehungsweise natürlich auch ganz viele Abgeordnete. Und dadurch hat man quasi einen riesigen Funktionärsparteitag zusammengewählt. Nun will ich nicht sagen, dass da nicht auch ganz einfache Mitglieder sitzen, das ist auch der Fall. Aber man hat sich insgesamt diesen Funktionärsparteitag gewählt, der dann einfach so eine Funktionärsoberschale, Dings, Mütze, wie auch immer, Hut, einfach abnickt. Aber ändern könntet ihr es trotzdem, oder? Ja. Also ich meine, was im Grunde ja nur passieren muss, ist doch, dass die Basis, die dann die, jetzt habe ich schon wieder diese, wie die Wahlstruktur ist, okay, die Basis, die, also unterhalb des der ersten Klüngelebene sozusagen, also die Basis unterhalb der ersten Klüngelebene müsste sich doch eigentlich nur hinreichend vernetzen und könnte damit diesen Klüngel ein für alle Mal aushebeln, indem sie nicht mehr die Delegierten schickt, die sie bisher geschickt hat. Klar. Also nicht nur so Abnickveranstaltungen sind. Klar, natürlich. Aber das ist natürlich in der Praxis immer ein bisschen anders, weil ich meine, unser Kreisvorsitzender ist jetzt auch kein schlechter Mensch. Das ist ein netter Kerl und ich mag den auch. Politisch ist er nicht immer ganz auf meiner Linie, aber deshalb würde ich ihn auch wählen. Also so ist es jetzt nicht. Aber das ist auch, da wird dann auch so eine gewisse Schwarmintelligenz draus. Da wird dann auf dem Parteitag gesagt, das ist ja nicht so, da ist ja nicht so, als würde jeder die Anträge lesen und dann sagt er, ja, nee, das gefällt mir jetzt gut und das aber nicht so gut und jetzt stimme ich dem Änderungsantrag nochmal zu und den Antrag lehne ich jetzt komplett ab und keine Ahnung, sondern da werden ja vorher Mehrheiten gesucht. Mhm. Sei es, dass es vorher auf Delegiertenbesprechungen, dass sich der Landesverband trifft, dass sich irgendwie verschiedene Landesverbände zusammensetzen oder Strömungen in der Partei, wir haben ja noch zum Beispiel die Seeheimer, die Konservativen, die treffen sich dann vor, beschnacken alles. Oder das zum Beispiel auch wie Jusos. Die Seeheimer, das sind die Neoliberaler-Lars in der SPD, ne? Ja, aber die ganz krassen. Also ja. Da sitzen auch wirklich Konservative drin. Also das ist nicht nur, dass man immer sagt, ja, das sind konservative Sozialdemokraten. Nee, das sind Konservative. Stockkonservative, erzkatholische, sich ja, geißelnde. Katholisch weiß ich jetzt nicht, aber konservativ. Die sind dann, ja, mit menschlichem Antlitz vielleicht. Mhm. Würde man es nennen. Oh, jetzt haben die Katzen gerade die Tür aufgemacht und kommen rein. Auch das noch, auch noch Katzen. Ja. SPD und auch noch Katzen. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du auch. Nee, warum die Basis die Funktionäre nicht so ja, sich genau. Zurecht biegt, wie sie will. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, wir könnten das einfach frei alles so schön wählen und es gäbe diese Schwarmintelligenz in Anführungsstrichen nicht, sondern da würde wie ich, würde jeder die Leute wählen, die ihn am besten vertreten und jeder würde hingehen und sagen, ich mache jetzt wie ich hier den Kopf frei und lese mir die Anträge durch und denke darüber nach, was das Beste für mich und meine Partei ist. Mhm. Selbst wenn das wäre die Entscheidung, die man da tritt, immer noch nicht frei. Denn es gibt so ein paar Sachen, die werden dann immer so zwischen den Reihen noch so umher getuschelt und so, ja, und hier, und das dürfen wir jetzt nicht beschließen, weil dann beschädigen wir den Vorsitzenden oder so. Und sowas kommt halt immer. Und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, weil wenn der Vorsitzende irgendwas einbringt und was Cooles haben will und oder was Uncooles haben will und die Basis sagt dann, nö, will ich nicht, ja. Dann ist natürlich das Erste, was passiert ist. Spiegel Online schreibt, die SPD zerstritten, alles stirbt, alles brennt und jetzt wird der Nächste geköpft und jetzt gibt es wieder Linksruck und was ja. Nicht alles. Ne? Das kennt man ja. Wobei du gerade ja meine alte These stützt, dass die Parteien nicht die Lösung, sondern das Problem sind. Ja, das hattest du letztens irgendwo gesagt. Ja, das ist so ein Gefühl. Das ist einfach so ein Gefühl, das ich seit vielen Jahren mittlerweile habe. Ja. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, dass die Parteistrukturen eher das Problem sind. Und man das viel, viel, also man sollte einfach diese Parteitage, man sollte sich von diesem scheiß Delegiertensystem verabschieden. Wer Mitglied, das ist so eine große Mitgliederversammlung, muss das sein. Da macht man einen großen Raum auf und der interessiert ist, kommt hin und der nicht ist, der bleibt zu Hause. Wie viele Mitglieder hat die SPD? Knappe 500.000. Ich glaube, aber so einen großen Raum gibt es doch gar nicht. Ja, so viele kommen ja auch nicht. Also ja, das gut, sind aber ja auch, und selbst wenn die Hälfte kommt, da brauchst du immer noch so ein Ding, wie Hitler hier hinbauen wollte, um auch mal Hitler in der Sendung erwähnt zu haben. Dann kann man auch mal Nürnberg ein Partei. Genau. Nee, hier Germania, da war doch dieser Kuppelbau, war doch hier geplant mal. Ja. Ja, da wäre sowas ganz gut. Die Sozialdemokraten in diesem... oh, dreckig. Nee. Ja, aber was gäbe es denn sonst? Also gut, du kannst nicht sagen, okay, wer kommt, der kommt. Wir machen jetzt mal Mitgliederversammlung. Auf einmal stehen 150.000 Leute vor der Tür und jeder will was sagen. Das funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht. Also zumindest wäre es eine lustige Party und dann könnte man es danach immer noch absagen. Also, aber könnte man das nicht digital irgendwie, also kann man das nicht irgendwie ja, online sonst wie regeln? Da muss es auch Möglichkeiten geben. Das ist halt nicht geheim, ne? Wozu auch? Parteiengesetz. Ach echt, im Parteiengesetz steht, dass das, was in Parteien passiert, geheim sein soll, obwohl doch Parteien eigentlich bei der politischen Willensbildung helfen sollen? Nee, sie müssen den demokratischen Grundsätzen entsprechen, die Parteien. Und dazu gehört ja auch das Wahlrecht und das ist ja, ja. Ne, allgemein, gleich, frei und geheim. Und geheime Wahl ist einfach digital nicht möglich. Wäre das mit Liquid Democracy denn möglich? Auch nicht, ne? Weil letztendlich ist ja auch nicht geheim letztendlich. Also bis zum Moment der Wahl, ne? In dem Moment, wo gewählt wird, ist es dann wahrscheinlich wieder geheim. Oder könnte man es dann wieder geheim machen, dass man sagt, okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Beschlussfassung machen, dann kannst du auch nachvollziehen, ob jemand. Ja, obwohl, das könnte man ja machen. Also, ja, aber du wüsstest das Ergebnis, ne? Wenn du mit so einem Liquid-Dingsbums, so wie ich das verstanden habe, System das machen würdest, wüsstest du vorher, wie das Ergebnis sein müsste. Hast aber keine Garantie, dass das Ergebnis dabei rumkommt, ne? Nicht unbedingt. Also man kann ja auch sich einfach nur die Sachen durchlesen und gar nicht abstimmen. Den Antrag finde ich jetzt gut, den müssen wir unbedingt beraten oder so. Du kannst ja auch irgendwie Sachen, du musst da nichts einbringen. Du kannst es einfach nur durchlesen und irgendwie einfach nur lesend begleiten und nachher einfach mit abstimmen. Stimmt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das System funktioniert. Vielleicht rede ich auch Unsinn, aber ich meine, es wäre so. Und dann, um nochmal eine Sache zu bringen, was auch kommt, außer dieses, oh, der Vorsitzende darf nicht beschädigt werden, ist auch immer, ja, und dann zerpflückt die Presse uns wieder, die Angst vor der Presse ist in der SPD riesengroß. Ich meine, wir sind ja auch von denen jetzt irgendwie die letzten 10 Jahre ausgepeitscht worden, wo es nur ging, aber zu Recht manchmal und manchmal von rechts. Die Angst in der SPD ist groß? Vor der Presse, also zumindest auf Funktionärs. Sehr schön, das finde ich super. Weil die SPD, das was ich der SPD ja nie verzeihen werde, mit diesem ganzen Hartz-IV-Ding. Das ist gar nicht mal, dass es arm macht, ne? Sondern dass sie haben einfach mal einen unglaublich großen Teil der Bevölkerung in Angst versetzt. Ja. Und das ist was, das ich nicht gutheißen kann. Weil in Angst versetzt man Leute, damit man sie kontrollieren kann. Und das erwarte ich nicht von der SPD, dass sie sowas tut. Ich kann dir da auch nur zustimmen. Ja, also, ich wollte es auch nur mal gesagt haben, damit ich auch mal was gesagt habe. Ja, ist gut. Ja, und die Funktionäre haben Angst vor der Presse, das ist interessant. Also zumindest kommt es immer so rüber, weil es heißt dann nämlich immer, zum Beispiel, ich war auf dem Parteitag, das war 2007 in Hamburg, wo das neue in Anführungsstrichen, Parteiprogramm verabschiedet wurde. Und da hieß es dann immer im Nachhinein, naja, jetzt habt ihr euch, weil da wurde abgestimmt über das Tempolimit auf Autobahnen und da hat sich dann die Mehrheit der Delegierten gegen den Willen der Antragskommission und gegen den Willen des Parteivorstandes dafür ausgesprochen. Und in der Tagesschau kam eine Meldung über den Parteitag, und zwar SPD beschließt Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Mhm. Und im Nachhinein kam dann immer, ja, seht ihr mal hier, und wir haben hier ein Riesenprogramm verabschiedet und hier geht's in die Zukunft und wegen euch scheiß Ökos kommt jetzt ständig in den Nachrichten, dass wir für ein Tempolimit sind, ihr Spacken. Und also das so in dieser Art und Weise kam das dann danach daher. Also sowas kommt dann auch noch dazu. Also wir halten fest, die SPD kann keine PR und macht dafür dann gerne die Schwächsten verantwortlich. Oder also die verantwortlich. So kommt es bei mir an. Es kann natürlich ganz anders sein. Ja, natürlich. Also wenn die irgendwie ein Programm beschließen und nicht in der Lage sind, das so zu formulieren, dass man hinterher was anderes griffig daraus formulieren kann als SPD will Tempolimit, dann haben die ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Dann müssen die nochmal zu formulieren lernen. Wobei, das müssen sie ja sowieso. Also jeder, der ein politisches Anliegen hat oder die meisten, die ein politisches Anliegen hat. Hallo? Vor allem. Hallo? Wie hallo? Ja, du warst gerade kurz weg. Ach so. Das war irgendwie so. Und dann jeder, der ein politisches Anliegen zu haben scheint, oder sagen wir mal, auf einer politischen Mission sich befindet, vor allen Dingen, wenn er je weiter links, desto mehr Gelaber kommt dabei rum. Ja? Und desto weniger gibt es hinterher, was du in der Zeitung drucken kannst. Und desto weniger gibt es dann natürlich auch, was Leute überhaupt verstehen können bzw. verstehen wollen. Wenn ich mir so manche Programmpunkte durchlese, so manche Pamphlete durchlese oder Beschlüsse durchlese, die irgendwo gefasst werden, jetzt innerparteilich oder außerparteilich, ist mir da egal. Das ist im Wesentlichen Geschwafel. Da ist unfassbar viel Gelaber drin und aus Gelaber kann man sehr schlecht Schlagzeilen machen. Und ich glaube, man muss Schlagzeilen daraus machen. Wenn ich frage, wofür steht eigentlich die SPD, dann will ich eine Antwort in 5 Sätzen haben, die ungefähr so ist wie eine Meldung in der Tagesschau. Was ich aber kriege, ist Gesabbel, als hätte ich einen Soziologen gefragt, wie denn das eigentlich so ist mit der Gesellschaft und den Medien. Genau, das ist der Punkt. In jedem Scheißantrag, der irgendwie darum kommt, das ist immer so eine pseudo-akademische Analyse, die dahinter steht. Genau. Und das ist, ich weiß wohl, aber es muss auch nicht unbedingt sein, dass, wie du jetzt sagst, dass je linker es wird, desto theoretischer wird es. Ist so mein Eindruck. Ja. Man kann auch einfach ganz einfach sagen, hier Schlüsselindustrien verstaatlichen, Mindestlohn von 8,50 Euro und Banken entweder verstaatlichen oder zerschlagen. Das sind irgendwie 3 Sätze, das versteht jeder und dann ist gut. Das versteht nicht nur jeder, das versteht nicht nur jeder inhaltlich, sondern das kann auch jeder dann nachvollziehen. Ja. Schlüsselindustrie verstaatlichen. Und dazu dann noch den Nebensatz, Schlüsselindustrie verstaatlichen, Privateigentum schützen. Genau. Zack. So. Und damit hättest du sie und nicht bla, ne? Genau. Ja. Warum passiert das nicht? Wollen die vielleicht gar nicht verstanden werden? Kann es das sein? Nee, ich bin eher mittlerweile so ein Anhänger dieser These, dass es wirklich so ein Raumschiff ist in Berlin und dass sie das gar nicht richtig mitkriegen. Weil die reden mit der Presse, über die Partei, über die Presse, mit Lobbyisten, über was weiß ich, das ist so ein Grüppchen. Und das wahre Leben ist, das sehen Sie, wenn Sie mit dem Taxi vom Flughafen, irgendwie durch einen sozialen Brennpunkt nach Mitte fahren. Genau, und dann zu Hause im Wahlkreis ist es ja so, ich meine, kann es nicht alle über einen Kamm scheren. Doch, das macht das super. Alle über einen Kamm scheren ist super. Dann können sich nämlich die, die eigentlich besser sind, mal Gedanken machen, warum sie eigentlich nicht diejenigen sind, die den Ton angeben. Ich finde das ganz gut, alle über einen Kamm zu scheren. Gut, dann scheren wir jetzt alle über einen Kamm. Also ich finde das wirklich gut, weil sonst kannst du nämlich immer, weißt du, wenn du hingehst und das muss man differenziert betrachten, dann kannst du dich zu Tode differenzieren, weißt du, dann ist auf einmal keiner mehr an irgendwas schuld oder hat keiner mehr für irgendwas Verantwortung. Aber wenn du halt sagst so, die ARD macht nur Scheißprogramm, dann bin ich als ARD-Mitarbeiter gezwungen, mir Gedanken darüber zu machen, was ich dagegen unternehmen kann, dass dieses Bild in der Öffentlichkeit entsteht. Aber solange man sagt, alle machen Scheißbomben außer der Holgi, kann ich sagen, ja, dann kann ich mich zurücklehnen. Ich bin ja besser als ihr. Ja, verständlich. Das ist mein die Idee, die ich dahinter habe. So. Ja. Na, dann share mal. Jetzt bin ich schon wieder verlichtet. Ich sagte, die wollen gar nicht verstanden werden und du sagst, das ist so ein Raumschiff. Genau, und auch wenn sie zum Beispiel zu Hause im Wahlkreis sind, da passiert ja auch viel Arbeit. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie der Job wäre, der Pimmeljob, den man sich vorstellt, den so ein Abgeordneter in Berlin hat, sondern die müssen ja auch zu Hause Wahlkampf machen, weil sie wollen ja wiedergewählt werden. Ja. Und dann muss natürlich was getan werden. Man muss irgendwie die Presseleute dazu kriegen, dass sie einem hinterher latschen. Und dann kann man nicht eben sagen, ich gehe jetzt zur AWO zum alten Nachmittag und trinke da mit den alten Tee. Und dann gehe ich wieder weg, sondern da muss schon was kommen. Das kommt die Presse gar nicht. Auch wenn es popelige Lokalpresse ist, die eh keinen Arsch lesen will. Zum Beispiel unser toller Anzeiger für Harlingerland. Ich krieg's kotzen, das ist das letzte Drecksblatt. Ja, Lokalzeitungen gehen halt noch wie. Ja, Bomben, ne? Genau. Ich meine, wenn Journalismus korrupt ist, dann ist Lokaljournalismus, das weiß ich nicht, wie man das dann nennt. Also, genau. Das ist, ja. Und dann geht man halt einfach in Unternehmen. Und dann sagen die, das ist auch so, diese Steuern, das ist ja grässlich. Ja. Und muss ich meinen Arbeitnehmern auch noch Urlaub gewähren. Lohnzusatzkosten. Ne? Auf einmal sind es Zusatzkosten, was da beim Lohn ist und nicht mehr Lohnkosten. Ja, das sind Lohnkosten. Ja, Volker Pispers sagt das immer ganz schön. Volker Pispers sagt das? Ja, genau. Pispers muss ich auch nochmal live sehen. Von Pispers habe ich live gesehen, 1991. 91 oder 92 in Köln hat er vor einem halbleeren Laden gespielt. Winzig kleines Theater. Ich bin jetzt zwei, drei Jahren hier, ich studiere in Göttingen und bin hier in Göttingen, kennst du wahrscheinlich, das ist der ICE-Bahnhof, durch den man immer durchfährt und jeder sich fragt, warum hält der hier? Und Hildesheim, ne? Bei Hildesheim denke ich auch mal, genau. Wobei in Hildesheim ist wenigstens noch der Rär, da hat man früher so seine Parkas bestellt und sowas. Okay. Aber, ja. Und da habe ich ihn hier gesehen und dann jetzt letztes Jahr, oder was, dieses Jahr? Nee, das war letztes Jahr, in Aurich. Das war auch sehr gut. In Aurich ist schaurig. In Leer noch viel mehr. Danke. Wie ist mal einer, der den kennt, den Spruch? Ich dachte, ich wäre damit alleine, aber gut. Ja, das ist, ne? Ja. Ja, ja, der ist super. Und spricht mir aus dem Herzen. Ganz oft. Aber warum hält dieser Zug denn eigentlich in Göttingen? Da ist ja nur wirklich tote Hose, oder? Na, es ist ja eine Universitätsstadt. Das ist reich an Geschichte. Ja, aber das ist Eberswalde auch und da hält der ICE auch nicht. Und wir haben 126.000 Einwohner. Das ist nicht wenig. Ja, aber es ist ein Kuhkaff. Göttingen ist eine Kleinstadt. Die ZVS wollte mich mal nach Göttingen schicken. Habe ich auch gesagt, was? Ich bin hier sogar freiwillig hergekommen. Ja. Ja, aber wenn du die Wahl hast, VWL in Köln, also wenn du in Köln wohnst und gerne VWL studieren willst, also zumindest so um 1990, 91 herum, da war Köln wirklich eine der ersten Adressen für VWL. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und dann sagt die ZVS, du musst nach Göttingen. Dann ist das schon ein bisschen hässlich. Glücklicherweise hat sich dann rausgestellt, dass ich an einer Stelle ein falsches Kreuz gemacht habe und sie mich darum nicht in meiner Heimatstadt studieren lassen wollten. Das hat sich dann aber irgendwie gelöst noch hinterher, das Problem. Ja. Zurück zur SPD, du wolltest ja über die SPD reden. Ne? Ja, genau. Ich schweife immer so gerne ab. Ja, das finde ich aber gar nicht schlecht. Das, also Erzählen vielleicht nicht, weil da kommt man immer so recht durcheinander, aber beim Hören ist das schön. Okay. Und wir machen das ja für Hörer und nicht für uns. Genau, weil dann kann man durch diese Gedankengänge, die da gerade laufen, viel besser nachvollziehen, als wenn man sagt, hey, Moment mal, da will ich jetzt aber noch genauer wissen und ihr wart doch eigentlich gerade da. So, ne? Ja, die SPD, scheiße. Ich weiß auch nicht mehr, du hast gesagt, du wärst absichtlich nach Göttingen gezogen und wärst dann ab und zu mal in Aurich gewesen. Ja, halt bei Pispas und das ist halt super. Naja, und was man noch zur SPD sagen könnte, es herrscht auch so eine Art, zumindest jetzt muss ich wieder zu diesem elendigen Parteitag damals zurück in Hamburg, so eine Mitläufermentalität, die da entsteht. Ja. Man sitzt auf dem Parteitag, ist Delegierter, erstmal bekommt man hier so einen Anstecker, den kann man sich so schön oben hier an diese Hemdtasche heften und da steht dann drauf so ein fettes D für Delegierter. Da waren dann damals, gab es verschiedene Areas, in die man durfte. Ja? Als normaler Gast durfte man nur in 2 Areas, ja, und da gab es 4 insgesamt. Die Delegierten durften auch noch in die 3. Area und der Parteivorstand in die 4. Area. Frag mich nicht, was 3 und 4 waren, ich blick da nicht durch, aber das war so. Und dann bekommt man auch so tolles Delegiertenkärtchen, da ist dann meistens irgendwie ein großes D drauf gedruckt, dann sind die in Rot und die kann man dann hochhalten, wenn man abstimmen will. Mhm. So, und das ist schon. Und natürlich, oh, jetzt Abstimmung, ich muss schnell wieder rein. Die ganzen Raucher kommen dann reingerannt und sagen, oh, ich muss jetzt abstimmen und so. Das ist natürlich so eine Art, naja, dann fühlen sie sich nicht mehr so, als seien sie Fußvolk, selbst wenn sie es noch sind. Und das bringt einen dann, glaube ich, auch so in die Stimmung, ein bisschen einfach mitzulaufen und zu sagen, naja, vielleicht sollte man dem ja doch mittragen, diesen Beschluss, denn er ist ja vernünftig. Wenn ich das Wort Vernunft schon höre, dann naja. Das war zum Beispiel, ich erinnere mich da an die Bahnprivatisierung. Es gab damals auf dem Hamburger Parteitag einen Antrag der Jusos und SPD-Linken, die Bahnprivatisierung möglichst rückgängig zu machen. Und auf keinen Fall irgendwelche Aktien zu verkaufen. Mhm. Und der Parteivorstand hat gesagt, nee, das geht nicht, das könnt ihr haken. Oder es war andersrum. Es gab einen Vorstand, dass ein Antrag des Parteivorstandes, dass jetzt Aktien rausgegeben werden sollen. Ich weiß es nicht mehr. Und irgendwie gab es halt, und dann gab es einen Kompromissvorschlag, der hieß dann, ja, jetzt werden hier irgendwie Vorzugsaktien sollen jetzt rausgegeben werden und keine Ahnung was und trotzdem noch an der Börse gehandelt. Also war totaler Mist und totaler Unsinn und will man eigentlich nicht haben, wenn man anständiger Sozi ist. Da will man, dass die Bahn in Staatshand bleibt. Mhm. Und auf einmal sind alle um mich herum, so die ich so kannte, sind auf einmal umgekippt und haben gesagt, naja, vielleicht sollten wir ja doch mitstimmen. Das ist ja ganz vernünftig. Ja, und wir müssen ja auch schauen, dass wir müssen ja, da waren wir noch in der Regierung, wir müssen ja regierungsfähig bleiben. Und also, da packst du ja den Kopf. Gibt es die Möglichkeit, in so einem Fall öffentlich zu diskutieren oder zu fragen, Entschuldigung, Herr Vorsitzender oder was auch sonst wie, würden Sie mir bitte gerade mal erklären, inwiefern wir die Regierungsfähigkeit verlieren, wenn wir dagegen stimmen? Gibt es die Möglichkeit, das zu diskutieren eigentlich? Man muss ja das, oder ist das so ein There is no alternative, also es ist alternativlos. Wir verlieren die Regierungsfähigkeit und das ist dann Common Sense auf so einem Parteitag. Tina. Hm? Ja. Also man muss das Rederecht haben und dann laut Geschäftsordnung ist es aber so, dass man Delegierter sein muss, sonst kriegt man kein Rederecht. Oder Mitglied, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich noch ein Meldekärtchen abgeben und dann wird eventuell gesagt, ja nee, kommen wieder die Taschenspielertricks des Präsidiums. Naja, jetzt geht's gerade nicht und das ist auch keine Aussprache und was soll das hier und keine Ahnung was. Und zur Not sagt das Präsidium halt, naja, aber ich würde euch bitten, damit das hier auch mal schneller geht, damit wir schneller hier zum Abendessen kommen, zum Buffet oder am nächsten Tag, damit wir schneller nach Hause kommen, wir wollen uns ja auch mal hier und bla bla bla, stimmt doch bitte jetzt dafür, dass hier jetzt die Redeliste geschlossen wird. Und dann wird das durchgewunken, weil die meisten dann sagen, oh geil, fressen oder oh, ich will nach Hause. Ja. Aber das geht doch, also das, ich merke immer wieder, wie naiv ich bin. Ich würde als erstes würde ich denken, ey, Entschuldigung, wir machen, das geht um die Demokratie. Da könnte ich doch jetzt nicht fressen gehen. Ja, aber das ist dann so eine Art, das ist dann auch Folter. Also wenn du morgens anfängst um 9 mit dem Parteitag, dann gibt es irgendwie um 1 Mittagspause, halbe Stunde und dann geht's weiter. Und wenn du wie ich den ganzen Tag da drin sitzt und dir das Geseiere anhörst, dann wirst du madig, dann wirst du echt ein Matsche im Kopf. Ja. Und dann ist das, und dann, wenn jemand sagt, wenn du jetzt dagegen stimmst, dann dauert es noch länger. Dann ist das Schnitzel 5 Minuten eher da. Ja. Stimmst du dafür? Und noch eine Sache ist auch Parteitagsregie. Das ist ekelhaft. Es gibt ja diese Antragskommission. Das heißt, da ist dann der Parteivorstand, der benennt dann ein paar Leute, die gucken sich alle Anträge durch, das ist dann auch, ne, schön besetzt, möglichst so, dass die Partei Linke nicht die Mehrheit hat. Und da werden dann alle Anträge durchgegangen und dann gibt es eine Beschlussempfehlung, auch schön. Und der wird dann halt meistens gefolgt. Mhm. Und zur Not stellt sich dann irgendjemand noch nach vorne hin und sagt, na, bla bla bla, lasst uns den Antrag doch an den Parteivorstand überweisen und so. Wenn die halt wirklich sehen, es kippt hier gerade. Ja, die Stimmung kippt. Oder, was auch schön war, vom Kosovo-Krieg, als Schröder die Bundeswehrsoldaten in Kosovo schicken wollte, musste der Parteitag zustimmen. Und da hat man wirklich gesehen, was Parteitagsregie ist. Die haben diesen Antrag eingebracht und danach lief ein Film. Und in diesem Film sah man lauter leidende Menschen im Krieg halt. Also man hat halt einfach Kriegsbilder gezeigt, wie es so ist. Da waren leidende Menschen, da waren Schwerverletzte, da war Leid, Elend und sonst was. Ja? Und das hat man den Leuten schön über einen Beamer gezeigt, mit Ton, und um die ein bisschen weich zu spülen. Und zum Schluss hat man gesagt, ganz zum Schluss, obwohl ja normalerweise, man gibt ein Rednerkettchen ab und dann geht das ja normalerweise nach Reihenfolge, mag man denken, naja, Hans-Jochen Vogel hat man auf den letzten Platz gesetzt. Und zwar mit Absicht. Bei Hans-Jochen Vogel denkt man, naja, gut, das ist ein Alter, das ist ein Linker, der wird ja wohl gegen Krieg sein. Nee, Pustekuchen, der war dafür. Und gerade so ein Effekt einfach, ne? Also ja, alle dürfen mal reden und jetzt kommt aber der Hans-Jochen und der sagt mal, wie es gemacht wird, weil der kennt sich ja aus. Und da müssen dann selbst die Linken erkennen, weil Hajo ja auch einer ist, dass der Krieg was Gutes ist. Also stellt er sich da hin und sagt, bitte helft diesen Menschen, bla bla bla. Und dann haben alle dafür gestimmt. Wer führt diese Regie? Also wer bestimmt das? Also gibt es da irgendwie so die geheime Weltregierung oder die geheime Parteiregierung, die dann die Fäden im Hintergrund zieht? Das machen die Hauptamtlichen. Also das ist ja nicht so, dass es irgendwie nur den Vorstand gäbe, sondern man hat ja zum Beispiel das Willy Brandt-Haus in Berlin. Mhm. Und da sitzen ja ganz viele Hauptamtliche. Das geht immer vom Bundesgeschäftsführer aus. Und da sitzt jetzt auch Andrea Nahles als Generalsekretärin und so. Die stehen ja quasi in Lohn und Brot bei der Partei. Die arbeiten ja für die. Mhm. Und die müssen natürlich auch den Parteitag organisieren. Weil sowas lässt sich, wenn man im Vorstand ist, was eine unentgeltliche Tätigkeit nebenher ist, einfach nicht wuppen. Wenn man berufstätig ist zumindest. Ja. Und da ist natürlich der Dienstweg kurz, ne? Wenn dann der Vorsitzende einfach mal rumgeht und sagt, hier, das müssen wir jetzt aber mal und hier, du bist doch mein Kumpel und keine Ahnung. Ja. Und dann wird das halt so durchorganisiert, wie man es haben will. Bist du... Hast du überhaupt noch Vertrauen in dieses System? Weil das klingt so, als... Als müsste man automatisch den Glauben an dieses System verlieren, wenn man da ein bisschen mal dahinter guckt, wie es funktioniert. Das ist schwer. Vielleicht bin ich einfach zu sehr Idealist an der Stelle. Also ich glaube immer noch daran, wie ein kleines Kind, dass es vielleicht doch die Möglichkeit gibt, da was zu ändern. Und deshalb mag ich nicht Nein sagen. Also ich sehe schon ein, es ist schwer und sicherlich gerade mit der Kultur, mit der wir es jetzt in der Partei zu tun haben, wird das nichts. Das liegt aber nicht nur an den Beschlusslagen, sondern es liegt auch, glaube ich, einfach an den Köpfen, weil das noch so eine alte Generation. Ja, es ist, also das ist ja eigentlich auch der darum, das, was ich, also, wie ich sagte ja eben, was ich der SPD nie verzeihen werde, ist, dass sie mich in Angst versetzt hat, absichtlich in Angst versetzt hat. Ohne dass es notwendig gewesen wäre. Also die hätten, wenn sie mir nicht mit dem wirtschaftlichen, also mit der Vernichtung meiner wirtschaftlichen Existenz drohen würden, dann würden sie von mir viel, viel mehr Kreativität bekommen. Ne? Also was sie tun, ist, sie setzen Menschen, also wenn du jemanden in Angst setzt, dann ist der gelähmt, dann arbeitet er nur noch, dann macht er nur noch, was du ihm sagst. Und dann ist er nicht mehr selber kreativ, dann schöpft er nicht mehr. Und die SPD hat einfach mal die Mittelschicht komplett von ihrer schöpferischen Kraft befreit, indem sie in Angst versetzt hat. Das ist das, was ich ihnen nicht verzeihe. Was ich sie tatsächlich, warum ich sie aber für nicht wählbar halte, ist, weil genau die Leute, die das damals gemacht haben, immer noch den Ton angeben. Und ich verstehe nicht, dass die Basis der SPD, also dann unterhalb dieser Steinmeier, Sigi Pop und wer da alles unterwegs ist, Riegel, dass die das nicht begreifen, dass das, also ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr euren Vorstand rausschmeißt und zwar ernsthaft rausschmeißt, dann wird sich das auch wieder ändern, dann wird die SPD auch wieder attraktiv für so, gerade für so Leute wie mich. ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es nicht. Wann war das? 23. September 2009? Kann das sein? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Wahltag. 12. September, keine Ahnung. Weiß ich 23%. Ja. Und dann stehen diese Nullen da und die feiern den Steinmeier ab, als wäre irgendwie gerade der Messias gekommen. Und der Steinmeier, der hat es mit versaut. Ich saß vom Fernseher und habe mich in Grund und Boden geschämt. Entschuldigung, wie geht's denn dem Rest? Also wie geht's deinen Parteifreunden? Das kommt ganz drauf an. Also man kann das ein bisschen noch unterscheiden. Also es gibt halt viele Jusos gerade, die sagen, naja, wir kämpfen jetzt gegen an. Aber es ist halt ein bisschen so eine Sisyphus-Arbeit und man bringt irgendwie Anträge auf Parteitagen ein und teilweise gehen sie durch, teilweise nicht. Und dann gibt es halt ganz viele, gerade so in meinem Ortsverein, die sind halt auch relativ links, vielleicht nicht so links wie ich persönlich jetzt, aber schon wesentlich linker als die da den Ton angeben und auch durchaus links der Mitte stehend, nicht so wie die jetzige Riege. Das sind einfach Kommunalpolitiker. Die haben irgendwann für sich gesagt, entweder ich will nicht oder es lohnt nicht, aber dafür kann ich zu Hause vernünftig was erreichen und mache hier im Gemeinderat irgendwas oder im Kreistag was Vernünftiges. Und die haben auch gar nicht so das Interesse, nach oben weiterzuspielen, weil die haben ihre manchmal sogar auch heile kleine Welt zu Hause und da funktioniert es und da läuft es. Und bei uns ist es zum Beispiel so, da wird die SPD auch noch als sowas wahrgenommen, wie die Partei, die dem kleinen Mann hilft und die dafür sorgt, dass irgendwie vernünftig Kindergärten gebaut werden. Na, diese Lokalpolitik ist ja auch vermutlich das Einzige, wo man tatsächlich was bewegen kann. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass irgendwie eine Bundesregierung überhaupt in der Lage ist oder auch der Bundestag überhaupt in der Lage ist, nochmal ein großes Rad zu drehen. Schwer. Sondern da wird denen wird das Rad gedreht. Ich meine, es ist nicht umsonst, nicht umsonst feiert Josef Ackermann seinen Geburtstag im Kanzleramt. Ja, das stimmt, aber es ist also schwer. Das macht niemand sonst. Nicht mal Mario Adorf feiert seinen Geburtstag im Kanzleramt. Und das ist tatsächlich zumindest was die Kunst angeht, ein Idol, was die Schauspielkunst angeht. Also nicht mal der, aber Josef Ackermann, da weiß man doch, wer regiert. Also das heißt, regiert. Ja, das ist jetzt dann auch wieder, das ist mir viel zu verschwörungstheoretisch. Da weiß man dann auch, welche Verhältnisse maßgeblich für Regierungspolitik sind. Und das ist sicherlich, das, was die Deutsche Bank möchte. Ohne, dass sie eine deutsche Bank ist. Hat, glaube ich, Michael Spreng gerade sehr schön im Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das Blog von dem kennst. Das hat doch der Ackermann selbst mal gesagt. Hat er es selber gesagt? Ja, the Deutsche Bank is not a German Bank. Irgendwas vor Jahren schon mal. Ja, und das ist genau das Problem. Ne? Nee, Schmidt, genau. Helmut Schmidt hat das in der Zeit geschrieben in der vergangenen Woche. Dass das Problem ist, das Problem, was die Bundesregierung hat, ist, dass die Deutsche Bank zwar den Ton angibt, aber keine deutsche Bank ist. Das heißt, wenn wir mal eine international schwergewichtige Bank brauchen, um weiß der Geier wo irgendwie das Wort zu ergreifen oder zum G8-Gipfel zu fahren oder sowas. Wie heißt diese andere Konferenz? Egal. G20? Ja, irgendwie so. Also wenn wir also einen Vertreter von einer großen Bank brauchen, dann haben wir keinen, weil wir keine große Bank haben. Und das ist echt ein Problem. Und das sieht man eben auch an der Regierungspolitik. Ich habe das Gefühl, als wäre das völlig kopflos und als würden die nur machen, was Anführungszeichen die Märkte. Ja, die Frage ist ja, brauchen wir überhaupt große Banken? Letztendlich sind es die großen Banken noch gewesen, die uns irgendwie den ganzen Schmuder eingetragen haben. Das wäre die nächste Frage, stimmt. Das kann ich aber tatsächlich nicht beurteilen. Und wenn man sich dann die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen anguckt, bei denen ist nichts von Krise zu spüren gewesen. Ja, also, stimmt. Ja, die Frage ist nicht, brauchen wir große Banken, sondern wozu brauchen wir sie? Ja, vielleicht so, genau. Also das wäre, weil ob wir sie brauchen oder ob wir sie nicht brauchen, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Das mag ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber nochmal zur Kommunalpolitik zurück. Ja, also genau. Ob man da was bewegen kann. Sicherlich, klar, aber immer nur in dem Rahmen, den man irgendwie vorgegeben hat durch den Haushalt. Das ist verflucht schwierig. Kannst ja auch nicht einfach mal sagen, so, wir erhöhen jetzt mal hier lokal die Mehrwertsteuer. Genau, also man hat ja diesen Hebesatz zum Beispiel auf die Gewerbesteuer. Gewerbesteuer, genau. Und hier, ich glaube, es gibt sogar noch einen Einkommensteuerhebesatz oder so. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Körperschaft hat glaube ich, auch die SPD abgeschafft, ne? Oder? Ja, natürlich. Sehr gut gemacht, ja, das Idioten. Kostet die Unternehmen ja nur Geld. Idioten, das ist ja ganz schlecht. Was für Idioten, ey, unglaublich. Ja. Das ist so unglaublich. Ja. Tja. Und ich meine, die die Gemeinden sind einfach chronisch unterfinanziert. Also ja. Wir kriegen so gerade unsere Straßen noch vernünftig geteert. Wir bauen jetzt irgendwie im Dorf einen Dorfplatz übernächstes Jahr, was ein großes Projekt ist, aber ansonsten ist auch nicht viel Kohle da. Da ist einfach nichts. Und wenn dann auch noch in Berlin mal drüber geschnattert wird, oh, wir müssen unbedingt die hier Gewerbesteuer abschaffen, ja, dann Prost Mahlzeit. Ja. Also, was ich nicht so richtig verstehe, ist, man kann ja durchaus Steuerverweigerung betreiben. Ne? Also es ist ja möglich, also ich kann ja Investitionen absetzen. Ja, genau, klar. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, gut, hier in Berlin wäre das ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich investiere jetzt in den Erhalt oder überhaupt in die Ausbesserung der großen Berliner Straßen, damit die vielleicht der Hauptstadt eines Industrielandes gerecht werden und nicht in einem Zustand sind, wie ich ihn in einem Schwellenland irgendwo in Asien erwarten würde, dann könnte ich das ja absetzen und dann würden dem Bund Steuern entgehen, die meiner Kommune zufließen, nur eben über Bande. Ja, stimmt. Und ich müsste natürlich sichergestellt haben, dass mein Kapital zurückkommt. Rendite muss man ja gar nicht unbedingt haben. Hauptsache, ich habe die Steuern dem Bund entzogen und meiner Kommune gelassen. Da muss es doch irgendwie Modelle geben. Keine Ahnung, was. Vielleicht bin ich einfach zu redlich, um sowas zu kennen. Das ist noch nicht, das hat mit Unredlichkeit gar nichts zu tun. Das ist einfach, wenn ich investiere. Ja, ja, dann aber welcher Privatmann investiert in Straßen? Das ist ja. Naja, weil er nicht versteht, warum er das möglicherweise tun sollte. Ja, aber das macht ja auch nur jemand, der genug Geld haben will und der will ja auch nachher was davon übrig haben. Das heißt, im Zweifel will er, dass die Gemeinde irgendeine Gegenleistung dafür erbringt. Ja, eine ordentliche Straße. Ja, aber die hat er ja gebaut. Ja. Wenn die Gemeinde baut, dann zahlt sie die Straße ja auch nicht alleine. Es gibt ja noch die Möglichkeit, dann die Anlieger zu beteiligen und so. Mhm. Aber was ganz krass ist zum Beispiel, diese Abhängigkeit von der Gewerbesteuer ist auch nicht ohne. Und wir haben zum Beispiel eine Ziegelei. Mhm. Wenn die investiert, dann ist einfach im nächsten Jahr haben wir einfach keine Kohle. Im Haushalt. Ja, ja, klar. Gibt's denn da wenigstens Bestrebungen seitens des, wer ist denn dafür verantwortlich? Städtetag, ne? Genau. Also es gab mal die Idee im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung damals zu sagen, naja, ein 0,5% Aufschlag, das kriegen direkt die Kommunen. Ja. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll gewesen, wenn man schon unbedingt die Mehrwertsteuer erhöhen wollte, was auch noch das Unfairste überhaupt war. Das ist der größte Witz, dass den noch keiner wieder ausgepackt hat, aber es kommt zur nächsten Bundestagswahl. Der Steuerkompromiss. Ach, das glaube ich nicht. Ach so, du meinst, dass die 3%, dass das nochmal erhöht werden soll, oder was? Nee, ich fand das so lustig. Also die damals zur großen Koalition, da hat doch die SPD gesagt, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Also Mehrwertsteuer wird nicht erhöht. Genau. Und Merkel hat gesagt, wir erhöhen um 2%. Ja. Und der Kompromiss zwischen 0 und 2%, auf den sich die SPD dann eingelassen hat, lautet 3%. Das sind zu viele Juristen, die können nicht rechnen. Das sind Schwachköpfe. Das sind echte Schwachköpfe. Das ist, ich sitze dann da und höre so Nachrichten und lese so Nachrichten und ich lache mich die ganze Zeit darüber kaputt. Und es sind zu viele Juristen. Da an der Stelle verweise ich immer gerne auf das Blog von Christian Reinbot, der sich mal angeguckt hat, was für Berufsgruppen im Bundestag sitzen. Also wie da so die Verteilung ist, weil es heißt ja, das sind ja alles immer nur Lehrer. Das stimmt Juristen überhaupt nicht. Lehrer. Das sind Juristen. Die häufigst vertretene Berufsgruppe ist Juristen. Ich glaube irgendwie 170 oder sowas. Und es gibt genau einen Krankenpfleger, genau. Also 170 Juristen und einen Krankenpfleger. Und da kann man sich dann überlegen, in wessen Sinne da Politik gemacht wird. Ne? Das merkt man, also das ist ganz lustig. Also das ist lustig. Also ich studiere Jura und ach, man du merkt es. Ja, und man merkt es wirklich teilweise an den Gesetzen auch, dass die von Juristen für Juristen gemacht sind und nicht nur im Sinne, dass sie die besser verstehen können, sondern dass sie da auch Vorteile daraus ziehen können. Also gerade die ganze Gebührenordnung und so. Ich meine, gerade was Ärzte und Apotheker, Apotheker und Juristen, die haben Gebührenordnung. Das ist so was Ähnliches wie ein Mindestlohn. Also die haben ihren Mindestlohn, die haben ihre Einkommensgarantie. Und natürlich, da wird sich auch nie was dran ändern. Da muss man den FDP-Apothekern mal erzählen, dass das ja eigentlich Sozialismus ist. Ne? Genau. Das ist ja, das finde ich ja auch immer das Lustige, irgendwie, das von so einer FDP auch anhören zu müssen, ja, alles hier so unzulässige Eingriffe. Ja, dann lass doch mal die Apotheker von der Leine. Aber da wird sich nie was dran ändern, darum wird sich auch das Steuersystem nie ändern. Also seit ich denken kann, erzählt mir irgendeine Opposition, dass sie jetzt den großen Wurf mit Steuern machen werden und eine riesige Steuerreform und so. Das passiert nicht. Ein Teufel wird ja, passieren. Also das liegt natürlich auch dran, die verdienen immer. Ja dran. Also die profitieren viel zu stark davon. Also die ja. Das wird Es liegt aber auch daran, dass es nochmal durch den Bundesrat muss. Ne? Also ein Freund von mir sitzt im Landtag in Niedersachsen und der sagt immer, das ganze politische System in Deutschland ist einfach auf Stabilität ausgelegt. Die haben sich damals, als sie das Grundgesetz gemacht haben, gedacht, naja, wie kriegen wir es hin, dass wir eine stabile Demokratie hinkriegen nach dem Dritten Reich. Und dass die auch möglichst stabil bleibt und nicht zerfällt, so wie Weimar. Da hat man erstmal gesagt, naja, verfassungsändernde Gesetze brauchen erstmal eine Zweidrittelmehrheit. Das war schon mal ganz vernünftig. Mhm. Und dann hat man gesagt, gut, wir wollen keinen Führerstaat, keinen zentralistischen Staat, wir machen irgendwie Föderalismus. Auch im Grundsatz nicht unvernünftig. Föderalismus ist die späte Rache der Alliierten. Ja, ich weiß nicht. Also unvernünftig ist es nicht. Nö, überhaupt nicht. Und dann muss halt immer durch zwei Kammern alles gewunken werden. Und ich weiß gar nicht, das müsste vielleicht mal jemand recherchieren, wie viele Monate es oder Jahre es insgesamt gab, in denen man zur gleichen Zeit im Bundestag und Bundesrat stabile Mehrheiten hatte. Das hatte die SPD ja 1998 nach der Wahl und hat es nicht zu schätzen, zu nutzen Schwarz-Gelb gewusst. Schwarz-Gelb auch. Echt? Mhm. Die haben es auch nicht zu nutzen gewusst. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Sind die denn alle blöd geworden? Naja, weil es ja, halt hauptsächlich um diese Steuererleichterungen ging. Ja, gut, ja, haben die Länderfürsten gesagt, nee, komm, da hängen wir mit am Tropf und nee. Naja. Tja. Und dann vielleicht wie könnte man denn die, weil die Kommunalfinanzen, also weil ich lebe in Berlin, da ist das natürlich, es ist wirklich frappierend, was passiert, wenn eine Kommune nicht genug Geld hat, weil hier sind wirklich Straßen in einem Zustand, dass ich, also es gibt die Straße, über die ich immer zur Arbeit fahre, das ist eine vierspurig insgesamt in beide Richtungen, zweispurige Ausfallstraße, ja, die recht stark befahren ist. Davon ist die rechte Spur mit einem geländegängigen Motorrad einigermaßen befahrbar. Mit einem Auto wirst du irre, wenn du darüber fährst. Das heißt, alle fahren nur auf der linken Spur. Das ist so bezeichnend dafür, was passiert, wenn eine Stadt kein Geld mehr hat. Dann passiert nämlich sowas mit wichtigen Straßen, dass sie dann einfach verengt werden und lieber Schilder aufgestellt werden. Achtung, Straßenschäden 30. Gibt es irgendwie eine kluge Lösung dafür, die Kommunalfinanzen irgendwie besser aufzustellen, also besser auszustatten? Wahrscheinlich müsste man einfach sagen, dass ein gewisser Teil des Haushalts einfach an die Kommunen fließt. Oder ein gewisser Teil der Gesamtsteuereinnahmen an die Kommunen fließt. Denn dann hat man es quasi direkt an einen Haushalt irgendwie gekoppelt. Und ich glaube, das würde so einigermaßen aufkommen. Da gibt es bestimmt irgendeinen Prozentsatz des Steueraufkommens, den die Kommunen eigentlich bräuchten. Das kann man so dann festlegen, weil dann bräuchte man im Prinzip einfach nur die Steuern vernünftig erhöhen. Weil für so Sachen, die ja geplant waren, im Zuge dann der möglichen Gewerbesteuerabschaffung, dann zu sagen, naja, dann kann halt jede Kommune halt zusehen, dass sie noch auf die Einkommensteuer was aufschlägt, so 2% oder 3%. Das halte ich für Unsinn. Ja, ist ja Quatsch, weil in dem Moment, wo du eine arme Kommune bist und gezwungen bist, 3% aufzuschlagen und nebendran die reiche Kommune schlägt nur 0,5% auf, ziehen alle um. Ja, genau, klar. Das sieht man auch allein schon, wenn ein Gewerbegebiet gemacht wird und die Kommune, die Gemeinde verkauft dann irgendwie Land, schönes Bauland, dann wird sich da krass unterboten und dann zahlst du irgendwie in der einen Kommune, so, ja gut, hier 5 € der Quadratmeter, dann ist das Schild im Nachbardorf, sind es dann 3. Also dieses elende Wettbewerbssystem ist einfach, das macht den Staat kaputt. Staat ist kein Unternehmen. Ja, Menschen sind auch keine konkurrierenden Entitäten, sondern kooperierende Entitäten. Das ist ein schöner... Ja, also der Mensch steht nicht in Konkurrenz zum Menschen. Aller Fortschritt ist aus Kooperation erwachsen und nicht aus Konkurrenz. Ja. Und ich kann überhaupt nicht, also das ist tatsächlich auch was mich all die Jahre sehr fassungslos gemacht hat. Seit so 20, 25 Jahren ist ja doch dieser Neoliberalismus sehr tonangebend, der unter anderem eben propagiert, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen. Also dass Konkurrenz das Einzige ist, was irgendwie den Fortschritt beflügelt. Und das ist Quatsch. Und das ist natürlich, wenn wir als Kollektiv in Konkurrenz zu einem anderen Kollektiv treten, dann ist natürlich bezogen nur auf unser Kollektiv Fortschritt da, weil wir innerhalb unseres Kollektivs kooperieren. Und ich finde, ein Riesenproblem ist noch, das setzt sich langsam in den Köpfen der Leute fest. Dieses Konkurrieren, das Konkurrieren-Ding? Ja, also. Ja, das Pendel schlägt. Also, meine Wahrnehmung ist so, dass zumindest sowas, was so Presse angeht und sowas, also in der Öffentlichkeit, also dass das Pendel in der Öffentlichkeit gerade wieder in die andere Richtung schlägt. Aber Lehrmeinungen, das dauert halt 20 Jahre, eine Lehrmeinung zu ändern. Ne? Und, aber ich meine, es ist auch so, ich war zum Beispiel auf der Abi-Entlassungsfeier der Schwester meiner Freundin und dann stellte sich die neue Schulleiterin nach vorne und hat dann ihre komische Rede gehalten und auch, ihr wart ja alle so toll und ihr wart so nett, obwohl die erst irgendwie 2 Jahre in der Schule war und die gar nicht kannte. Aber und dann sagte sie, und zum Schluss möchte ich euch noch ein schönes altes deutsches Sprichwort mit auf den Weg geben. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Was für ein Scheiß. Ich hätte so gern einen Stuhl nach vorne geworfen, ja. Aber da saßen leider Menschen. Eigentlich muss man da aufspringen und schreien, das ist nachweislich falsch. Weil es ist nachweislich falsch. Ja, klar, das ist einfach so lächerlich. Also wenn das sieht man doch alleine daran. Guck dir doch mal die Leute an, die den Müllwagen fahren. Ja. Da ist die Migrantenquote wesentlich höher als im Rest der Bevölkerung. Echt? Ja, klar. Also bei uns ist es so, ich habe es auch noch nie anders erlebt. Ich habe da noch nie, also lass mich mal überlegen. Nee, eigentlich, also das Gefühl habe ich nicht. Nee? Also ich schon. Nee. Und okay, dann machen wir es vielleicht einfacher, Putzkräfte. Ja. Ja, überhaupt Drecksarbeit halt. Ja, genau. Wenn sie mal weiß sind, dann haben sie einen russischen Akzent. Mhm. Und ansonsten sind das halt alles so, ne? Irgendwoher, in welcher Generation auch immer zugewandert, ja. Genau. Ja, klar. Und die können einfach diesen Aufstieg gar nicht realisieren. Also ja, ich bin ja auch der Meinung, dass der normale 0815 Deutsche den Aufstieg nicht realisieren kann. Nein, das ist, ja. wenn er ihn realisiert, dann ist das Zufall. Also da sind dann ja auch die Soziologen mal wieder ganz nützlich ausnahmsweise, wenn sie nämlich anfangen zu messen, aus welcher Herkunft Leute welche Karrieren machen. So, und das bestätigt, das hat uns vor ein paar Jahren die OECD bestätigt, dass deine soziale Herkunft stärker über deinen sozialen Werdegang entscheidet als deine Leistung. Und das habe ich schon in den 80er Jahren in der Schule gelernt. Also da hatten wir schon Studienmaterial da liegen. War gelogen, war es 80er oder 90er? Also ja, so 89, 90 ungefähr. Auf jeden Fall bist du alt. Ja, auf jeden Fall bin ich alt. Also damals in der Oberstufe, in der war ich, glaube ich, von 1987 bis 91 oder so. Da haben wir schon Zahlenmaterial gehabt, das belegt hat, dass die soziale Herkunft darüber entscheidet, wie dein sozialer Weg ist. Also wie du weiter aufsteigst, was du für einen Job machst, ob du studierst, ob du nicht studierst. Und solange die Verhältnisse so sind, braucht man überhaupt nicht mit jeder seines Glückes Schmied-Quatsch ankommen. Das ist nicht so, Punkt. Also das war ja auch ganz praktisch, also das Schöne an der SPD war ja, dass die tatsächlich dann in den 60er und 70er Jahren, insbesondere in den 70er Jahren dafür gesorgt haben, dass dieser Aufstieg trotzdem vollzogen werden kann. Weil unter Normalbedingungen, also unter Bedingungen wie heute, wären meine Eltern nicht in der Lage gewesen, sich ein Einfamilienhaus zusammenzusparen über die Jahrzehnte. Ja, beziehungsweise es abzuzahlen über die Jahrzehnte, auf gar keinen Fall. Man sieht es ja auch im eigenen Umfeld. Also ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, aus meiner Familie der Erste, der eine Universität von innen gesehen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und so die Freunde, mit denen ich studiere, da ist dann meistens der Vater Richter und dann irgendwie die Mutter, zum Beispiel von meiner Freundin, die Eltern sind Ärzte, die haben auch alle studiert, irgendwie die ganze Familie. Und das kenne ich eigentlich so gar nicht aus meinem familiären Umfeld. Also da sieht man es ja schon dran, dass irgendwie so diese Akademikerkarrieren auch dann irgendwie vorgezeichnet sind und man da so irgendwie gar nicht so wirklich rauskommt. Also das ist natürlich ein sehr enges Bild und wahrscheinlich keine groß genügende Erhebung. Datenbasis. Genau. Ja, aber das machen ja glücklicherweise andere für uns und im Umfeld können wir es dann halt immer wieder beobachten. Ja, okay, das stimmt. Ja. Vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache. So, wenn die Theorie nicht stimmen würde, dann würden wir im Alltag viel häufiger erleben, dass dieser Aufstieg eben doch vollzogen wird. Aber auch ich erlebe im Alltag viel häufiger, dass dieser Aufstieg tatsächlich nicht vollzogen wird. Ja, das stimmt. Aber vielleicht nochmal eine andere Sache, und zwar wie die Presse, also der ganze Rest. Du. Ich? Auf die. Ja, ganz alleine. Besonders mit diesen unsäglichen Blue Moon. Ja. Immer wieder auf die SPD auch einwirkst. Was ist dir in den letzten Wochen und Monaten so aufgefallen in der Berichterstattung über die SPD? Die werden langsam, also das ist nur ein Gefühl, was mir aufgefallen ist. Die SPD wird langsam zu einer salonfähigen Regierungspartei hochgeschrieben. Ja. Die sind auf einmal ist es wieder eine Option. Also die Presse macht den Eindruck, als wäre es durchaus eine Option, dass wir demnächst wieder einen SPD-Kanzler haben und nicht mehr von Schwarz-Gelb regiert werden müssen. Komma, aber nur wenn Herr Steinbrück Kanzler wird. Das habe ich noch nicht gespürt. Nein? Ach echt, wenn Steinbrück... Was? Herr Steinbrück, was macht der denn? Der ist Hinterbänkler. Der hat extra gesagt nach der letzten Bundestagswahl, gut, Leute, ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache hier hinten meinen Job noch als ja. Dings und ansonsten schreibe ich Bücher und halte Vorträge. Macht er auch und verdient sich damit dumm und dusselig. Was macht der jetzt auf einmal im Politbarometer? Herr Steinbrück, das ist mir noch nicht aufgefallen, dass der da tatsächlich irgendwie rumlungert. Was macht der da? Ja, vor allen Dingen, wer ist Per Steinbrück? Ich möchte doch nicht, ich meine, das reicht doch, dass wir diese farblose, vollkommen leidenschaftslose Merkel haben. Da will ich nicht hinterher noch einen Per Steinbrück haben. Ich möchte jemanden haben mit ein bisschen Werbe und Steinbrück, ja, dann noch lieber Sigi Pop. Also Steinbrück, das kotzt mich wirklich extrem an, die ganzen letzten Wochen, wie der hofiert wird. Unglaublich. Jeden Tag begegnen mir im Internet diese Fresse. Überall. Was schrieb der Spiegel noch? Er sei ein interessanter Typ. Einfach nur, also nur neben seinen ganzen natürlichen politischen Verdiensten, die er so hat, er sei auch ein interessanter Typ. Ja? Und er sei jemand, der Klartext rede und solche ganzen Sachen. Da hat Möllemann auch gemacht. Ja. Dann möchte ich bitte Kubicki als Kanzler haben. An dem kann man sich wenigstens abarbeiten. Obwohl, das ist ein guter Troll. Kubicki ist der Hit. Auf Kubicki stehe ich. Wenn Kubicki zur Wahl stünde, also da, wo ich wählen gehe, wenn da Kubicki Direktkandidat wäre, ich würde Kubicki wählen, weil ich den so lustig finde. Weil der super trollt, genau. Der setzt sich in die Ecke und sagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und ich sage euch jetzt, warum. Finde ich super. Ich habe auch bei dem nicht das Gefühl, dass das ein FDPler ist. Also jedenfalls nicht dieser klassische FDPler mit etwas beschränktem Blick auf die Realität. Ja, nee. Sag mal, hörst du gerade eigentlich hier was im Hintergrund? Rauschen? Nö, scheuern. Also als würdest du... Ja, die Katzen sind in den Karton gekrochen. Soll ich dachte, kurz rausschmeißen? Nö, nein, das macht nichts. Das ist okay. Ja, das hört sich ungefähr so an, als würdest du im Bett liegen und hättest dich mal umgedreht. Also von daher... Nee, das ist, die sind im Karton und machen gerade Rabatz und das ist ganz Opert. Naja. Nee, aber das ist wirklich ganz, ganz schrecklich, weil das kam so plötzlich mir vor, weil ich hatte den wirklich ewig nicht drüber gelesen, habe es wohl gelesen, der hat irgendwie ein Buch geschrieben oder so und im Zuge dessen vielleicht kam die Berichterstattung über den wieder hoch und jetzt wird er einfach überall hofiert und jetzt taucht er wieder im Politbarometer auf und ist wieder einer der beliebtesten deutschen Politiker, der macht doch gar nichts. Nö, der macht nichts. Der macht nichts, der sitzt da hinten rum. Deswegen ist er so beliebt. Dann geht er zur Abstimmung. Ja, nee, um in Deutschland als Politiker beliebt zu sein, musst du entweder so ein Blender sein wie der Guttenberg oder gar nichts machen. Super. Ja, stimmt. Helmut Schmidt macht auch seit 30 Jahren nichts mehr und ist beliebt. wie nur was, genau. Ja. Und das hat mich einfach so, das hat mich so angeekelt. Und jetzt gibt es ja schon die Fragen, naja, wen wollen Sie denn als SPD-Kanzler haben? Und wen führen Sie da auf? Sigi Pop, Steinmeier und Steinbrück. Also der Steinmeier, ganz ehrlich, der hat's verspielt. Wenn wir den nochmal zum Kanzlerkandidaten wählen, ich weiß nicht, dann muss ich irgendwie das Willy Brandt aus in die Luft springen oder so. Das darfst du nicht öffentlich sagen, das nehmen sie mittlerweile ernst, solche Sachen. Nein, da muss dann die APO aktiv werden, die antiperistaltische Opposition, die sich dadurch auszeichnet, vor die Eingänge der Gebäude sich zu erbrechen, in denen die Leute arbeiten und wohnen, mit deren Politik sie nicht einverstanden sind. Mit anderen Worten, die antiperistaltische Opposition, genau. Gegen Fußgänger oder was? Nee, die Peristaltik. Achso, nee, Peristaltik. Ach, Peristaltik. Peristaltik ist das, was so in deinem Körper so arbeitet, ohne dass du was dazu tun musst. Also unter anderem dein Verdauungssystem. Und Antiperistaltik ist eben irgendwie Kotzen. Und ich habe irgendwann mal gesagt, Mensch, wir brauchen eine APO-Neugründung, aber außerparlamentarische Opposition ist TINF, das Kindergarten. Wir machen lieber die antiperistaltische Opposition. Die heißt genauso, also kürzt sich genauso ab. Ja. Das heißt, die Konservativen kriegen ganz fürchterliche Angst. Und gleichzeitig ist aber die Aktion, zum Beispiel, wenn man mit dem Steuersystem nicht zufrieden ist, in den Eingangsbereich des Finanzministeriums sich zu erbrechen. Das kann man ja machen. Und wenn das täglich passiert, dann haben die echt, ne? Oder vor das Haus des Ministers, ne? Wo wohnt der Ministerpräsident? Jeden Tag läuft da einer vorbei und muss sich übergeben. Das ist aber auch schön. Das ist auch nicht so wie Pissen. Da könnte man jetzt nicht sagen, das hat der mit Absicht gemacht. Genau. Das war, dem armen Mann war schlecht. Ja, aber gestern dem Mann war auch schlecht. Ja, mein Gott, dann war ihm halt schlecht. Aber den 20 Leuten davor war auch schlecht. Man muss halt nur darauf achten. Darum darf man es nicht über Facebook koordinieren, jedenfalls nicht öffentlich über Facebook koordinieren. Man muss halt darauf achten, dass nicht 10 Leute an einem Tag sich übergeben, sondern einer an jedem Tag in 10 Tagen. Damit das einfach eine nachhaltigere Wirkung hat. Aber dann hast du hier jetzt ja den Aufruf gestartet, das hört ja eh keiner, das ist ja genau, bloß Internetradio. Genau, das hört eh keiner zu, genau. Ja. Hört eh keiner zu. Wie viele zuhören, weiß ich sowieso nicht. Wahrscheinlich hört mittlerweile überhaupt keiner mehr zu. Ist Xenim wieder heile? Bei Xenim irgendwie, weiß ich gar nicht, habe ich jetzt nicht mehr geguckt, aber da wurde ja nichts angezeigt. Da wurde ja nicht gezeigt, dass wir senden. Ja. Kann ich mal gucken. Aber wahrscheinlich haben, und selbst wenn noch welche zugehört haben, dann haben die längst abgeschaltet, weil wir schon wieder über 3 Stunden sind, was irgendwie. Nee, siehst du, also Xenim sagt, wir haben keine Hörer. Dann können wir machen, was wir wollen. Super. Und wer will auch eine halbe Stunde zuhören, wie jemand über die SPD redet? Erstens ich, zweitens wird das hier in dieser Sendung, die wird dann allerdings nicht Ferngespräche, sondern Ortsgespräche heißen, weil ich mich da mit jemandem treffe, nochmal passieren. Ach was? Demnächst, weil ich nämlich. Wenn du Richel vorhabe, oder wie? Genau, weil ich noch vorhabe, mit dem Richel mich mal in aller ausführlicher sozialistischer Gelassenheit zu unterhalten, mit dem ich ja neulich im Blue Moon nur kurz, also das heißt kurz, war auch fast eine halbe Stunde, telefonieren konnte. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, also weil der Richel da mit seinem Projekt, also das ist Sozi, glaube ich, heißt es, ne? Ja. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich hatte die Seite gesehen, die sieht aus wie eine SPD-Seite und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja, ich hab's gehört. Weil ich halt dachte, vielleicht nicht alle, ich erkläre es mal kurz. Ach so, okay. Weil ich halt dachte, oh mein Gott, ey, jetzt macht die SPD, tut jetzt so, als würde sie tatsächlich sich dafür interessieren, was die Basis denkt, beziehungsweise was die Bürger denken, so als Feigenblatt, ne? Macht man ja ganz gerne so tun, als, ne? So, ihr redet mal mit, wir machen dann trotzdem, was wir wollen. Nee, hattest du nicht so gesagt, was ich sehr schön fand, damit sie die Leute danach noch besser verarschen kann? Nee, damit sie beim auf die Leute scheißen besser treffen können oder so ähnlich. Ne? Und daraufhin hat der Richel ja angerufen bei mir in der Sendung und gesagt, hey, Moment mal, das ist nicht von der SPD, das ist von mir. Ja. Ich bin zwar SPD-Mitglied, aber ich lege Wert darauf, dass das von unten kommt. Und da habe ich dann gesagt, hier Richel, wir müssen mal sprechen. Ja, den Richel kenne ich leider nicht persönlich, aber der hat, was ich an dem ganz, ganz toll finde, ist, der hat so eine herrlich optimistische Sicht auf die Partei, die mir irgendwie völlig verloren gegangen ist. Die hat er vor allen Dingen auch im Suff, das ist cool. Ich war mit ihm auf einer Party und da hatte der die im Suff und der hat das sogar geschafft, mich in diesen Optimismus mit reinzuziehen. Mich! Das mir! Das ist skandalös. Ja. Ja, sowas finde ich ja super. Ja, klar ist das super. So, und jetzt würde ich tatsächlich noch den letzten dazu holen. Eine kurze Anmerkung habe ich. Ja, kannst du ja noch. Ich rufe den schon mal an, damit er im Hintergrund so geht nicht. Die organisierte Battle-Mafia gibt es auch in Göttingen. In Göttingen? Da wohnt doch keiner. Da hält ja noch nicht mal der ICE. Ja, eben doch. Ach so, doch. Und, nee, also man sieht die hier tatsächlich sitzen. Das sind, das ist mir aufgefallen, weil die alle tatsächlich die gleichen Kaffeebecher in der Hand hatten. Ist mir das irgendwann mal aufgefallen. Und dann habe ich die 2 Wochen später nochmal gesehen. Und wenn die da waren, waren die auch immer alle da. Also die saßen an verschiedenen Stellen in der Stadt, immer so ein Ömerkin, was so ein bisschen gewebt hat, so ein bisschen gewippt mit dem Kopf. Mhm. Und noch so 2 andere oder 3 andere. Und erst habe ich gedacht, naja, vielleicht wohne ich hier irgendwo zusammen und komme halt nach Göttingen, aber die habe ich dann in Hannover auf dem Bahnhof, da habe ich immer so 1 Stunde Aufenthalt, wenn ich nach Hause fahren will, habe ich die dann auch mal gesehen. Und das scheint, also das sah sehr organisiert aus und das scheint. Was macht man? Also offensichtlich, also entweder ist der Staat oder die Polizei dann in dem Falle als Staats, also als wie heißt es, als gewaltausübende Kraft, nicht willens oder in der Lage, da irgendwas gegen zu unternehmen. Was machen wir da? Also das ist doch kein Zustand. Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich auch schwer greifbar. Das ist ja wie diese Drückerkolonnen. Da gab es mal. Es gibt ja dieses ARD Radio. Radio-Feature, da gab es eine Drücker, ja, die Drückerin, das war auch echt abgefahren. Da habe ich auch gedacht, das gibt's. Genau so. Wahnsinn. Ja. Absolut, also wirklich, also das ist tatsächlich Wahnsinn. Das kam eben auch irgendwie übers Twitter die Nachfrage, wo denn dieser Ryanair-Bericht zu finden wäre, von dem ich eben gesprochen habe. Das war auch ein ARD-Radio-Feature. Also einfach mal Radio-Feature Ryanair googeln, das müsste das ausspucken. Und kann man auch sich sofort in den Podcast, also in den Feedreader packen. Da kamen bisher nur coole, interessante Sachen raus. Eigentlich schon, ja. Vor allen Dingen das auch so Doping im Fußball. Wer rechnet denn damit, dass die da auch dopen? Aber dabei ist es so naheliegend. Das kenne ich zum Beispiel. Echt nicht? Das war total, also das war so in Kürze, also kurz zusammengefasst, im Grunde, naja, wenn du Fußball spielst und du spielst dann so irgendwie, keine Ahnung, hier so Kreisklasse irgendwas, und wirst dann von irgendwie so einem Headhunter oder wie die da heißen, entdeckt. Nee, andersrum. Du spielst irgendwie Kreisklasse und schmeißt dir ab und zu dann mal irgendwie eine Ibuprofen rein, wenn dir die Muskeln wehtun oder sowas. Ja. Und das ist dann eben schon Doping, weil du kannst spielen, obwohl du eigentlich gar nicht mehr spielen kannst. Und dann sieht dich ein Headhunter und holt dich irgendwie in eine richtige Liga und hat dich aber gesehen in einem Zustand, in dem du eigentlich gar nicht hättest spielen können. Das heißt, diesen Zustand musst du schon mal aufrechterhalten. Und dadurch sickert dann so ein Low-Level-Doping von unten immer nach, sodass du gezwungen bist, immer weiter zu dopen und auch nach oben hin dann gezwungen bist, immer weiter zu dopen. Das aber Problem ist, es lässt sich sehr schwer überprüfen, ob die Vorwürfe, die da, ich glaube, insbesondere aus Italien oder Spanien kamen, die Erstliga-Vorwürfe. Aber das ist ein ganz interessantes System, weil das ist ja dann quasi Doping, das irgendwie so von unten anfängt und nicht erst oben. Du kommst dann halt nicht mehr raus, weil in dem Moment, wo du einmal aufhörst, leistungssteigernde Mittel zu nehmen, sackst du so tief ab, dass du sofort aus der Mannschaft fliegst. Das ist die Idee dahinter und ich fand das sehr, sehr plausibel. Ja, also sonst kennt man das ja bloß so hier, ne? Tour de France gerade ist ja auch wieder, du musst jetzt das Zeug nehmen, weil sonst gewinnst du nicht und wir haben keine Kohle. Genau. Oder unser System kriegt keine Kohle, dann können wir dicht machen oder so. Anstatt es einfach zu legalisieren, lass die Leute dopen und dann machen wir eine Unterhaltungsindustrie draus. Weil es ist ja sowieso schon eine Unterhaltungsindustrie, die tut nur so, als wär's Vereinsmeierei. Das stimmt wohl so, ja. Da hat der Pisswas auch einen schönen Spruch. Echt? Sagt, ja. Ah, Mann, ey, der ist schon wieder ausverkauft in Berlin. Ja. Lass das Zeug doch zu und dann sollen sie hinten drauf schreiben, was sie genommen haben. Dann wissen wir wenigstens, was wirkt. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, was wir tun müssen, wenn der Typ vom Rad fällt. Genau. Das finde ich ganz... Ja. Tobias, bist du eigentlich schon dran? Ja. Oh mein Gott, klingt der schlecht. Warum klingst du so schlecht? Weil ich nur dieses billige iMac-Mikrofon gerade habe. Ach so, kannst du ein bisschen... Anderes nicht tut. Kannst du an das Mikrofon einfach ein bisschen dichter ranrücken? Das reicht in der Regel schon. Jetzt? Sag mal. Ja. Ja, so klingt es schon besser. Also je dichter man dran ist, das ist doch schön. Mein lieber Renke, ich danke für das Gespräch und würde mich freuen, wieder von dir zu hören. Tja, bitte. Und ebenso. Ja. Und dann Tobias, ne? Auch du. Schöne Nacht. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tobias, du bist jetzt derjenige, dem ich das letzte Wort erteile. Juhu, letzte Wort. Wichtig. Genau, ja, mach was draus. Ich halte mich völlig zurück. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt auch den Einbeinigen aus dem Blick verloren. Weswegen wollten wir miteinander sprechen? Ich wollte dir was über Studentenwohnheime und über selbstverwaltetes Wohnen erzählen. Krass, ja, das sind ja auch so Sachen, das ist ja eine Welt, in die ich noch nie in meinem Leben geguckt habe, Studentenwohnheim. Wie ist das denn da? Ständig ist Remi Demi, alle feiern Party, überall gibt's was Drogen zu kaufen und die Küche und das Bad sind ständig total versaut und verdreckt. Die Drogen, die gibt's nicht mehr so. Für das Küche und das Bad gibt's bei uns Gott sei Dank Angestellte, die das putzen. Aha. So grundlegend zumindest. Ja, es ist schon immer ein bisschen lauter, als wenn man jetzt irgendwie eine Wohnung alleine hätte oder so. Aber ich wohne jetzt hier zum Beispiel mit 13 Leuten zusammen. Das geht. Am Wochenende sind natürlich Partys, aber sonst geht es hier schon. Da kann man auch studieren nebenher. Das heißt, im Wohnheim wohnen ist die Hauptsache, wenn Studieren nebenher passiert? Ja, das gibt es. Also wir haben hier so Kandidaten, die wohnen schon länger hier. Also 50 Semester sind da schon drin und mehr. 50? Ja, das gibt es noch. Also bei manchen ist das halt, da weiß man nicht, ob die jemals rauskommen. Und also die Studiendauer im Studentenwohnheim ist manchmal schon ein bisschen länger. Also gerade hier ist ein selbstverwaltetes Wohnheim und hier macht man halt auch Dinge, nicht nur studieren. Wie geht das, dass man 50 Semester studiert? Ich dachte, irgendwann wird man rausgeschmissen. Also hier bei uns gibt es eine Wohndauer von 10 Semestern. Ja. Und nee, ich meine nicht rausgeschmissen aus dem Studentenwohnheim, sondern rausgeschmissen aus dem Studium. Also das sind 25 Jahre immatrikuliert sein. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also hier in Karlsruhe, da gibt es viele Studiengänge. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man einmal das Vordiplom geschafft hat, dann kann man lang studieren, bevor einen die Universität irgendwann rauswerfen will. Es gibt hier verschiedene Hochschulen und viele Studiengänge, das ist schon kein Problem. Es wird jetzt problematischer mit Bachelor, Master, weil da sind die Zeiten grundsätzlich kürzer und alle Diplomanten, die Studiengänge laufen jetzt aus, aber sonst geht es schon. Krass. Ja, stimmt, mit Diplom war das noch anders, ja. Ja, also ihr wohnt da so in eurem Studentenwohnheim vor euch hin. Wie viele Leute wohnen da? Hier in dem Wohnheim selber sind es 944 Zimmer und Bewohner und wir bauen jetzt noch aus. Inwiefern unterscheidet sich denn Selbstverwaltung von Fremdverwaltung? Also was halt hier ist, hier gibt es den Verein Studentenwohnheim des Karlsruhe-Instituts für Technologie und der kümmert sich halt darum, dass hier so Hausmeister da sind, dass hier Putzfrauen da sind, dass das Gebäude nicht zusammenfällt, dass mal irgendwas renoviert wird und so. Und wer einzieht, das bestimmen hier die Bewohner. Also es gibt hier sozusagen die Personalabteilung, der Belegungsausschuss und da bewirbt man sich und da wird man auch ausgesucht von Bewohnern hier. Von allen Bewohnern? Also so ein basisdemokratisches Ding oder gibt es da auch so ein Gremium, das da... Es werden Leute gewählt. Also 3 Mitglieder pro Haus sind das bei uns. Das sind 5 Häuser und davon 3 Leute und die machen das. Wem gehören die Häuser? Die gehören dem privaten Verein. Das ist ein privater Verein. Das ist auch der größte, also ich glaube, der größte Wohnheimsträger, der nicht irgendwie staatlich ist, also nicht zum Studentenwerk gehört. Wir haben hier noch mehr Wohnheime. Also es sind insgesamt 4 Wohnheime. Insgesamt ca. 1200 Plätze. Und ich selber wohne im größten des Vereines. Wer hat diese Wohnheime denn gebaut? Also der Verein muss ja dann irgendwie auch, war der Verein auch der Investor? Also der die Immobilien erstellt hat? Ja. Also es ging 1952 los. Damals gab es hier, also in Karlsruhe, viel zu wenig Wohnraum für Studenten. Mhm. Und dann wurde dieser Verein von Professoren und Industriellen gegründet, dass halt, also irgendwo kam die Kohle, das weiß ich auch nicht genau, dass man halt Wohnplätze schaffen kann. Und so läuft es jetzt weiterhin. Wir bekommen Spenden oder finanzieren uns halt über die Mieteinnahmen. Wie hoch ist die Miete? Also ich zahle hier 174 Euro für 12 Quadratmeter mit nur kaltem Wasser auf dem Zimmer, zwischen 164 und 230 Euro. Was wäre denn dann die nächste Warmwasserquelle, wenn du nur kaltes Wasser auf dem Zimmer hast? Oder anders gefragt, mit wie vielen Leuten teilst du dir das Bad? Mit 13. Ja, die Küche und das Bad. Das ist. Habt ihr mehrere Klos oder ist da ständig eine Schlange? Das ist wie eine größere WG, also meistens merkt man das nicht. Wenn jetzt alle morgens zur gleichen Zeit raus müssen, was nie passiert, muss man schon mal kurz warten oder 5 Minuten auf die Dusche warten. Aber das geht schon. Funktioniert das unter Selbst? Also wenn man so Selbstverwaltung hört, dann denkt man ja immer an irgendwie bunt beschmierte, besetzte Häuser, in denen ausschließlich abgerissene Sofas stehen und räudige Köter ihr Geschäft verrichten. Im Übrigen werden vorbeiziehende Anzugträger mit Dachziegeln und Molotow-Cocktails beworfen. Das ist ja so das Bild, was so der Standardspießer wie ich im Kopf hat, wenn er an Selbstverwaltung denkt. Wie wirkt sich die Selbstverwaltung auf die Substanz aus? Eigentlich fördernd. Also die Selbstverwaltung ist relativ bürokratisch organisiert. Also es gibt eine Exekutive, Legislative und Judikative mehr oder weniger. Und es wird sich um alles gekümmert. Und hier sind dann halt auch viele, die sagen, hey, ich wohne hier und beteilige mich an Sachen. Also Fahrradwerkstätten, Holzwerkstätten, Elektrolabor, Internet, Telefon, das wird hier alles selber gemacht. Und dann will man auch das erhalten und will das auch schön haben, wo man wohnt. Und man hat auch die Möglichkeit, was zu verändern. Wenn ich jetzt irgendwie meine, ich muss meinen Flur irgendwie schöner haben, dann kriege ich dafür von dem Verein, der das Ganze gehört, ein bisschen Geld und muss das dann halt selber machen, aber ja. Ja, und was macht das sonst für einen Unterschied? Also ist das von Vorteil, sowas selbst zu verwalten? Ja, man darf halt mehr, man hat kürzere Wege. Also in den Wohnheimen des Studentenwerks ist es oft nicht möglich, ein Loch in die Wand zu bohren. Das geht halt nicht. Mhm. Sowas geht hier. Vor kurzem hat jetzt irgendwer ein Fenster eingebaut irgendwo. Das kann man selber machen. Was wir auch halt zum Großteil machen, ist das Netzwerk Internet. Das funktioniert bei uns stabil und ist schnell und toll. Und da kann man sich auch austoben. Also wenn man hier als Student reinkommt, für dieses Internet ist Geld da, aber da zahlt jetzt jeder einen kleinen Betrag pro Monat, der hier wohnt halt. Wie er sonst zur Telekom zahlen müsste, zahlt sie halt hier. Und dann kann man auch Hardware anschaffen, mit der man dann halt auch was machen kann, was sonst man als Student, der frisch rankommt, nicht an so teure Hardware ranlauf oder sowas machen kann. Also wenn du halt... Was? Ja? Wenn du halt hier irgendein Projekt hast, dann kannst du für Geld bekommen und das durchziehen. Also irgendwer wollte Kampfkunst unterrichten, betreuen, dann wurde dafür ein AK gegründet und die haben Geld bekommen, dass sie sich ein paar Sachen anschaffen können und die trainieren jetzt fleißig oder Schach und Go spielen. Fühlt ihr euch als einzelne Bewohner denn auch irgendwie als, ja, als Teil einer Gemeinschaft, die verschieden ist von anderen Studentenwohnheimsbewohnern? Ja, also ich als SV-Aktiver natürlich. Mhm. Es gibt schon einige Aktive. Die anderen, also es sind hier auch sehr viele, die ein halbes Jahr als Austauschstudent aus irgendeinem Land kommen. Für die ist das hier eine billige Miete und gut, aber die, ich weiß nicht, wie viel die mitbekommen von der ganzen Sache. Mhm. Also hier hat man halt auch die Möglichkeit, länger als 10 Semester, nee, im Studentenwerk kann man maximal 6 Semester hier wohnen. Ja. Und dann raus, das war's dann. Wenn ich hier etwas mache, also mich irgendwie beteilige, in einem AK mitarbeite als Tutor, dann darf ich hier länger wohnen. So kommen auch die 50 Semester zustande. Aber ohne, dass man was tut, darf man hier auch nicht länger wohnen. Mhm. Und ja, dadurch, dass man hier halt selber gestalten kann, nehmen die Leute auch mehr, wenn eine Mieterhöhung passiert, dann wird die mehr oder weniger durch die Gremien der Bewohner auch durchgeschleift und die dürfen auch was dazu sagen und darauf wird auch gehört. Es ist schon mal passiert, dass eine Mieterhöhung abgelehnt wurde? Nein. Also sie sind relativ gering und Nebenkosten muss man dann halt irgendwann erhöhen, wenn der Strompreis erhöht würde oder wenn man jetzt hingeht und einen Neubau macht, dann sind die Leute halt schon so solidarisch, dass sie dafür auch dann 1 Euro im Monat mehr zahlen, was immer noch bei weitem günstiger ist wie sämtliche anderen Wohnmöglichkeiten hier in Karlsruhe. Das ist ja relativ teuer und wohl schwierig, weil es einen sehr geringen Leerstand an Wohnungen gibt. Und das funktioniert dann schon. Es wird dann schon lange diskutiert, braucht man das? Und jeder will dann genau wissen, wo geht das Geld hin? Aber dann funktioniert das meistens schon. Hm. Gibt's irgendwo sonst noch Projekte, die das so machen? Oder seid ihr das einzige bundesweit, das einzige Selbstverwaltete? Das in der Größe sind wir wahrscheinlich das Einzige. Also als Verein, der das so groß macht. Es gibt noch andere Projekte. Da wüsste jetzt unser Geschäftsführer wahrscheinlich mehr zu. Also der Geschäftsführer von dem Verein, der das Ganze trägt. Hm. Hier im Ort gibt es dann halt die 4 Wohnheime, die auch ganz unterschiedlich sind. Da gibt es schon Kontakt untereinander, aber ist nicht so stark, weil die wohnen halt dort und die anderen da. Und selbst ist man natürlich immer sich am nächsten. Aber so große Projekte gibt es eigentlich, glaube ich, keine in Deutschland. Das ist schon einzigartig. Und es wurde ja auch schon versucht, dass das Studentenwerk das natürlich haben wollte. Also, ach echt? Ja klar, es gab versuchte Übernahmen und dann gab es auch Demonstrationen, Übernachtungen auf dem Unigelände und ähnliches. Das war 1999, wollten sie das übernehmen, aber das hat warum wollten die das übernehmen? Weil das so gut läuft? Also weil das ein gutes Geschäft ist? Oder ja, es sind halt auch sehr, also da wo diese größte Bau ist, der Platz ist sehr gut. Also es gibt kaum Plätze in Karlsruhe, zum neuen Wohnheimplatz zu bauen und wenn, dann ist der sehr weit weg. Und unangenehm. Okay. Und hier ist halt noch Platz. Also den Platz, der ist schon wohl relativ günstig, das Land vom Land Baden-Württemberg gekommen. Da wird ein witzig geringen Betrag dafür bezahlt. Und sonst gibt es halt keine angenehmen Plätze, die nahe an der Stadt sind. Das heißt also, ihr habt eine Grünfläche in Erbpacht, auf die man eigentlich noch ein Gebäude bauen könnte. Genau, da könnten wir noch ein Gebäude, wird noch gerade so drauf passen. Neben uns ist eine Kaserne, die jetzt noch fürs Bundesverfassungsgericht in Zukunft genutzt wird. Also die ziehen jetzt, das wird unser neuer Nachbar. Und danach wäre dieser Platz auch frei. Und man könnte hier drumherum schon noch eher ein bisschen Platz bekommen, wie sonst wo. Mhm. Weil alle anderen größeren Flächen gehören der Universität. Und die rückt auch nichts raus, klar, weil die auch mehr Platz brauchen selber. Und dann ist das schon problematisch. Und es ist halt, hier der Wohnort ist sehr nahe an der Universität. Also mit 5 bis 10 Minuten ist man eigentlich an jedem Universitätsgebäude. Und wie hätten die das übernehmen können? Also sie hätten das Vereinsgebäude gekauft. Ja. Und das hätte einer Vereinsauflösung gleich, also wäre eine Vereinsauflösung dann gewesen. Mhm. Und dann hätten sie das halt gekauft und hätten die Wohnheime gehabt. Was für ein mieser Trick. Ja, das wurde dann, also es gab da Verhandlungen und es gibt dann auch immer wieder Gespräche, weil das Studentenwerk hat halt den Vorteil, sie werden vom Staat gefördert. Mhm. Und wir halt nicht. Und selbst wenn dann Politiker sympathisieren mit der Idee und das toll finden, können sie halt keine Landesmittel an private Firmen in der Menge so geben. Das geht vielleicht, wenn irgendwie Arbeitsplätze in Gefahr sind, aber nicht für Studenten Wohnplätze. Mhm. Das heißt, es wäre im Grunde wäre das dann auch noch eine Quasi-Verstaatlichung geworden, wenn man so will. Ja, genau. Und dort ist dann halt viel weniger möglich, hier irgendwelches Zeugs zu machen. Also die ganzen Sachen, die da laufen. Wir besitzen auch einen eigenen Sozialausschuss. Wenn jetzt jemand die Miete nicht zahlen kann, dann können sie da anonym hingehen, mehr oder weniger. Und dort sagen, hey, ich habe Probleme, und kriegen dann die Miete bezahlt für eine Zeit lang, wenn es irgendwas ist. So Einrichtungen gibt es alles. Und das ist halt nur möglich, wenn das Ganze, also wenn die Struktur dahinter steht und das auch funktioniert und auch der Wille da ist, dass man sowas hat. Also die Professoren, die im Vorstand die Vorsitzenden sind, die freuen sich, wenn die Studenten irgendwas selber machen. Also gerade bei diesem Neubau, die Planung, die übernehmen jetzt die Studenten. Also ich werde jetzt einen Ausbau mit einem Umfang von 2,1 Millionen machen. Das kann kaum einer in meinem Alter behaupten, sowas mitgeplant zu haben und sowas mitverantwortet zu haben. Was qualifiziert dich denn, das mitzuverantworten und mitzuplanen? Ich tue etwas. Ich zeige Interesse. Ich will das machen. Ja. Und manche demokratische Instanzen haben mich auch gewählt. Nee, ich meine jetzt tatsächlich fachlich. Was qualifiziert dich fachlich? Also weil mal eben so bauen kann ja jetzt auch nicht jeder. Ja klar, natürlich sind da Architekten. Es geht dann hier darum, die Entscheidung, wie soll genau das Zimmer aufgebaut werden. Ach so, verstehe. Also natürlich sind Architekten, da sind auch Leute eingestellt. Ich baue das nicht komplett alleine, das werden dann schon Firmen, aber die ganze Planung, die wird so von uns gemacht. Und man hat halt viel Mitspracherecht. Natürlich redet der Geschäftsführer da auch mit, der Bauingenieur ist zum Beispiel. Aber wenn der sagt, ja, das ist praktischer, wenn man das in der Küche so macht, und das ist so, dann wird das auch gemacht. Hm. Also wird halt mitgeplant und nicht gegen die Studenten. Genau. Da lernst du dann wahrscheinlich aufgrund deiner Mitarbeit in diesem Wohnheimsverein, lernst du mehr fürs Leben als in deinem Studium, oder? Was studierst du? Ich habe Informatik studiert, arbeite gerade und werde wieder Informatik studieren ab dem nächsten Wintersemester. Wie? Ja, man muss da solche Prüfungen bestehen. Aha. Also Mathe, das ist an der Universität in Karlsruhe relativ... ja, stark, streng. Mhm. Und die habe ich dann halt endgültig nicht bestanden und das war's dann. Und jetzt nimmt mich halt die Fachhochschule in Karlsruhe weiter. Der Abschluss ist der gleiche und ja. Aber weniger Mathe, oder wie? Genau. Ja. Ja. Es ist halt das Niveau ist nicht ganz so hoch. Manchmal. Und es ist halt mehr praktisch. Praktischer die Ausbildung und dann, ja. Natürlich. Ja, aber sollte eine Informatik, eine Ausbildung, also in Informatik, das sollte doch eigentlich immer praktisch sein, oder? Oder nee. Ist das, nee? Informatik hat ja, stimmt, Informatik ist ja überhaupt unpraktisch, auch schön. Tatsächlich, ja, stimmt, hat nichts mit Praxis Mathematik zu tun. Mathematik und ja, Information. Und hier ja, ist stimmt halt, schon, stimmt schon. Ich bin ja auch gerade im falschen Film. Genau. Ja. Also nur Mathe, das ist halt, die ersten paar Semester sind halt voller Mathe, auch wenn man das später nicht so stark braucht, je nachdem, was man macht. Das muss halt immer jeder gelernt haben und jeder über diese Kurse gesprungen haben. Mhm. Ja. Tja. Und das Projekt ist ganz cool. Was wir halt auch haben, wir versuchen hier Leute, also es kommen hier Leute aus allen Herren Ländern her. Und wir versuchen die zu integrieren. Ja, ist ja eigentlich auch, sollte man ja auch erwarten können, oder? Wo kommt die Musik her? Welche Musik? Spiele ich gerade Musik ein? Entschuldigung. Jetzt ist gut, ja. Jetzt ist gut, nee, das liegt ich, da, ja, nee, ich habe gerade, nee, da habe ich jetzt gerade Mist gebaut, Entschuldigung. Ja, ich falsche, war sehr verwirrt. Auf falsche das. Taste. Ja. Das ist die Musik, die dann nachher kommt, wenn ich, wenn wir miteinander gesprochen haben. Ich habe nur nicht gemerkt, dass ich die zu dir schon übertrage, aber noch nicht in die Summe, also noch nicht in den Stream und die Aufzeichnung. Entschuldige bitte. Ja, das Projekt ist ganz cool. Wir freuen uns, wenn sich mehr Deutsche hier auch beworben würden. Das ist ein bisschen unser Problem. Mhm. Weil, also es scheint nicht ganz so attraktiv zu sein, gerade Wohnheim. Da stellen sich viele so Dorms aus den USA vor mit Gemeinschaftszimmern und kein Privatraum. Das sind ja halt sehr viele WGs an einem Ort. Mhm. Es ist jetzt auch nicht irgendwie dreckig oder so. Manche behaupten das manchmal, aber es geht eigentlich ganz gut. Gerade da bei uns halt auch geputzt wird und wir nicht alles selber putzen müssen. Sonst wäre das vielleicht schon so. Und ja. Tja. Ja, dann sind wir fertig, oder? Ja. Das war super. Dann ist jetzt nämlich noch 20 Minuten Zeit, dass alle nochmal schön kacken gehen können. um danach dann ab 22 Uhr den Blue Moon auf Fritz einzuschalten, wo die Kollegin Zimmermann dann weiter mit euch telefoniert. Da kannst du dann anrufen, wenn es irgendwie um Herzscheiße geht. Also die macht immer so Emo-Themen. Ach, nee. Das ist immer ganz interessant. Doch, das ist, ich finde das immer sehr interessant und zwar bezogen, also sagen wir mal so, ich höre die Sendungen der Kollegen praktisch nicht. Also die ganzen Talksendungen, die da so, ne, Blue Moon, Late Line, was da so passiert. Und das, die ich aber relativ häufig höre, sind tatsächlich die am Freitagabend. Das hat ja früher die Kollegin Momo Faldelhauser gemacht. Jetzt macht's halt Nina Zimmermann und da ich finde das sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Wie soll ich sagen? Ja, in was für emotionalen Zuständen andere Menschen sind. Und das finde ich völlig faszinierend. Weil so alles, ich kann mich in alles reinversetzen. Ich kann begründen, warum ich morgen CDU wähle. Ich kann genauso gut begründen, warum ich morgen SPD wähle. Ich kann auch genauso gut begründen, warum ich morgen die NPD wähle. Aber was ich nicht kann, ist mich in außergewöhnliche emotionale Zustände zu versetzen. Und darum finde ich das immer so spannend, dazu zu hören. Ja, das ist so zum Zuhören. Echt kaputte an manchmal. Also die sind ernsthaft, also und zwar nicht kaputt im Sinne von Hänseln, sondern die sind echt kaputt. Das finde ich faszinierend. Ja, das ist also so als Beobachter finde ich das auch nicht interessant. Ich will nur nicht angerufen werden von diesen Sachen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ist, da dann mitzureden ist schwierig. Wobei manchmal hat man auch, also das sind dann so die magischen Momente in so Sendungen, wo einer ein Problem schildert und völlig ratlos ist und dann ruft der Nächste an und sagt, ja, die Lösung ist ganz einfach, das geht so und so. Ja, das ist auch mal ganz hübsch. Die Situation, wenn man dann, also ich, mich erinnert es eher an die Situation, wenn dann Leute herkommen und irgendwelche Probleme haben und sie vortragen und du dann da sitzt, ja, scheiße, aber nichts machen kannst. Ja, das ist ja fast immer so. Also ist es immer so, es sei denn, du bist gerade zufälligerweise Psychotherapeut und machst so eine Sendung. Aber im Grunde kannst du den Leuten auch immer nur, wenn du ihnen Ratschläge gibst, so mache ich das halt, wenn ich irgendjemandem, der mit irgendeinem emotionalen Problem kommt, Ratschläge geben soll, sage ich ihm vorher so, pass mal auf, mein Freund, ich bin total empathiefrei und ein Technokrat. Ich sag dir jetzt mal einfach, wie ich das aus meiner technokratischen Sicht sehe. Und dann werde ich undiplomatisch und hat aber bisher immer ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch die beste Herangehensweise, wenn man überhaupt mit den emotionalen Problemen anderer Menschen in Berührung kommt oder um Rat gefragt wird, einfach zu sagen, pass mal auf, ich kann mich überhaupt nicht in dich reinversetzen gerade. Ich sag dir jetzt mal, wie das für mich aus so einer rein strukturellen Sicht von außen aussieht. Bitte verzeih mir, wenn ich undiplomatisch bin. Das bisher hat noch jeder gesagt, hey, vielen Dank. Ja, es ist halt schwierig, das dann wirklich in der Situation so zu machen. Sowieso, weil die Leute das nicht so direkt suchen, sondern halt eher Zuspruch, egal wie ihre Situation es ist, oft gerne haben. Ja, stimmt. Da bist du natürlich, wenn du so eine Radiosendung machst, in einer besseren Situation, da wissen sie, worauf sie sich einlassen. Ja. Sowieso, wenn du persönlich nichts mit denen zu tun hast. Genau. Ja. Mein lieber Tobias, warte mal, jetzt mache ich mal wieder Musik. Nee, die mache ich jetzt mal nicht für dich, die mache ich jetzt mal für alle anderen an. mal gucken, ob das überhaupt, ja, es funktioniert. Jetzt hörst du die nicht mehr, oder? Doch, warte mal, jetzt müsstest du sie wieder hören. Jetzt höre ich sie wieder. Genau. Jetzt ist sie sogar sehr laut bei dir. Warte mal, so. Geht's jetzt? Ja, es geht. So geht's, okay. Ja. Dann ist die Sendung hiermit beendet und du hattest das letzte Wort. Mein lieber Tobias, ich danke dir. Sehr gut. Eine gute Nacht. War schön, mit dir zu sprechen. Ruf wieder an. Gute Nacht. Oder andersrum. Tschüss. Ciao. Das war's dann für heute. Das war die K-Leitung, Nummer, nein, ich wollte ja die Nummer nicht mehr sagen. Ne? Das waren die Ferngespräche. Der vierte Versuch, wie habe ich gesagt, der vierte Versuch, mit jeder und jedem von euch irgendwann mal gesprochen zu haben. Heute waren es, ich weiß gar nicht, es waren einige, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück von euch habe ich heute gesprochen und es war wieder kein Mädchen dabei. Mädels, traut euch ruhig mitzumachen. Wie mitgemacht wird in dieser Sendung, also den Ferngesprächen, das steht auf der Webseite wrint.de. Wer redet, ist nicht tot. Da gibt es eine kleine Anleitung, da steht dann auch dabei, in welches Stück Software ihr euch eintragen müsst, damit ich mitkriege, dass ihr mitmachen wollt und euch dann aus Skype heraus anrufen kann. Ist alles nicht ganz so einfach wie im richtigen Radio, wo dann noch jemand an der Hotline sitzt und schon mal vorhört, was ihr zu sagen habt und dann Leute in die Sendung ins Studio stellt oder nicht reinstellt. Das muss ich alles alleine machen, darum holpert das ab und zu mal ein wenig. Aber wir üben ja noch, denn allzu lange machen wir das hier ja noch nicht. Ich bin Holger Klein, ich danke für die Aufmerksamkeit und vermute mal, dass wir uns in ungefähr einer Woche wiederhören dürften. Es sei denn, dass ihr sowieso nur Podcasts hört, das finde ich gut. Insofern allerdings auch schade, als diese Sendung ausschließlich dann funktioniert, wenn wenigstens 4, 5, 6 Leute von euch auch immer mal mitmachen wollen und mit telefonieren wollen, weil ansonsten funktioniert eine Talksendung ja leider nicht. Genau darum machen wir sie live und das meistens am Ende der Woche und meistens dann Donnerstag oder Freitagabend. Eigentlich sollte das hier ja mal so eine News-Talk-Geschichte werden, sprich ich hatte euch aufgefordert, ein bisschen in die Zeitung zu gucken, Tagesschau zu gucken und einfach mal zu schauen, was euch im Laufe der Woche so aufgefallen ist an Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die Öffentlichkeit im Sinne von die Massenmedien, um sie dann hier nochmal auszubreiten, zu referieren, nochmal zu reflektieren oder sowas. Jetzt hat es sich ganz woanders hin entwickelt, was nicht heißt, dass es nicht auch ein News Talk sein kann. Wenn ihr also morgen die Zeitung aufschlagt oder nächste Woche Mittwoch und euch denkt, ach Gott, guck mal, das will ich aber auch nochmal irgendwie mit jemand anderem besprechen, schneidet es euch aus, schreibt es euch auf, tragt euch beim halbautomatischen Einbeinigen ein und macht einfach hier mit bei den Ferngesprächen. Nochmal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein und wünsche euch ein schönes Wochenende. Falls jetzt gerade Wochenende ist, wo auch immer oder wann auch immer ihr diese Sendung hört.